Das jetzige Jahr und auf allen sozialen Internetplattformen entscheiden die Tugendwächter über die politische Korrektheit veröffentlichter Inhalte. Ihre Vorgehensweise ist gnadenlos, ihr Verständnis von Meinungsfreiheit im besten Fall lückenhaft. Wer zweifelt, wird gemeldet, wer widerspricht, wird gesperrt. Unbelehrbaren Wiederholungstätern droht ein Leben im Tolerationslager. Gänzlich unbeeindruckt von diesen Vergeltungsmaßnahmen trifft sich eine kleine Gruppe Widerständler in wöchentlichen Livestreams. Unbequeme Wahrheiten, entlarvende Fakten, alternative Blickwinkel auf politisches Geschehen. Die Motive dieser Meinungsterroristen sind so verschieden wie ihre hochgefährlichen Ansichten. Die Weltraumaffen. Und damit willkommen zum Livestream. Hallo. Schönen guten Tag, hallo. Hallo. Morgen. Also ich distanziere mich von dem Intro. Das hat keinen Sinn. Distanzierungslager. Okay. Ich distanziere mich von deiner Distanzierung. Außerdem distanziere ich mich von unserem Gast heute, Rainer Schauder. Der ist nie Mitglied der Gamergate-Bewegung gewesen, deswegen. Genau. Hallo. Ich weiß gar nicht, was der hier macht. Achso, jetzt fällt es mir wieder ein. Du, Rainer? Ich rede halt mit allen. Was los? Ich hab eine Frage an dich. Darf ich an deiner Glatze lutschen? Den habe ich noch nie gehört. Nein, das ist ein Insider, den du nicht. Aber gut. Erklären wir dir nach dem Stream, glaube ich. Oh Gott, okay. Das wäre jetzt, glaube ich, nicht perfekt. So awkward geworden, wenn wir es ihm vorher erklärt hätten. Also man merkt, ich bin für den Humor bin ich nicht eingeladen worden. Ach, dafür gibt es ja genug von uns, also von daher. Make polemic great again. Ja, wir sind hier, weil wir 1000 Abonnenten geknackt haben, dank euch. Das finden wir fast surreal, aber es ist so. Das sind bestimmt alles Bots. Ja, ich denke auch. Aber danke trotzdem auch an die Bots, die uns abonniert haben. Ja, und wir haben uns gedacht, heute gehen wir mal an die Wurzel. Ja? Bisher haben wir uns immer nur mit Symptomen beschäftigt, aber heute schauen wir mal, wo kommt das eigentlich her, dieser ganze Wahnsinn? Und wir, das sind heute der Stapel, der Solanum, der Mondaffe, hi, der Abel und der Chris von den Weltraumaffen und der Rainer Schauder. Ja, Chris, ich weiß nicht, haben wir das Video schon auf Start, was wir heute zusammen schauen wollen? So, hallo, ja, jetzt höre ich auch alles. Ich mache das ja zum ersten Mal heute. Deswegen habe ich ja heute mal alles falsch angeschlossen. Okay. Ja, hallo erstmal. Ja, ich wollte erst noch was anderes einblenden. Und zwar ganz kurz mal zu diesem Thema hier. Es gibt ja jetzt diesen Film The Red Pill. Und da gab es auch ein Crowdfunding für, dass der auch in Deutschland gezeigt wird, nämlich in Berlin am 14. November. Da ist diese Vorführung in Berlin. Da haben diverse Leute für gespendet, unter anderem auch ich. Und ja, also ich werde auf jeden Fall auch bei dieser Vorführung sein. Und ich glaube, der Stapel auch, wenn ich mich richtig erinnere. Sie. Und ich auch. Du auch? Ja, guck mal, so viele Leute, genau. Also, und da sind auch noch Karten für zu haben. Also, das wurde zwar finanziert, aber ein paar Leute haben ein bisschen mehr gespendet. Und deswegen, wenn ihr euch hier an den Organisator des Ganzen wendet und dann noch Lust habt, da auch hinzugehen mit uns in diese Filmpremiere, dann, wenn ihr es am 14. November, das ist Montag, nach Berlin schafft, dann sehen wir uns da. Ja, zu dem Thema. Und dann, hallo Sally. Hallo. Und dann haben wir hier das Video, mit dem wir uns heute beschäftigen. Warum steht da Republika? Da müsste doch Ape-Publika stehen. Da müsste eigentlich Ape-Publika, das haben die irgendwie falsch geschrieben oder so. Damals war das ja noch Republika, heute. Damals war das noch so, genau. Also das ist der Vortrag von Anne Witzurek auf der 2015 Republika, Let's Talk About Meinungsfreiheit, Baby, den wir uns jetzt anhören werden. Und ich hoffe mal, ich habe das alles richtig eingestellt, aber ich bin zuversichtlich, ich fahre jetzt mal ab. Hey, keinen Ton musst, hab. Du musst dann den noch einblenden, glaube ich. Aber erstmal zu dem Titel. Ich hatte ja mit Stapel ein bisschen das Buch von ihr gelesen. Dieses, was sie nach der Aufschrei-Sache geschrieben hatte. Also die mit diesem Komma Baby, so kam, so in dem Stil sind alle Kapitel in dem Buch betitelt. Das ist furchtbar. Das ist Mutterhumor. Okay. So, das spielt er, ja. Dann schauen wir mal, ob alles geht. Famous last words. Erstmal hallo und guten Morgen. Großartig, dass sich so viele um die Uhrzeit schon aus dem Bett geschält haben, trotz wahrscheinlich guter Afterparty gestern. Ja, ich wurde ja schon angekündigt, und auch, dass ich gerade ganz gut beschäftigt bin, unter anderem, weil ich besagtes Buch rausgebracht habe, bin ich jetzt... Das Buch, von dem wir gerade schon geredet haben. Ein Traum, das Buch. Sag mal, geht sie eigentlich immer noch mit dem Buch? Also sie macht doch wirklich seitdem auch nichts anderes, als mit dem aus dem Buch zu lesen und damit auf Tour zu gehen. Oder hat sie mittlerweile auch schon wieder was anderes mal gemacht? Naja, die Frau hat theoretisch im Moment einen Job, der gar nicht mal... Also sie ist Sachverständige des zweiten Gleichstellungsberichts für die Bundesregierung. Das macht sie auf jeden Fall noch zusätzlich. Wir haben letztens bei den Grünen noch eine Rede gehalten darüber, dass jetzt Ja heißt Ja kommen muss. Aber also grundsätzlich hat der Rainer schon recht, sie tingelt immer noch von Frauenbund zu Bürgerhaus zu Buchhandlung mit ihrem Buch. Also ich habe extra auch also vor diesem Vortrag nochmal zumindest bei Amazon so ein bisschen reingeschaut, wie es aktuell so aussieht. Und das ist ja immer noch sehr... sehr eindeutig negativ behaftet. Also das komplette Buch, auch ihre komplette Präsenz. Es gibt keinen YouTube-Clip, egal welcher es ist, egal ob es ein Interview ist, ob es diese Hard- oder Fair-Ausschnitte sind, die konsequent komplett downgevotet sind. Also irgendwie auf diese Frau hat komischerweise niemand Bock. Und gleichzeitig hat sie es dennoch geschafft, dieses komplette Manifest dieser Ideologie halt für Deutschland eben zu schreiben und damit eigentlich den Grundstein für dieses ganze Elend zu legen. Und obwohl die Amazon-Rezension im Prinzip schon mehr Informationen haben als das Buch letztendlich an sich. Naja, was heißt zu schreiben? Also im Prinzip ist es nur ein Rehash von Sachen. Und sie sagt das auch selber, wenn sie irgendwo ist, dass sie halt eben irgendwelche Blogger liest, halt sowas wie Everyday Feminism und dieses ganze Zeug. Oder dieses Ding von der Valenti, ich vergesse immer, wie das heißt. Feministin, genau. Und das sind halt ihre Vorbilder und genauso liest sich das auch. Ne? Also das sind alles Sachen... Das ist noch nicht mal ihrem eigenen Gedanken. Ja, klar, ja, aber sie hat das importiert halt eben. Und das weiter transportiert, also wie so ein Geäst von einem Baum, dass sich das halt einfach verbreitet irgendwie auf mehr Leute. Aber das muss man ihr zugute halten, dass sie sozusagen es schafft, eine intellektuelle Arbeit abzugeben, die mehr auf Kopieren und Vorlagen beruht und damit aber immer noch irgendwas dann in der Bundesregierung machen kann. Das muss man ja schon auch irgendwo anerkennen. Ja, und auch nicht nur da. Ne? Also wir hatten ja auch in unseren Streams in der Vergangenheit schon gezeigt, dass sie ja auch mal eingeladen war beim Europarat. Da hat sie ja auch mal einen Vortrag gehalten über so ihren Hashtag-Aktivismus. Und ja, also die Dame ist schon ganz gut unterwegs. Wenn man sich mal ihren Instagram-Account anguckt, das ist schon bemerkenswert, wen die so alles... da trifft auf ihren Reisen, also ja. Nicht umsonst schmücken sie sich mit der, ne? Also mit der Schwesig gibt es auch zig Fotos und letztens, also jetzt gerade diese Woche, das Familienministerium probiert ja gerade diese Lohnlückenschließerei, da Gehältergerechtigkeit irgendwie zu schließen und dann haben sie da ein Video eingestellt auf ihrem YouTube-Kanal und wer sitzt da im Publikum? Anne Witzorek. Naja, aber dennoch kann man so ein bisschen die Qualifikation halt absolut in Frage stellen. Also ich finde es halt schon krass, wie man das letztendlich begründet, dass man halt so eine Person da einstellt. Also die werden das halt machen, weil sie eine Expertin ist, das ist die Begründung und der Grund, warum sie es wirklich machen, ist halt eben, weil sie sich davon erhoffen, dass sie in dieser Clique, wo sie da ist, dann halt gut darüber redet, über das, was die SPD in dem Fall dann da, das ist ja ein SPD-geführtes Ministerium, sich halt eben so überlegt. Weil aber ich würde auch sagen, dass es mit auch positiver Sexismus ist, dass du ihr, obwohl sie keinerlei Qualifikationen hat, einfach mal sagst, ja, komm, jetzt kommst halt mal her und machst da mal was. Weil das ist auch irgendwo so, ich weiß nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass es so wenig rational denkende Menschen in Medien gibt. Ja, die würden das ja anders sehen. Ich glaube, die ist mehr so ein Werkzeug für SPD und CDU und so. Also, dass sie quasi das Bindeglied zwischen Politik und Feministen ist und wer sich dann bei ihr gut stellt, das wird dann halt einfach weitergegeben in die entsprechenden Richtungen. Und das Kindchenschema darf man nicht vergessen. Also das funktioniert bei ihr ja grandios. Also sie ist so das brave Mädchen und also so vom Typ her. Ja? Also die würde jeder zu einer Diskussion auch einladen. Die hat keine bunten Haare, die ist nicht irgendwie aufmüpfig oder so. Ist sie schon im Endeffekt, aber sie sieht so nicht aus. Also sie ist ein U-Boot im Endeffekt. Das hat so einen symbolisch-moralischen Wert halt einfach, der da so mitschwingt. So unabhängig vom Inhalt. Also so der Zweck heiligt die Mittel, so im Prinzip. Hört sich einfach gut an. Ja, wir haben uns an die Expertin gewandt und die hat uns gesagt, was wir machen müssen halt. So eine Art. Faustbäckchen und der hohen Stirn. Und den großen Kühleraugen. Ich war ja vor einem Jahr bei einem ihrer Vorträge hier in der Nähe in Freiburg und also, wie soll ich sagen, die Sprachwahl, alles, wie sie auch mit den Menschen spricht, also sie hat ja da auch Fragen beantwortet, dann später nach ihrem Vortrag und alles, ja, das hat schon so eine gewisse, wie soll ich sagen, Professionalität, also natürlich kann ich mir da auch vorstellen, dass hier da irgendwie als Sprachrohr der Politik genutzt wird, ja. Gerade weil bei diesem Vortrag ja auch Sachen angesprochen wurden, was ging es nochmal, ich glaube ausnahmslos, ja. Und genau, da wurden ja auch Sachen angesprochen, hinter denen auch die Politik stand, zum damaligen Zeitpunkt zumindest. Ja, also dieser Ausnahmslos-Hashtag ist ja gestartet, direkt mit den Unterschriften von Schesig und allen möglichen anderen Leuten unten drunter. Richtig, richtig. War ja direkt, genau. Als sie die Webseite live gestellt haben, stand das ja da schon drauf. Und ich habe die Dame ja auch mal kennengelernt, allerdings im Bundestag bei den Grünen. Da war ich mal bei so einer Veranstaltung, wo es auch um Feminismus ging. Und da hat sie so gut wie gar nichts gesagt. Und überhaupt diese ganze Veranstaltung bestand eigentlich nur aus, warum sind so privilegierte Frauen wie Beatrice von Storch irgendwie gegen Feminismus und so ein Zeug? So haben sie sich das da irgendwie hingeredet. Das ist so höchst ironisch, ne? Weil ich meine, jedes Mal, wenn es irgendwie um so Gender-Themen geht, Frauenprobleme, solche Geschichten, ja, wen sieht man denn da als erstes im Fernsehen als Expertin? Ja? Beatrice also da jetzt von Storch. Aber natürlich Beatrice von Storch. Ja. Lass uns mal Hallo sagen zu unserem alten Gamergate-Kollegen Arkem. Hi. Hey, hi Arkem. Ich komme zum Stänkern und zum Schillen und zum Nörgeln. Hallo Arkem. Hi. Sehr gut. Okay, dann fahre ich mal ein bisschen weiter. Ziemlich viel unterwegs. Wer mir auf Twitter oder Instagram folgt, kriegt das gerade ganz gut mit. In Deutschland, in der Schweiz, in Österreich. Und egal, wo ich bin und welche Art von Veranstaltung es ist, ob es jetzt ein Vortrag ist, ein Podium oder auch ein Workshop, den ich leite, irgendwann, meistens sogar ziemlich schnell, kommen dann zwei Fragen. Die erste ist, kriegst du immer noch Hasskommentare? Und die zweite ist, wie gehst du mit Hasskommentaren um? Ja, und ich hatte ja damals, als es diese Twitter-Suchmaschine noch gab, mal danach gesucht, wer ihr da irgendwie Gesterben oder sowas da irgendwie schickt. Und ich habe nichts gefunden. Ich habe nur so Sachen gefunden wie, oh, Master D hat mich retweetet, ich sterbe oder solche Sachen halt eben von ihren Fans. Ja, die schreiben mir das natürlich alles so, weißt du, alles handschriftlich, ne? Alles per Brief und so, ist doch klar. Ja. Die schreiben das im Darknet. Ja. Hashtag totally happened. Während die erste Frage zwar nicht wirklich befriedigend, aber immerhin einfacher zu beantworten ist, ja, ich kriege noch Hasskommentare und die Frage ist eigentlich immer eher nur, ob es mal mehr oder mal weniger sind, lässt sich die zweite Frage leider nicht so leicht beantworten. Was besonders schwer ist, vor allem junge Frauen melden sich mit dieser Frage bei mir und dann ist die Antwort natürlich umso schwerer, denn eigentlich sind diese Frauen bereits begeistert vom Netz, wollen mehr damit machen, wollen damit ihre Arbeit publizieren, wollen schreiben, wollen... Aber irgendwelche Kommentare machen das sofort kaputt. Da kann man ja nichts mehr tun dann. Weißt du, was ich auch so schlimm finde, gerade von so, sag ich mal, so Netzfeministinnen, die stellen Frauen immer so dar, als wären die so total dumm. Ja. Oh, ja, was ist denn dieses Internet? Das will ich auch mal benutzen. So, okay. Da geht im Kabinett mit ihrem Neuland aber auch nichts nach. Also, ich meine, wir kennen es ja. Wir sind Neuland. Und also, dass sie nur Frauen anschreiben und so, könnte einen gewissen Grund haben. Ne? Also dieses, ja, mich schreiben vor allem junge Frauen an. Ja, junge Männer schreiben dich nicht an, weil die geblockt werden, wenn die eine sachliche Frage stellen. Und ich meine auch dieses, ja, das Internet, die wollen da zwar was machen, aber das ist gefährlich. Das hört sich für mich an wie so die Einführung von einem Waldkindergarten. Es ist wichtig, dass die Kinder, wenn sie jung sind, auch in den Wald kommen, aber der Wald kann auch gefährlich sein. Deswegen ist es wichtig, dass ein Erwachsener mit dabei ist. Also so kommt mir das vor. Da kommen die ganzen Vögel und machen Hasskommentare. Ja. Ja, oder halt auch so ein bisschen Revierschutz. Ne? Also man kann da schon was machen im Internet, aber halt ist gefährlich. Solltet ihr euch Beratung holen, am besten bei mir. Vor allem für Frauen, weil das sieht man ja, ob die Brüste haben und eine Vagina. Ja, also wenn du keine Bilder von dir selber hochlädst und unter deinem direkten Namen auftauchst, dann wie will jemand deine Identität erraten? Also. Ja, aber die sind ja generell gegen Anonymität, insofern da, also das Argument zieht ja nicht bei denen. Sei denn, man versteckt sie unter einer Burka, dann geht's wieder. Fotos veröffentlichen, Videos, Veranstaltungen machen, sich an Diskussionen beteiligen und stecken in der Regel einfach voller wunderbarer Ideen. Gleichzeitig befürchten sie aber... Das Ding vor ihr aus Brotkästen? Nur mal so, aus Interesse. Ja, die haben ja voll viel Geld. Könnte sein, ne? Du meinst das Ding, wo die ihren Laptop draufstehen hat? Ja, genau. Könnte sein, ne? Ich würde gerne noch mal was sagen wollen, weil ich da so ein bisschen, ich habe so das Gefühl, ich habe so ein bisschen eine andere Meinung zu dieser ganzen Welle. Also wenn ich mir jetzt eure Kommentare so jetzt anhöre, also dass ihr seid ja alle offensichtlich der Meinung, dass Hasskommentare zum Internet dazugehören und man sollte im Prinzip einfach damit leben können. Naja, und ich zweifle es ein bisschen halt an, dass die jetzt wirklich so die Hasskommentare bekommen oder ob sie es nur nicht einfach auswalzen, weil das ist ja quasi ihr Job. Das bringt sie direkt zu Anfang zu diesem Vortrag natürlich, um das auch so zu rechtfertigen, warum sie da steht. Also wenn jetzt jemand wirklich irgendwie da gemobbt wird oder so, dann sage ich nicht irgendwie, ja, ist doch egal, aber ich habe halt gesucht nach diesen Sachen, ich habe da nichts irgendwie gefunden und ich stelle es jetzt in Zweifel, dass diese Leute wirklich so diese Hasskommentare bekommen oder ob sie sich nicht nur darüber aufregen, dass sie halt eben die Leute ihnen sagen, was redet ihr da für eine Grütze, wenn sie Grütze erzählen, was halt teilweise schon passiert ist, auch unter anderem von diesen Leuten, die in dieser Broschüre da auftauchen, die sie später noch erwähnen wird. Ja, und da sind wir eigentlich auch wieder an dem Punkt, was ist Hass? Ne? Also ist sarkastisch formulierte Kritik schon Hass? Also ich bin auch dagegen, dass Leute Mord, ja, wirklich beleidigt, bedroht und ähnlichen Scheiß. Also das finde ich, aber das ist, dafür haben wir Gesetze. Also wenn jemand beleidigt wird, wenn jemand bedroht wird, dafür haben wir bereits bestehende Gesetze. Und ich möchte nicht, dass daneben noch so ein Recht, so ein Unterrecht eingezogen wird. Das ist das Problem, was ich mit diesen Leuten habe. Ich meine auch nicht mal Unterrecht. Das ist ja einfach nur so eine graue, schwammige Fifi-Zone, ja, wo du sagen kannst, oh, ich fühle mich aber bedroht. Und dann auf einmal müssen alle hinspringen und alles löschen für dich. Und das ist das Problem, weil dann kannst du nämlich auf einmal einfach auch Dinge, die dir nicht gefallen, die aber eigentlich weder angreifend noch verletzend noch beleidigend noch sonst was sind, einfach mit diesem Totschlagargument des Hasskommentar von deiner von irgendwelchen Plattformen runterschmeißen lassen und in deiner fröhlichen Echokammer drin sitzen, dir irgendwie alles vorsingen, wie toll du doch bist. Und draußen stehen alle so, Ja, das verkommt dann einfach zu so einem Ad-Homi, ne? Ich will mich nicht mit dem unterhalten oder keine Ahnung, der hat mich jetzt irgendwie vielleicht auch bloßgestellt, ist es ein Hasskommentar oder sowas, ja? Und ich muss jetzt mal ehrlich sagen, also ich weiß natürlich auch, es gibt Internet, die benehmen sich daneben, ja, das ist ein Fakt, ja, aber ich sag mal, gegen deren Beleidigung und gegen deren vielleicht auch etwas, ich sag mal, aggressiv formulierte Kritik, ja, da steht immer noch als effektivstes Mittel die Meinungsfreiheit dagegen, ja, und wenn du jetzt einfach sagst, das möchte ich nicht mehr lesen, wir müssen das zensieren, ja, dann nimmst du dir selber damit auch ein Werkzeug, um dich gegen diese Kommentare zu wehren. Aber ich weiß nicht, ich finde, selbst wenn das jetzt Drohungen sind, also jetzt schon lange vor Twitter oder so, hatte ich das, dass ich irgendwie im Teamspeak war mit einem Schulfreund von mir und wir Dota gezockt haben und da kam irgendein anderer über eine Ecke Bekannter von dem dazu, mit dem ich mich dann wegen irgendeiner Sache im Spiel gezofft habe. Und der fing da an mit, sag mir, wo du wohnst, ich komm her, dann können wir das mal zwischen uns hier so richtig regeln und so weiter. Und der fing halt richtig dann an mit Drohungen, also mit Gewaltdrohungen. Und sorry, aber den habe ich halt ausgelacht, weil was soll der mir tun? Ja, das ist aber deine Entscheidung. Also, wenn jemand ist, sich ist in aber dem Fall mehr oder weniger persönliche Verbindung dabei, dein Kumpel. Ich sag mal, das ist natürlich eine andere Qualität, wenn jemand Fremdes dir auf mal sowas schickt. So, ja, eben, dann würde es noch weniger bedeuten. Also den Typen kannte ich ja auch nur über eine Ecke. Also den habe ich noch nie gesehen. Also da muss ich schon sagen, wir müssen schon gucken, dass wir nicht nur von uns als Maßstab ausgehen. Ne? Ja, klar, aber die Sache ist, für mich ist es eine Sache nochmal irgendwelche Anons, die halt eine leere Drohung schicken. Oder halt, wenn das im Prinzip eine Weiterführung von Mobbing aus dem Real Life ist, was es ja zum Beispiel bei diesem, ich glaube, das war eine Kanadierin, so eine 14-Jährige, die sich umgebracht hatte vor 5 Jahren oder so. Das wurde so als eine so eine Cybermobbing-Sache, wurde das als Beispiel genommen damals. Und da war das eine Fortsetzung von dem Mobbing, was sie aus der Schule gekriegt hat. Oder wenn das irgendwelche... Oder eine tatsächliche Morddrohung, wo jemand dir... Das war nur Mobbing und über Facebook und so weiter. Aber das waren halt alles Leute, die sie kannte. Und das war eine Fortsetzung von Mobbing aus dem echten Leben, also in ihrem echten sozialen Kreis. Und das halte ich nochmal für wesentlich schlimmer. Also dass jetzt im Internet ein bisschen rauer Ton herrscht, damit muss man sich abfinden. Aber... wo man wirklich was gegen tun sollte, finde ich, sind die Sachen, die halt Konsequenzen im Real Life haben. Schau, oder? War deine Meinung damit dabei oder wolltest du noch was einwerfen? Nö, also ich habe ja immer so ein bisschen so das Problem, wenn das Ding ist, wenn Anne Witzurek einen Vortrag halt hält über Hasskommentare, dann wissen wir, dass das genau in eine gewisse Kerbe reinschlägt. Das Traurige halt daran ist, dass das Thema Hasskommentare an sich, jetzt mal losgelöst von Anne Witzurek, ja schon ein sehr, sehr ernstes Thema ist. Und wenn sie halt einfach sagt, dass es Leute gibt, die sich nicht trauen, ins Internet zu gehen, und ich kenne auch so Leute, die sagen, ich würde vielleicht mal versuchen, mich da auszuprobieren, aber ich traue mich halt nicht, weil ich keine Angst, also weil ich mich potenzieller Kritik aussetze oder potenziellen Beleidigungen aussetze und weil man halt immer so viel davon hört, wie schlimm das halt alles ist, dann ist halt immer so die Frage, wie man da ansetzt. Natürlich, zum einen kann man sagen, okay, ist halt das Internet, muss man halt mit klarkommen. Man könnte halt aber auch sich drüber unterhalten, ob wir nicht endlich mal ein Bewusstsein dafür schaffen könnten, wie man halt im Internet miteinander interagiert. Und ich glaube auch so, dass das eigentlich der Soll-Vortrag hätte sein können, wenn er halt nicht von Anne Witzurek halt stammen würde. Also würdest du sagen, wenn du komplett anonym sein möchtest und deine Meinung öffentlich machen willst, kannst du ja auch eine Webseite bei einem Hoster holen, der dich anonymisiert. Also wo du das komplett so reinschreiben kannst. Also da hättest du dann keine Beleidigung sozusagen. Also ich kann verstehen, dass es für Leute das ein Downturner ist, aber ich persönlich finde eigentlich nur die Morddrohungen wirklich schlimm. Und mit Morddrohungen meine ich solche, die dir schreiben, wann du einkaufen gehst, zu welchen Zeiten du arbeitest und den Bauplan von deinem Haus zu schicken und dann noch eine Patrone mit dazu packen. Sowas finde ich beängstigend. Aber das sehe ich auch so. Und diese Probleme gibt es halt auch nicht nur im Internet. Das ist auch, wenn du dich normal irgendwie politisch engagieren willst, in eine Partei gehen willst oder so, da werden dich auch nicht alle Leute lieben und das geil finden, was du da irgendwie machst. So ja. Zeug. Ja, Hate Mail gab es ja schon vorm Internet. Naja, und das ist, glaube ich, auch wichtig zu wissen, dass man im Internet immer so publik ist, wie man sich machen will erstmal. Man kann sich immer einen Burner-Account beschaffen, man kann sich immer irgendeinen anonymen Twitter-Ei-Account beschaffen und irgendwas rausrülpsen in die Welt. Das kann jeder immer. Aber sich jetzt hier zum Beispiel in diesen Hangout zu begeben mit, wie Rainer das macht, mit, das ist mein Gesicht, meinem Channel trägt meinen Namen, etc., etc., das ist seine Wahl. Es ist ja schon ein Künstlername, aber... Und, ja, nein, aber du verstehst, was ich meine, oder aber diese Persona. Ja, schon. Und ich meine, ja, auf in deinen Videos, das ist ja nicht so, dass das jetzt irgendein animatronischer Dinosaurier wäre, der da redet. Ja. Und ich meine, ich habe ja früher auch immer gesagt, dass ich halt im Internet versuche, anonym aufzutreten, obwohl, ja gut, jeder, der halt die Livestreams guckt, der kann sich die Teile zusammenpuzzeln, um mich zu finden und so, aber ich muss ganz ehrlich sagen, Leute, die halt mit Klarnamen und ihrem Gesicht im Internet auftreten und so weiter, also ich könnte das nicht, ich finde das zu riskant. Ja. Ich würde das auch nicht machen, aber das ist, wie gesagt, jedes Menschen persönliche Wahl. Und es ist, glaube ich, auch immer noch ein Unterschied, welche Meinung du denn nun vertrittst. Wenn du die Meinung vertrittst, die gesellschaftlich akzeptiert ist, die konform geht mit dem, was man hören mag, siehe Witzorek, dann darfst du dich auch mit Klarnamen hinstellen und sagen, hallo, ich bin die und die und da. Klar, aber wenn du jetzt zum Beispiel, ich will jetzt nicht dieses Märtyrer-Salbadern anfangen, ja, aber unser eins zum Beispiel, die jetzt nicht hier von irgendwelchen Ministerien beauftragt werden, um irgendwelche Broschüren zu entwerfen. Weil, ich meine, wir würden das bestimmt gerne machen für Kinder, aber wir sind halt nun mal in dieser Affenbande oder ein Stapel Chips oder was auch immer, ja. Weil es eben uns als Werkzeug genügt für das, was wir tun. Ja, klar, aber weißt du, das muss ja nicht mal eine Meinung sein, die gesellschaftlich akzeptiert ist oder so. Selbst wenn du die netteste Person bist, kriegst du Hasskommentare, du wirst gedoxt und was weiß ich. Ich zum Beispiel YouTuber Boogie2988, weißt, was dem alles schon passiert ist. Ja. Und das ist so der neutralste, den es gibt. Sogar der kriegt's ab. Das hängt nur davon ab, wie sehr du sozusagen im Fokus stehst, wie groß ist deine Reichweite. Weil es braucht immer nur ein paar Leute, die einen großen Effekt ausüben können. Das ist wie mit dem Hund. 99 Leute geben dir die Hand, wenn dir einer eine Ohrfeige gibt, weißt? Das beeinflusst dann einen. Und das reicht dann halt vollkommen aus. Und was ich zum Beispiel im Rahmen meiner Bachelorarbeit total krass fand, da gibt es ja Statistiken, genderisierte Feminismus-Statistiken, wo Frauen befragt wurden, ja, wie siehst du die Gaming-Community? Und wenn du dir mal so Statistiken anguckst, so vor 2012, 2010, dann haben da viele Frauen eigentlich kein Problem damit. Guckst du aber danach, nach dieser Anita Sarkeesian-Sachen, bla bla bla und diesem ganzen Netzfeminismus-Aktivismus, die ja dauernd erzählen, wir werden angegriffen, unsere Meinung und Frauen geht so schlecht, bla bla bla, werden die Statistiken immer negativer. Also Frauen denken noch, also die kriegen so ein inflationäres Ding eingehämmert, dass sie denken, es ist total schlimm, ich will gar nicht spielen und sowas, also Computerspiele spielen oder sowas. Und das finde ich so gefährlich an der ganzen Sache. Ja, da findet so eine Bewusstseinsschaffung statt. Es gibt ja Parallelstatistiken generell mit der Zufriedenheit im Leben generell, was Männer und Frauen angeht. Und da gibt es ja immer krasser eine Diskrepanz, dass Frauen immer unzufriedener werden. Daher kommt auch das Märchen vom Fischer und seiner Frau. Und eine Statistik, also die sehr repräsentativ ist, ist, wenn wir mal davon als Basis ausgehen, dass Frauen online, sage ich mal, viel eher dazu neigen, etwas als Mobbing aufzufassen und etc. oder etwas als Hasskommentar aufzufassen wie Männer. Dem muss man sich mal bewusst sein. Woran das liegt, ist eine andere Frage. Aber das ist einmal ein Fakt einfach, von dem man ausgehen muss. Ja gut, es ist auch immer die Frage, welcher Definition von Hasskommentar schenkst du Glauben oder gehörst du an? Ist das nur, boah, das war aber Blödsinn, was du da geschrieben hast, oder ich weiß, wo du wohnst, ich werde dich morgen umbringen und dann wissen die das halt auch wirklich. Das, verstehst du, du musst halt, es fehlt irgendwie die Differenzierung mittlerweile, weil alles nur noch sofort ein Hasskommentar ist und Hate Speech und nein, das darf nicht sein, das dürfen wir hier nicht haben. Ja, das Problem ist auch noch so ein bisschen, dass diese Anne-Witzorek-Definition nicht nur die Anne-Witzorek-Definition ist, sondern halt eben auch die vom Europarat, von dieser Gender Equality Unit. Da haben wir ja vor 2-3 Wochen auch einen längeren Stream zugemacht, wo wir uns deren volles Papier dazu durchgelesen haben und das schlägt auch in die gleiche Kerbe. Ja, klar. Also das ist eigentlich, es ist nicht so, dass das jetzt so die Seitengeschichte ist und eigentlich geht es da um reales Mobbing oder so, sondern das ist die ganze Sache, dieses ganze neue Hate-Speech-Movement, dieses ganze Zeug. Und ja, dass die schärfste oder die kreativste Auslegung des Begriffs anwenden, ist mir auch klar. Ja. Aber deswegen muss es trotzdem nicht so sein. Nee. Okay, ich fahre noch ein bisschen weiter ab. Einfach durch die bloße Präsenz im Netz ungewollt Hassattacken ausgesetzt zu werden. Das ist halt auch das, was sie meint, dass diese Frauen, nur weil die da sind, weil die reden, da halt die ganzen Leute da alle sitzen und sagen, ah, Frauen äußern sich, ich muss was tun. Weil ja, ohne auch, Witz. Das ist auch deren Weltbild, dass das so ist. Und dann sitze ich da oder stehe und möchte Ihnen eigentlich weiter von den Großartigkeiten des Internets vorschwärmen. Von dem Netz, das mir so viele unersetzliche Freundschaften beschert hat, die sich mühelos über mehrere Kontinente sogar erstrecken. Ich möchte von dem Netz erzählen, das mir meine Stimme ja sozusagen gebracht hat, mich zum Bloggen gebracht hat und schließlich auch zu Veranstaltungen wie dieser hier. Kleiner Shoutout an alle, die auch schon 2007 dabei waren. Das Netz, von dem ich... Anne Witzerich war übrigens auch mal in der Programmkommission von der Republika, also hat selber mitbestimmt, welche Sachen da so passieren. Ich finde das eigentlich ganz interessant, weil das ist so ein Ding, was ich generell schon mehr beobachtet habe, dass es halt im Internet diese verschiedenen Subkulturen gibt. Und sie gehört halt eher zu dieser Tumblr-Blogging-Subkultur vom Internet. Und dann gibt es halt die Leute, die eher auf den IRC-Channels rumhängen. Es gibt die Leute, die eher auf Twitter rumhängen. Es gibt die Channer und so weiter. Ja, und, wie in der Gesellschaft halt, ne? Ja, und ich weiß nicht, dass das einfach nur verschiedene Bereiche sind praktisch, scheint die nicht wirklich zu begreifen. Ja, was sie macht, ist das einzig wahre Internet. Ja, das ist die Zukunft. Internet-Doppelplus. Die anderen sind die, die es kaputt machen wollen. Genau. Aber das wäre doch eigentlich die Lösung. Also separate Internets. Ein Kindernet und ein Internet. Es gibt doch schon die Top-Level-Domain .kids, wo man dann sozusagen Kinderinhalt drauf machen möchte, damit man dann einfach, wenn man dort eine Domain hat, dass man einen Filter einrichten kann, wenn du deinem Kind einen Internetzugang gibst, dass du nur .kids aufrufen kannst. Eselpenis.kids. Aber sozusagen der Einwand dass es halt verschiedene Bereiche gibt. Es ist doch auch in der Stadt so, dass es Bahnhöfe gibt, die zum Beispiel frei von Junkies sind und Bahnhöfe gibt, wo halt die Drogenszene ist oder wo der Straßenstrich ist. Wo dann auch Bars sind, wo zum Teil Leute verkehren, die halt irgendwie starke Alkoholiker sind und auch Persönlichkeitsprobleme haben, was dann dafür spricht, dass es sich wahrscheinlich relativ schnell in eine Schlägerei mit dir verwickeln würden. Aber ja, es gibt ja in der Stadt auch den Teil, der ziemlich sicher ist. Und genauso ist es halt das Internet. Und sozusagen das als ein Ding wahrnehmen zu wollen, ist einfach unrealistisch. Weil es auch nur eine Abbildung von der Gesellschaft ist, die wir so in jeder Stadt anschauen können. Ja, ich glaube, Anne Witzorek macht ihre wöchentliche feministische Teestunde garantiert nicht im Harley-Davidson-Club. Ja. Würde aber vielleicht mal was bringen. Das wäre lustig. Ich glaube, die ist doch bei den Hells Angels. Hey, ja, Hells Angels. Die sehen sich auf jeden Fall halt als Retter des Internets, aber diese ganze Clique. Das sind die, die das alles gut machen oder erhalten oder wie auch immer. Und die anderen. Ja, weißt du, wenn ich so das höre, dann erinnert mich das immer an Sigmar Gabriel, der mal Umweltminister war und dann ganz groß hier diese Sparglühbirnen-Scheiße da vorangebracht hat, weißt. Yeah, wir machen was für die Umwelt. Huhu, wir verringern den CO2-Ausstoß um 2%. Weißt, sowas. So, wow, toll. Aber repräsentieren sich dann so öffentlichkeitswirksam so krass inflationär, weißt, um damit irgendwie zu propagieren, dass was gemacht wurde. Obwohl eigentlich die Probleme wo ganz anders wichtiger wären. Möchte, ist das, was mich politisiert hat, was mir gezeigt hat, dass ich selbst Teil des Wandels sein muss, wenn ich etwas in dieser Welt verändern möchte. Ja, auch ohne Grund. Berufsausbildung oder Studium. Ja, aber da hat sie halt ihre Blogs gelesen. Ne? Das ist halt das, was sie, also ich weiß nicht, ob sie es in ihrem Buch aufschreibt, aber ich denke mal schon, aber auf jeden Fall hat sie es damals bei den Grünen da auch erzählt, dass sie halt diese komischen Blogs gefunden hat und dann hat sie gemerkt, so ja, ich bin Feministin. Kurze Frage, ist sie bei den Grünen? Nee, sie ist in keiner Partei, nee. Schönes Standbild. Sie ist in keiner Partei, aber sie ist ständig bei allen möglichen... Ja, sie war ja auch bei Because It's 2016 dabei als Moderatorin oder sowas sogar. Nö, irgendwo... Da auf jeden Fall, da war sie auf jeden Fall. Ja. Aber ich glaube sogar, ja, da waren sie ja alle dieses Mal. Also das muss man vielleicht nochmal sagen, für die Leute, die das nicht geguckt hatten, vor 2, 3 Wochen war das auch irgendwie hier bei mir in Hannover, das ist so der grüne Frauenkongress, wo Missy Magazin und alle möglichen Leute da irgendwie mit Frau Göring-Eckardt und Frau Claudia Roth und allen möglichen Leuten da 2 Tage lang zusammengesessen haben und Frau Witzorek war natürlich auch da. Aber es ist halt auch so markant, dass sie so vom Internet schwärmt, weil das Internet auch die einzige Möglichkeit ist, diesen Aktivismus genauso zu praktizieren, wie sie es halt auch tut und auch, dass das halt auch eben erfolgreich funktioniert, eben indem ich nur Leute erreiche, die sich für das interessieren, was ich mache, indem mir nur Leute zuhören, die sich dafür interessieren, was ich mache, und wenn halt irgendwie, was weiß ich, ein Hashtag irgendwie abgefeuert werden muss, dann erreicht das genau die richtigen Leute, die verbreiten das genau an die weiteren richtigen Leute weiter, also dieses Gefilterte, was ja letztendlich auch gar nichts mehr so wirklich mit der Gesellschaft oder mit einem allgemeingültigen Weltbild zu tun hat, das funktioniert halt eben nur im Internet. Ja, da kriegst du auch schnell Strength in Numbers hin, so wie es bei dieser Petition war, dass GTA 5 in Australien aus den Target Stores entfernt wird. Das waren ja nicht alles Australier, 100 Pro, die da unterschrieben haben. Das war einfach nur, hey, hier, und dann wurde das bei denen da in deren Filterbubble geshared ohne Ende, und da kriegt man schnell ein paar Leute zusammen. Aber stattdessen muss und möchte ich natürlich auch ehrlich bleiben. Stattdessen geht es dann um die harte Realität. Es geht dann um Fragen wie, kann ich die Impressumspflicht im Blog irgendwie umgehen? Sollte ich besser von Anfang an ein Pseudonym im Netz benutzen? Wenn ich Vorträge halte und ein Pseudonym benutze, werde ich dann überhaupt ernst genommen? Reicht es nur zu blocken? Muss ich auch Screenshots machen? Wie reagiere ich bei anonymen Drohungen? Was mache ich eigentlich in so einem Shitstorm? Und so weiter und so fort. Ich finde nicht, dass die wichtigen feministischen Fragen. Ich sage gerade die wichtigen feministischen Fragen. Wie verhalte ich mich, wenn ich jemanden blocken will? Ja? Wie schädlich ist Anonymität? Und gleich mal die Vorträge planen, wenn man anfängt, seinen Blog zu schreiben. Das ist auch ganz wichtig. Und das Schöne mit dem Shitstorm, die ist doch selbst eine Shitstorm-Starterin, was Aufschrei und so angeht. Richtig. Also deswegen, ja, aber das verhalte ich mich in einem Shitstorm. Das sind ja keine Shitstorms, das sind ja Konversationen. Ja, natürlich. Außerdem, niemand hat gesagt, dass es ein Shitstorm ist, der um sie geht. Das kann auch der Shitstorm sein, den man selber initiiert hat. Ja, und vor allen Dingen, wie kann ich die Impressumspflicht umgehen? Finde ich auch gut. Es ist so ein bisschen so, als würde ich einen Vortrag für junge Unternehmer machen und sagen, wie kann ich am besten Steuern hinterziehen? Sollten, und dass Menschen sich diese stellen müssen, bevor sie sich im Netz einbringen. Ich finde, es ist an der Zeit, dass wir uns nicht nur offen eingestehen, dass unsere derzeitige Online-Kultur kaputt ist, sondern auch, dass es dringend notwendig ist, Lösungen zu entwickeln. Kurzfristige wie langfristige. Daher, ganz im Sinne des Songs, der diesem Titel den Namen gab. Let's talk about Meinungsfreiheit, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that may be. Ha, das war doch gerade gegendert. Good war pink und bad war blau. Ja, ey, das ist gegen den Progressive Stack. Oh Gott, ey. Oh Mann. Es ist halt so peinlich, so, sie kann es halt einfach nicht. Das ist halt einfach total schlimm. Möchte ich dabei mit den sprachlichen Begriffen und ja mehr oder weniger Definitionen, die sich rund ums Thema Gewalt im Netz und Hasskommentare etabliert haben und das Ganze leider auch nicht immer ganz einfach machen, um darüber zu sprechen. Ja, Jargon, den diese Leute sich ausgedacht haben. Obwohl Sprache diesbezüglich natürlich sehr, sehr wichtig ist. Fangen wir also quasi beim Punkt 1.11 an, der Meinungsfreiheit. Sie bezeichnet das Recht der freien Meinungsäußerung. Artikel 5 Absatz 1 im Grundgesetz besagt, jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten. Eine Zensur findet nicht statt. Eigentlich ziemlich easy. Aber einige Menschen verwechseln das trotzdem immer noch damit, dass ihre Aussagen in einem ja, mehr oder weniger gesellschaftlichen Vakuum existieren und daher auch nicht kritisiert werden dürfen. Ich kann nicht mehr für die von Vakuum reden. Sakrati! Ja, das mit dem Vakuum ist auch so ein Spruch, den man häufig hört. Ja, häufig ist gut. Ja, ich war zum Beispiel mal in einer Vorlesung zum Thema feministische Ökonomik. Und die Dozentin hat dann auch gesagt, dass der Unterschied zwischen der feministischen Ökonomik und der normalen Ökonomik halt eben wäre, dass die feministische Ökonomik subjektiv ist und die normale Ökonomik objektiv. Und halt die feministische Ökonomik davon ausgeht, dass man nicht, dass die Gesellschaft nicht in einem Vakuum existiert, auch wieder dieser Spruch. Zum Beispiel sexistisch, rassistisch oder auch feindlich gegenüber Homosexuellen sind. Ja, wir haben ja diese geschützten Gruppen und bei denen ist es natürlich alles anders. Es gibt einen großartigen XKCD-Comic, den haben wahrscheinlich auch schon alle hier gesehen. Ich zeige ihn trotzdem nochmal, weil er so gut ist. Der ganz schön erklärt, wie dieses Prinzip der Meinungsäußerungsfreiheit, wie es ja eigentlich noch konkreter heißt, funktioniert. Nur zur Erläuterung, ich habe die deutsche Übersetzung des Sprachwissenschaftlers Anatol Stefanovic gewählt, weil der sich natürlich auch auf den europäischen Rechtsrahmen bezieht. Man braucht Sprachwissenschaftler, um Webcomics zu übersetzen. Da heißt es, wichtige Durchsage. Das Recht auf freie Meinungsäußerung besagt, dass die Regierung dich für das, was du sagst, nicht verfolgen darf. Es besagt nicht, dass sich irgendjemand dein Gefasel anhören oder dir dafür Speicherplatz zur Verfügung stellen muss. Artikel 11 der EU-Grundrechtecharta schützt dich nicht vor Kritik oder Reaktion. Wenn du angeschrien oder boykottiert wirst, man deine Sendung absetzt oder dich aus einem Internetforum ausschließt, ist das keine Verletzung deiner Meinungsfreiheit. Also angeschrien oder boykottiert oder so, ist aber auch alles kein Hass. Wenn ich einer anschreit, das ist auf jeden Fall kein Hasskommentar. Definitiv, ja. Ne? Vielleicht sollte sie sich dieses Comic mal zu Herzen nehmen. So sieht es nämlich aus. Schützt in Bezug auf die Info, dass die Leute, die dir zuhören, dich für ein Arschloch halten. Das ist überhaupt der tollste Spruch mit diesem. Es bedeutet nur, dass die Leute, die dir zuhören, dich für ein Arschloch halten. Weil das kannst du auch dann über jeden sagen. Ich meine, zu dem Comic, da hätte ich ein gutes Beispiel. Saudi-Arabien kauft sich jetzt Twitter und sagt, wir hätten bitte, also wir halten alle Juden an, jetzt bitte Twitter nicht mehr zu verwenden. Und China kauft sich YouTube und sagt, wenn einer von euch für Kapitalismus spricht, dann werdet ihr auch geblockt. Ist das dann alles auch noch super in Ordnung? Die müssen dich für ein Arschloch halten. Ja, weil die halten ja, also weißt du, Saudi-Arabien hält ja die Juden für ein Arschloch und China ist ja, obwohl es eigentlich ein kapitalistischer Staat ist, der autoritär ist, aber theoretisch halten ja Kapitalismus immer noch für schlecht. Und wenn die jetzt sagen, wenn du für Kapitalismus sprichst, zeigen wir dir die Tür, ist das dann immer noch in Ordnung? Funktioniert dann unsere Gesellschaft weiterhin, wenn eine Firma, die ein Monopol hat auf eine Dienstleistung, die sie herstellen, Leute ausschließen würden. Ja, aber da fehlt noch was dazwischen. Du brauchst noch eine NGO dann, die das macht, weil wir gerade gehört haben, da der Staat darf das natürlich nicht. Das wäre ja eine Einschränkung der Meinungsfreiheit. Deswegen brauchst du noch eine neue chinesische Medienmacher oder so. Genau, die von der chinesischen Regierung Geld bekommt, die aber eine unabhängige NGO sind. Ich meine, das ist natürlich ein extremes Beispiel und ein kleines Internetforum, wo einfach einer Stunk macht. Klar wird er ausgeschlossen, aber wenn es zu sowas kommt wie Google, YouTube, Twitter, Amazon, die größten Plattformen, halte ich das für extrem fragwürdig, zu argumentieren, warum das in Ordnung ist, dass die sagen könnten, nee, machen wir nicht. Ja, da hatte ich auch mal so eine Diskussion mit irgendeinem Spasten auf Twitter. Und letztendlich, ich meine, da gibt es auch vom Netzreporter, glaube ich, das glaube von ZDF oder so, auch einen geilen Beitrag. Wenn du öffentliche Plattformen hast, die mehr oder weniger ein Monopol oder ein Oligopol für Netzmeinungsfreiheit sind oder ein Meinungsaustausch und du dann einen darauf verbannst, weil dir die Meinung nicht passt, dann nimmst du ihm sozusagen also über zwei Ecken so den die Meinungsfreiheit weg. Das ist so, wie wenn ihr in London gibt es ja diesen Platz, wo diese ganzen Leute irgendwie labern. Kennt ihr das? Ja, genau. Jetzt stellt euch mal vor, sage ich mal, das wäre ein Platz für auch nicht religiöse Leute, sondern auch für so, keine Ahnung, dass man sich da austauscht, wie im Mittelalter oder so auf dem Marktplatz. Und jetzt würde einer sagen, du, der Besitzer vom Marktplatz, du darfst da nicht mehr reden, aber beschwer dich doch nicht, du kannst doch in der Gasse da hinten noch irgendwie was machen. Weißt, das sagen ja dann auch viele, du kannst da einen Blog aufmachen und da deine Meinung schreiben. Und das ist unglaublich gefährlich und das checken die Leute nicht. Oder alle Tankstellen tun Leute, die sich mit grüner Politik beschäftigen, ausschließen vom Verkauf. Wer auch gar kauft nicht bei Nicht-Grünen. Nein, weißt du, technisch gesehen haben die ja recht, was die ja sagen. Der Staat darf dich nicht verfolgen. Aber das ist ja natürlich viel komplizierter. Wenn einer Meinungsfreiheit sagt, dann sagt er nicht, oh, Artikel 11. Das ist einfach, ich will meine Meinung sagen, weißt? Das ist ja nicht, keiner hat Schiss, dass der Staat einen verfolgt, mal ganz ehrlich. Außer du bist halt an der Grenze des Rechtlichen, selbstverständlich. Also du darfst keinen beleidigen und so weiter. Aber wenn du einem die Chance nimmst, von den größten ich meine, es gibt ja nicht viele, Twitter, Facebook, YouTube, das war's. Wenn du einen davon bannst, weil der, keine Ahnung, ein bisschen nicht zu dir passt, weißt, dann nimmst du ihm sozusagen einen kompletten Radius raus. Feibel widerspricht. Der Unterschied ist der, dass sie davon redet, dass man dir nicht zuhören muss. Das stimmt. Das hat, dass dir einer zuhören muss, hat mit Meinungsfreiheit nichts zu tun, aber sie müssen dich sprechen lassen. Ja, sie hat da gerade, in dem Cartoon steht da was anderes, da steht irgendwas von wegen Anschreien und Boykottieren und so weiter. Ja, dass dieser obskure Sprachwissenschaftler, dieser ominöse, das vielleicht so übersetzt hat, das mag schon so sein, aber deswegen ist es nicht richtiger. Ja, aber so sehen die das halt. Ja, also, und dir zeigen, dass du nicht willkommen bist. Ich wollte jetzt noch sagen, also bei mir fehlt, in diesem Comic quasi das letzte Panel. Und zwar müsste da eigentlich noch stehen, steht hier, dass halt eben, wenn die Leute dir die Tür zeigen, dann steht es dir selbst immer noch frei, durchzugehen, ja, und die Leute hinter dir zu lassen oder zu bleiben und deren Meinung weiterhin zu kritisieren und zu testen, auf Sollbruchstellen abzusuchen, ja. Na, ich wollte gerade sagen, die anderen müssen gehen, weil ich die für einen Arschloch halte. Und dann schreien wir uns gegenseitig an, weil wir ja alle kein Recht darauf haben, nicht angeschrien zu werden. Und irgendwann sind wir dann alle taub und... Ja, aber da liegt ja die Krux, dass im Moment versucht wird, an die Hausherren ranzugehen. Ja, und die Hausherren einzuschüchtern in Mafia-Manier. Schönes soziales Netzwerk hast du hier. Wäre doch schade, wenn dem was passiert, weil Leute da Sachen sagen, die mir nicht gefallen. Es ist ja nicht so, dass... es gibt zwar Konkurrenzplattformen zu Twitter, zu Reddit, zu Facebook, aber ein Exodus hat da bisher immer noch nicht stattgefunden, egal wie viel Unterdrückung da ist, weil halt nun mal die etablierten Plattformen viel mehr Reichweite haben. Es gibt keine Alternative und deswegen finde ich es bedenklich, dass da halt praktisch über die Plattformbesitzer ja, eine Zensurebene eingezogen werden soll. Das war so eine schwammige. Der Stand, den wir jetzt quasi haben, ist der, dass es irgendwelche NGOs gibt, die festlegen wollen, also ein paar von den Namen werden wir auch gleich in dem Vortrag noch hören, die festlegen wollen, was halt eben dieser Hass irgendwie ist und was die Leute da irgendwie löschen sollten. Und dann haben wir Leute an der Regierung, die sagen, Facebook löscht nicht genug. Und dann sind Leute wie Volker Kauder von der CDU, der dann irgendwie meint, die sollen sogar Strafgeld dafür bezahlen, dass die nicht genug löschen, was auch immer das bedeuten soll. Der nächste Begriff, über den wir selbstverständlich sprechen müssen in diesem Rahmen, ist der Hate Speech. Dieser ist unerkennbar Englisch und steht für... Ich habe ganz vergessen... So, das ist Englisch. Ja, ich habe ganz vergessen, dass halt eben zum damaligen Zeitpunkt der Begriff Hate Speech, glaube ich, noch gar nicht so stark in den deutschen Medien zu finden war und da dieser Republika-Beitrag so ein Grundstein darstellte. Ja. Ja, aber das, also als ich sie da damals getroffen habe, das war noch in derselben Woche. Also das war im Mai 2015. Sie hatte diesen Vortrag gemacht am Donnerstag, glaube ich, und den Samstag da drauf saßen wir dann gemeinsam in irgendeinem Sitzungssaal da vom Bundestag. Also zu dem Zeitpunkt war sie halt schon dran an allen möglichen Leuten. Also diese ganze Hate Speech-Nummer und so wird sicherlich nicht den Heiko Maases und so dieser Welt eingefallen sein, sondern das kommt dann eher von so Leuten wie Frau Witzorek. Hasssprache, Hassrede, Volksverhetzung. Das deutsche Wort Hassrede ist bislang nicht so etabliert und die Debatte rund um diese Themen ist vor allem US-amerikanisch geprägt. Daher benutze auch ich diesen Begriff, zumal der sich auch mittlerweile im Deutschen immer mehr etabliert hat. Und dazu nur eine Anmerkung, es ist kein sprachwissenschaftlicher Begriff, sondern ein politischer. Ah, okay. Und das ist ein politischer Begriff. Wenn was politisiert ist, dann beruht es meistens auf Fakten. Wie wäre es, wenn wir uns um einen juristischen Begriff kümmern, wenn überhaupt? Weil womit soll der Rest gemessen werden? Das ist mir immer nicht klar. Nein, das siehst du falsch. Ich meine, wenn wir über den juristischen Begriff reden, ja, dann finden wir halt eben schnell raus, dass Hate Speech eigentlich in Deutschland bereits unter Strafe steht. Ja, es gibt die Volksverhetzung, es gibt die Beleidigung und unsere Gesetze decken das eigentlich schon ab. Ja, aber nicht so, wie Sie das meinen. Also der Begriff Hate Speech ist halt eben der Versuch, diese amerikanische Vorstellung von Hate Crime, also ein Hassverbrechen, das ist ja in Amerika quasi eine besondere Schwere der Schuld quasi bei irgendwelchen Körperverletzungen oder so, dass man sagt, der hat das jetzt irgendwie gemacht, weil der jetzt beim Ku Klux Klan ist und dass sein Opfer irgendwie ein Schwarzer war oder so und deswegen muss das jetzt extra aufgelistet werden und ist jetzt ein Hassverbrechen und daher stammt dieser Begriff Hate Speech. Kurz zur Definition. Ganz kurz, nur eine Parallele zu schließen. Weißt du, wenn ich mir das so angucke, dann tausch die mal aus, gib ihr irgendeine Robe und tausch Hate Speech mit, was weiß ich, Sünde aus oder sowas. Das ist dann so, okay, ich glaub dir, weil ich einfach nur das annehme, was du mir vordefinierst, weißt? Und dann denke ich mir halt auch so, okay, steckt da irgendwie noch mehr dahinter, außer so, ich will dazugehören und was weiß ich? Hate Speech bezeichnet Formen sprachlicher Ausdrucksweisen, die eine Person oder eine Gruppe von Menschen aufgrund ihres Geschlechts, ihrer Religion, sexuellen Orientierung oder Herkunft erniedrigen, einschüchtern oder zu Gewalt gegen sie aufstacheln. Ja, es sei denn natürlich. Sie sind halt weiß heterosexuell. Ja, oder ach, mach dich nicht lächerlich. Heterosexueller weißer Cis-Boy. Ja, musst du dich wohl einer Religion anschließen, damit auch darunter fällt. Ich meine, Religion haben im Vergleich zu Feminismus ja wenigstens noch ein Happy End. Und Massagen auch. Ja, das ist gut, glaube ich. Ich finde es bezeichnend, dass ja auch die politische Richtung fehlt in dieser Aufzeichnung, weil das, finde ich, gehört da genauso rein, dass jeder auch eine politische Auffassung haben darf, wie er sie haben will und dafür nicht erniedrigt, eingeschüchtert oder zur Gewalt gegen den aufgerufen werden darf. Das wäre ideologisch falsch. Ja, ich weiß. Das Problem ist doch halt einfach, dass es ja natürlich klar ist, dass du niemanden diffamieren kannst oder die grundsätzlich du kritisierst Leute nur aufgrund von Inhalten, nicht von ihrer sexuellen Orientierung oder sonst irgendwas. Also das ist ja das, worum es letztendlich uns geht, inhaltliche Kritik anzubringen und nicht Leute zu diffamieren, pauschal, weil sie eine gewisse Religion oder eine sexuelle Orientierung oder sowas haben. Nur, ja, das wird halt immer gemappt. Also in dem Kontext wird es ja halt immer gemappt. Alles, was du inhaltlich kritisierst, geht halt automatisch auf pauschal auf eine Religion oder eine sexuelle Orientierung oder ein Geschlecht. Das ist ja, ja halt gerade das, was diese Aufzählung komplett ad absurdum führt. Das ist das Ding, wenn man sagt, so diese und jene Ansicht, die da im Koran drin steht oder in der Bibel oder sonst irgendwie, teile ich nicht, finde ich falsch, finde ich nicht zuträglich fürs Zusammenleben, dann kannst du dich halt umdrehen und sagen, ja, hier, du Islamophober, sonst irgendwie was. Ne? Das ist dann, das war jetzt Hate Speech von dir, habe ich jetzt entschieden. Oder halt eben das, was mit diesem und jedem Punkt, was irgendwelche Feministen erzählen, Patriarchatstheorie oder so, halte ich für Humbug und halte ich für nicht zuträglich. Ja, du hast Frauen, warum hast du die? Du willst sie ja nur fertig machen, erniedrigen, Hate Speech, Hate Speech, Hate Speech. Das nächste Ding ist, manchmal muss es persönlich sein. Der Ted Haggard aus den USA, der so ein evangelikaler Priester war, der sich gegen die Rechte für Schwule eingesetzt hat, der halt selber Prostituierte aufgesucht hat, also Callboys. In dem Fall ist einfach einfach das öffentliche Engagement gegen Schwulenrechte und was er persönlich macht, finde ich irgendwo schon der Interesse von der Öffentlichkeit würdig irgendwo. Also ein anderes Beispiel, ein extremeres wäre, neben dem Ted Haggard, wäre der Al-Baghdadi. Wenn der jetzt zur UN gehen möchte als Menschenrechtsbeauftragter, fände ich das auch merkwürdig. Und da würde ich seine persönlichen Handlungen auch direkt kritisieren, also seine Persönlichkeit. Und ich finde nicht, dass es in dem Kontext unangebracht wäre. Also Baghdadi ist der Typ, der ISIS leitet. Also. Weißt, und ich, die Definition in Anführungsstrichen, die ist ja auch so schwammig. Nehmen wir mal nur Religion, weißt, für einen liberalen, progressiven Moslem, der empfindet Kritik nicht so wie ein Konservativer. Das hat man ja zum Beispiel nach dem Charlie Hebdo-Attentat gesehen, als dann viele so gemeint haben, ja, aber irgendwie sind die selber schuld und sowas sollte man ja auch eigentlich nicht machen. Weißt, war das ja dann Hate Speech, was die gemacht haben, wenn du nur dich über etwas lustig machst oder so? Das kann ja nicht sein. Ja, doch, und ich meine, wenn man so sehen die das tatsächlich. Ja, ja, und wenn du mal nach Amerika gehst, also das dümmste Beispiel, was ich da gehört habe, eine transsexuelle afroamerikanische Aktivistin wollte in der Universität reden und hat davor irgendwie, hat sie ein Statement über den Israel-Palästina-Konflikt abgesagt. Und hat dann halt ein bisschen den Israelis Zuspruch gegeben. Was ist passiert? Der muslimische Studenten, bla, an der Uni, hat Hate Speech gerufen und dann durfte die da nicht mehr reden. Weißt du? So, hä? Und war das nicht der Fall in den USA, als sozusagen Hate Speech gegen Homosexuelle, also wegen sexueller Ausrichtung, auch mit aufgenommen wurde in sozusagen den Hate Speech-Katalog, dass die ersten Dutzend Verurteilungen zum Beispiel Büchereien waren, die nur für homosexuelle Bücher anbieten, weil sie die ja halt dann heterosexuelle kritisch, also ausgeschlossen haben sozusagen. Also sozusagen die ersten Hate Speech Gesetze in den USA, die ersten Fälle davon, sind halt auch absolut das Gegenteil von dem, was man theoretisch meinen würde, was das erreichen soll, wenn man so Gesetze verabschließt. Und das ist halt auch irgendwo, davon ist die Rechtsgeschichte ja sowieso voll. Ne? Also ich lese ja zum Beispiel ganz gerne die Bücher von diesem Malcolm Gladwell, der beschäftigt sich ja viel mit so Ausreißern in der Soziologie, irgendwelchen Sachen, wo irgendwelche Leute sich gedacht haben, so, ja, das müssen wir jetzt so und so ändern, wie zum Beispiel diese Three-Strikes-Regel in Amerika, wo sie sich dann da in Kalifornien oder so, nachdem irgendein Mädchen umgebracht wurde, von einem, der mehrfach vorbestraft wurde, gesagt haben, so, ja, jetzt müssen wir hier hart durchgreifen. Jeder, der drei Strafen gekriegt hat, egal wie klein, kriegt jetzt sofort lebenslänglich. Das war halt diese Three-Strikes-Rule. Hat halt dazu geführt, dass alle möglichen Leute dann mit dreimal beim Kiffen erwischt oder so. Oder Pizza geklaut, habe ich auch mal mitbekommen. Ja, dann irgendwann beim dritten Mal quasi oder wenn sie dreimal einen kleineren Diebstahl gemacht haben oder so, dass sie sich dann irgendwann halt immer den Weg freigeschossen haben. So nach dem Motto, jetzt ist eh egal, ob ich jetzt noch wen umbringe, oder hier irgendwie vor sie mich packen und ich dann lebenslänglich kriege wegen drei Kleinigkeiten. Und das hat also halt eben eigentlich das Gegenteil von dem bewirkt, dass die Leute, die haben sich halt natürlich davon erhofft, dass alles sicherer wird, aber im Endeffekt war dann erst recht alles ätzend da und das hat halt nur zum Leid der Leute beigetragen und da werden solche Sachen dann auch wieder zurückgerudert. Oder diese Politik da in New York ganz lange Zeit, dass man wegen allem möglichen Kram kontrollieren soll, was ja auch zu einer sehr stark rassistischen Sache geführt hat, also dass dann da größtenteils, also es auch irgendwelche Quoten gab, man muss so und so viele Leute irgendwie erwischen, so und so viele Tickets irgendwie schreiben und die dann da jeden, der irgendwie vor seinem Haus länger als 5 Minuten irgendwie gestanden hat, da erstmal in Ordnungswidrigkeit wegen Herumlungans oder irgend so ein Kram da irgendwie gegeben haben, damit sie ihre Zahlen da irgendwie schaffen. Dort da so ein Wahnsinn. Und das sind dann immer so die Downsides des Ganzen und hat sich aber scheinbar noch nicht so richtig rumgesprochen. Also wir werden da auch morgen wieder einen Fall haben aus Deutschland. Es geht jetzt im Bundestag gerade um die Verbesserung des Schutzes der Opfer von Stalking. Und da halten wir uns dann morgen drüber. Da gibt es aber auf jeden Fall auch wieder viele Punkte, wo die Herrschaften meinen, das sei doch alles eindeutig und es ginge da ja nur um den Opferschutz, aber es kann halt eben auch alles sehr stark nach hinten losgehen. Mein Finanzamt stalkt mich. Die will ich verklagen. Kommt drauf an, sonst weiße Männer, die das machen. Das kann schriftlich, mündlich. Ja, was meinst du? Naja, wenn die das stalken, die Finanzamt, wenn das weiße heterosexuelle Männer wären, dann könnte man da vielleicht was arrangieren. Ja. In Bildform, in Massenmedien und damit natürlich auch im Internet passieren. Hate Speech ist also kein Phänomen, das erst durchs Netz entstanden ist, aber das wir durch die technischen Möglichkeiten, die sich durchs Netz ergeben, nochmal neu diskutieren müssen. Eine feste Definition oder auch Sammlung von Hate Speech-Wörtern gibt es nicht, da Hate Speech auch immer im jeweiligen Kontext betrachtet werden muss. Wie schön, dass es frei auslegbar ist. In der übrigens sehr lesenswerten Broschüre der Amadeu Antonio Stiftung. Ja, genau, jetzt kommt die Amadeu Antonio Stiftung. Jungs zum Thema Hate Speech erschienen ist und die ich euch hiermit wirklich zur weiteren Lektüre wärmstens ans Herz legen möchte. Wenn Elemente von Hate Speech. Wie mache ich es nicht? Ja, also die Broschüre, von der ihr die Rede ist, ist die Broschüre Geh sterben. Über die wir ja auch schon ausführlich berichtet haben, wo zum Beispiel ihre Freundin Tugendfurie drin vorkommt, wo die Frau Vanaschuk sich da äußert, unter anderem über Gamergate als rechte Bewegung. Und, dazu hätte ich ein kurzes Zitat aus der Geh-Sterben-Broschüre von Seite 14. Rassismus gegen Weiße zum Beispiel kann situativ stattfinden, hat jedoch keine gesellschaftliche Dimension. Entsprechend fallen abwertende Aussagen über Weiße, zum Beispiel Kartoffel, nicht unter Hate Speech, da ihnen schlicht die gesellschaftlichen Konsequenzen fehlen. War nicht in Berlin Wedding. Denn wem wird die Wohnung nicht gegeben, weil er oder sie weiß ist? Ja, das sag mal, warum sagen die immer weiß? Sag mal, wir leben doch nicht in wir leben doch nicht in Amerika oder so. Wir haben hier keine so stark pigmentierte oder was weiß ich wie in Amerika. Hier sind alle weiß. Sogar wenn du dir Türken anguckst, sind die meisten weiß. Was ist das für ein Gelaber immer? Hä? Ja, aber die bezeichnen damit ja eine bestimmte Bevölkerungsgruppe. Aber die sagen doch selber, du wirst diskriminierst aufgrund weißt du, so Merkmalen, die man ja sieht, aufgrund von Phänotypen oder so weiter, weißt. Wenn das halt noch Ausländer mit einschließt, das fände ich ziemlich geil, weil dann seid ihr alle Rassisten, weil dann bin ich nicht weiß. Ich finde, das ist ja so eine Sache, die ich immer ganz gerne mal machen würde, nämlich so einen Amerikaner mal in eine Diskussion holen und den dann out-racism. Weil das geht ziemlich leicht, wenn man einfach nur Nazi-Ideologie mal Advocatus Diaboli macht. Weil, hey, die ganzen Amerikaner, die sind alle rassenunrein. Ernsthaft, das... Die übernehmen die amerikanische Vorstellung von Rassismus, die in Europa einfach nicht anwendbar ist. Ja, das ist halt eben so die Geschichte bei der Hate Speech. Das ist eigentlich ein typisch amerikanisches Problem gewesen. Irgendwie ist es hier rübergeschwappt, ja, weil man gemerkt hat, oh super, damit haben wir schon wieder ein Werkzeug in der Hand, um eine Narrative zu kontrollieren, um zu bestimmen darüber, was gesagt werden kann und was nicht, ja. Und das ist meiner Meinung nach auch der einzige Grund, warum wir da jetzt drüber reden, ja, weil halt eben Leute versuchen mit dem Begriff Hate Speech, die Opposition, die Kritik, die abweichende Meinung abzuschaffen, illegal zu machen, ja, halt eben zu sagen, ja. Vor allem die Unterdrückung anderer Meinungen schick zu machen. Ja, genau. Ja, das mit dem Rassismus hat auch nicht mehr gereicht für diese Leute, deswegen gibt es ja auch diesen Begriff jetzt gruppenfeindliche gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Ja, bitte merken als Streamtitel für morgen, ja, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Ist ihr der eine Buchstaben so ein bisschen lang geworden? Ja, eben, also der Begriff Rassismus, ne, der ist kurz, vernünftig, weiß jeder, okay, es geht irgendwie um die Rasse. Aber ja, aber so ist das halt mit diesen super schwammigen Begriffen, die sie da haben, wo sie dann, ja, wo dann halt auch so Sachen runterfallen, wie das, was wir eben gerade gehört haben, der Religion. Ne? Also das passt also halt nicht in Rassismus. Also ganz ehrlich, was soll das hier weiß? Es gibt keine Rassen, es gibt verschiedene Ethnien und meine jetzt hier Leute, die aus eher hier germanisch, keltisch, slawisch. Also mich da einfach nur als weiß zu bezeichnen, finde ich schon ziemlich rassistisch. Also Eine der, ich weiß nicht, was das war, eine Mitarbeiterin von Charlie Hebdo, die kam neulich wieder in die Schlagzeilen und die weißt, und dann hat sie auch so gemeint, die wird nicht nur von so Leuten beleidigt und bedroht, von denen man es denkt, weißt du, so krassen Fundamentalisten oder was weiß ich, sondern Leuten, die eigentlich in ihrem politischen Lager sind, wegen Hate Speech. Das musst du dir mal vorstellen. Da werden Leute abgeknallt, weil sie ein Bild gemalt haben. Und dann kommen noch Leute, ja, aus deinem gleichen politischen Lager und sagen so, das war aber nicht schön, was du gemacht hast. In Klammer, du hast ein Bild gezeichnet. So, what the fuck? War das nicht die Tochter von einem der Erschossenen, die das gesagt hat, meine ich? Bin ich mir jetzt nicht sicher, tut auch nicht viel zur Sache. Aber keine Ahnung, weiß nicht. Aber ich meine, ist ja egal, aber so weit kommt es dann halt, weißt? Weil dieses Hate Speech, ich meine, letztendlich, die bezeichnen sich ja alle schon als links. Letztendlich gibst du dann Leuten, die konservativ sind oder was weiß ich und eigentlich gar nicht die Werte vertreten, für die einstehen, eigentlich eine Waffe, weißt? Weil ich meine, ganz ehrlich, ein fundamentalistischer, konservativer Moslem oder Christ oder was auch immer, wenn der sozusagen die Rassismuskarte spielen kann, dann läuft irgendwas falsch. Die Schwarzen gleich Afrika. Verschwörungstheorien, wie zum Beispiel Israel hat einen Anschlag auf die eigene Bevölkerung inszeniert, um von der Kritik an der Außenpolitik abzulenken. Derealisierung, also eine verzerrte Wahrnehmung. Also das ist übrigens diese Liste, die auch in der Broschüre Geh Sterben drin ist, wo unten drunter steht, wer die geschrieben hat, nämlich Julia Schramm. Mhm. Ja, wunderbare Julia Schramm, Elemente von Hate Speech Liste. Und da hatten wir auch vor, ich glaube, über einem Jahr mal diese Liste schon mal besprochen. Im Prinzip kann man diesen ganzen Vortrag auch von Frau Witzorek jetzt gerade, kann man auch alles da finden in diesem Vortrag. Also die ganzen Sachen, die hier Elemente von Hate Speech sind, sind auch Sachen, die sie in diesem Vortrag selber macht. Zum Beispiel steht da ja auch Handlungszwang. Da haben wir ganz zu Anfang schon gehört, dass man ja unbedingt was dagegen unternehmen muss, gegen diesen Hate Speech-Kram, wegen dem armen Internet und so. Das könnte man auch sagen, das ist Aufbau eines Handlungszwangs. Ja, aber ich meine, ganz ehrlich, das ist ja jetzt schon ein bisschen so aus dem Kontext. Weil ich meine, du kannst semantisch den Fall schon machen, aber damit ist ja was ganz anderes gemeint. Und rein faktisch kannst du halt bei Verschwörungstheorien, das ist politische Fiktion, die oftmals auch eher dir was über die politische Haltung oder Gesinnung vom Autor oder von der Person, die die Theorie anhängen, sagen, aber zum Beispiel generell zu sagen, das ist sowas wie False Flag, das ist natürlich direkt Hate Speech, ist, wenn sich jemand darüber den Kopf zerbricht, ob etwas eine False Flag sein könnte, ist nicht direkt Hate Speech, das tut mir leid. Und auch in Bezug auf Israel gibt es die Lamont-Affäre. Also ich will nicht sagen, dass in der letzten Zeit irgendwas eine False Flag von Israel war, aber von 1954, da gab es einen Vorfall, der eine False Flag war. Und der auch von Historikern untersucht ist, nur später von Israel zugegeben worden ist. Also einfach nur zu sagen, ja, das entspricht keinerlei Faktengrundlage, dass es Menschen gibt, die sich halt oftmals ohne wirklichen Fundament über False Flag sich einen Kopf zerbrechen. Ja, aber die Dinger gibt es halt wirklich. Also so ganz wegwischen kann man das halt auch nicht. Also, wer könnte den Reichstagsbrand vergessen oder den Eintritt der USA in den Vietnamkrieg? Das waren alles False Flags. Und deswegen jetzt das per se als Element von Hate Speech zu sehen, halte ich schon für sehr gefährlich. Ja, sehr gefährlich. Also, ja, witzigerweise, weißt, wer sagt denn oft Juden gleich Israel? Das sind halt leider Gottes konservative Moslems, weißt, die dann am Al-Hux-Tag oder so, was weiß ich, wenn die Schiiten mit ihrer Flagge in dem Atompilz, weißt, weil die wünschen sich ja eine Atombombe, damit sie halt Israel so Einhalt gebieten können, die mit Hitlergruß und sowas auftreten in Deutschland, darüber redet keiner von denen. Weißt, weil es sind halt Moslems und die werden ja von der bösen AfD diskriminiert und so eine Scheiße. Also du siehst schon anhand ihrer eigenen Definition und dem, was sie eigentlich machen, dass die total dass die gar keinen Rückgrat haben. Wahrnehmung und Falschaussage, wie alle Politiker hassen Deutschland. Auf jeden Fall. Eine Gegenüberstellung von wir und ihr als Gruppen und das Konstruieren eines Handlungszwangs. Wie zum Beispiel, wenn wir uns von denen weiter auf der Nase herumtanzen lassen, werden wir alle sterben. Und wenn wir uns von den Sachsen weiter auf der Nase herumtanzen lassen, werden wir alle Nazi. Das ist ja, im Endeffekt der Tenor der Medien. Ja. Ja, das ist vor allen Dingen direkt die Antwort, die ich damals von Susie Grime bekommen habe. Was hat sie geschrieben? Wir vertrauen euch nicht mehr oder wir lassen uns von euch nicht mehr den Mund verbieten oder irgendwie so. Wenn wir Männer einfach nur online posten lassen, was sie wollen, dann werden alle Frauen verkrault. Ja. Schrecklich. Ja, also ohne Witz und vor allen Dingen, das ist ja auch so schon wieder so eine Karikatur. Also es erinnert mich auch an dieses Ding, das war auch dieser Hashtag, wo wir da geschrieben hatten mit diesem Meeting von den Grünen hier, dieses Because it's 2016 Ding. Und ja, also ich habe da nicht nur Grütze reingepostet, ich meinte das schon ernst, so die Sachen, die ich da geschrieben habe. Und ja, dann guckt die komische Laura Dornheim da rein, das ist ja auch so eine, die ständig bei Republika irgendwie redet und die früher bei den Piraten war und so. Man sagt nur so, ja, hier, was ist das hier, Maskusiffe und so Zeug. Also ich würde gerne jede Form von Aufmerksam machen auf den Klimawandel verbieten lassen wegen Hate Speech, weil ja damit ein Handlungszwang hergestellt wird, besser zu wirtschaften und grüne Energie zu nutzen. Und das macht ja dann ein Wir, die den Planeten retten wollen, und ihr, die euch nicht drum kümmert. Und das ist Hate Speech, was die Gesellschaft spaltet. Und deswegen muss jede Berichterstattung über den Klimawandel verboten werden. Unbedingt. Das macht Sinn. Ja. Normalisierung von bestehenden Diskriminierungen. Wie zum Beispiel, ist doch kein Wunder, dass die Schwarzen so behandelt werden. Wie werden die denn behandelt? Hä, ich verstehe das nicht, hä? Sagen das jetzt böse oder gute Menschen? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht, aber... Nee, weil ich meine, du kannst ja als Linker sagen, als Verteidigung, kein Wunder, dass die so behandelt werden, halt von Nazis werden die, weißt du, so halt schlecht behandelt oder was weiß ich. Oder du kannst sagen, Schwarze werden unterdrückt und so weiter, kein Wunder, dass die so behandelt werden, weil unser System rassistisch ist. Also das, hä? Ich check, was sagt die da? Nee, sie möchte da den tumpen Rassisten karikieren, der sagt, es ist doch kein Wunder, dass sie so behandelt werden, es ist ja halt so, die sind halt zu nichts Nutze. Na gut, das ist halt aber auch, wie wir Trolle beispielsweise sagen, selbst schuld, wenn der seine Adresse irgendwo postet, dass er jetzt halt irgendwie 50 Pizzen geschickt bekommt oder sowas. Das ist halt einfach kausal ein anderer Zusammenhang zwischen Schuld und Nichtschuld. Selbst schuld, dass wir ein Bundesgleichstellungsgesetz haben, das gegen Männer diskriminiert. Was habt ihr euch auch so mit eurem Patriarchat so scheiße verhalten? Genau, diese unverdienten Privilegien, wir wollen ja nur, dass ihr die hinterfragt. So, genau, was wagt ihr, 21% mehr zu verdienen? Gerade das mit den Schwarzen, also es tut mir leid, wenn ich sehe, dass ein Schwarzer sich in einer Festnahme, wie das jetzt in den USA, der 18 Vorstrafen hat und erschossen wird, kein Wunder. Dass es trotzdem falsch ist, dass auch jemand mit 36 oder 124 Vorstrafen vor dem Gesetz gleich ist wie jemand, der keine Vorstrafen hat und gleich behandelt werden soll vom Gesetz. Und der Polizist in dem Fall ist das Gesetz. Ja, das ist der Idealfall. Trotzdem sage ich kein Wunder, wenn du 18 Vorstrafen hast und dich widersetzt und deine Waffe ziehst, dass du erschossen wirst. Richtig finde ich das immer noch nicht. Ich würde mir wünschen, dass das so nicht passiert. Aber ich nehme mir das Recht daraus, kein Wunder zu sagen. Das nehme ich mir raus. Wow, bist du rassistisch. Ja. Rassismus, Antisemitismus, Sexismus und andere Formen von Diskriminierung existieren auch im Netz weiterhin. Schließlich lösen sich entsprechende Machtstrukturen, die auch außerhalb der Bildschirme wirken, nicht einfach in Einsen und Nullen auf. Dieser Wunsch war am Anfang des Internets mal da, hat sich aber nicht erfüllt. Durch Hate Speech wird in erster Linie ein Klima geschaffen, in dem die Hemmschwellen, um Gewalt gegen bestimmte Personengruppen auszuüben, gesenkt werden. Das ist totaler Blödsinn. Das habe ich auch wegen meiner Bachelorarbeit, da musste ich auch so online Diskursverhalten und sowas, keine Ahnung, ein bisschen nachschauen. Und es gibt einfach, und das ist in der Psychologie schon ein altes Ding, von 2006 ein Paper von, was weiß ich, Sula heißt der, Online-Disinhibition-Effekt, Online-Entfremdungseffekt. Du sitzt vorm PC, es ist keine Face-to-Face-Diskussion mehr und das hat zur Folge, dass du Sachen von dir gibst, was du eigentlich nicht so machst, das ist nicht irgendwas mit Hate Speech oder keine Ahnung. Es gibt auch Leute, die schreiben dann was weiß ich, dem Hornbach oder sowas oder keine Ahnung, ihr Wichser, ihr habt keine Laminatfliesen mehr, obwohl ich welche bestellt hatte, ihr Hurensöhne. Weißt du, was hat denn das mit Hate Speech zu tun? Das ist einfach... Ja, aber dass das jetzt wirklich übers Internet kommt oder so und ich vorher auch schon, wenn du die Leute angerufen hast und denen gesagt hast, so ja hier, der kann Laminatfliesen. Wenn du keine Person gegenüber dir hast und einfach nur vor deinem Monitor tippst, dann ist das was ganz anderes, dann ist die Hemmschwelle viel weiter. Wie willst du das, überhaupt feststellen? Ja, das kannst du durch Statistiken feststellen. Wurde ja auch schon mehrmals gemacht, dass die Leute viel krasser reagieren, zum Beispiel gegenüber anonym, also gerade so bei so anonymen Gesprächscomputern, weißt du, wenn du bei der Postbank oder so einen Scheiß anrufst, dann hast du immer erst so einen Computer, bevor du einen Mitarbeiter hast. Und beim Computer reagieren die Leute halt viel patziger, wenn sie mit einem Problem ankommen. Aber wenn du dann auf einmal eine Person hast, weißt du, wirklich eine Person, wo du dann weißt, scheiße, wenn ich mich so verhalte, kriege ich unter Umständen, kommt es wie ein Bumerang zurück. Das ist ja nichts anderes, dieser Entfremdungseffekt. Das sagt doch eigentlich nur was über die Persönlichkeitsentwicklung des Menschen, der da gerade tippt, aus. Weil wenn man es ein bisschen auch mit zwischenmenschlichen Beziehungen etc. befasst und auch mit vielleicht dem einen oder anderen, der sich da schon mal in der Geschichte Gedanken drüber gemacht hat, dann muss man doch sowas auch wie eine Art kategorischen Imperativ im Internet entwickeln und sagen, wenn ich hier kommuniziere, versuche ich den anderen genauso menschlich zu sehen wie in einer Face-to-Face-Kommunikation. Unter dann Umständen. Da liegt doch dann eigentlich der Hund begraben. Ja, dass die Leute keine Kultur mehr haben. Der kategorische Imperativ, der wirkt ja auch nur, und ich meine, das kommt ja aus dem 18. Jahrhundert, einfach nur, weil du ja auch irgendwie Feedback bekommst. Also diese goldene Regel, wenn du, nehmen wir mal an, du könntest dich einfach wegteleportieren nach einer Handlung, dann würde keiner einen Fick drauf geben, wenn ich dich schlecht behandle, ich will dich nicht schlecht behandeln, weil ich nicht schlecht behandelt werde, weil du die Konsequenzen fürchtest. Im Internet hast du halt keine Konsequenzen. Aber das meine ich ja, wenn du das nur aus Angst tust, dann ist es verlorene Liebesmühe zu versuchen, im Internet Frieden zu stiften. Die Leute müssen aus Überzeugung behandeln. Und dass das halt leider, ich meine, da ist Abels Vergleich mit der Stadt halt wieder da. Wo, klar, in einem gesitteten, anständigen Bürgerviertel in Anführungszeichen, wirst du auf der Straße wahrscheinlich ein angenehmeres Gespräch führen als, keine Ahnung, in einem Problemviertel, wo die Leute arbeitslos sind. Und also es herrscht ja auch auf die Leute ein verschiedener Druck. Das ist ja auch was ich schon oft in dem Zusammenhang gesagt habe. Diese ganzen Medienmenschen und so, die bewegen sich ja auch in einer Blase. Die leben relativ gut, die haben Jobs, die haben Connections. Und wenn sie dann keinen Job haben, wissen sie schon, wo sie anfangen können. Das ist alles relativ sicher, was die da machen. Aber die sehen nicht, wie unsicher das Leben für die Leute darunter geworden ist. Und deswegen verstehen die auch nicht, dass die Leute da vielleicht mit mehr Wut oder mit mehr auch Hass rangehen. Ja, also ich halte das für nicht so eindeutig. Also zum Beispiel bei diesem Beispiel jetzt gerade mit dem Computer, da merkst du ja dann auch, dass da kein Mensch dahinter sitzt. Wenn du jetzt irgendjemanden einen Brief schreibst, dann weißt du doch im Regelfall, dass den irgendwann mal irgendwer liest. Und also ich verliere da keine Hemmung, nur weil ich irgendwie jemandem nicht gegenüber sitze. Aber du kennst doch auch diese Behördenbriefe, die immer wieder rumgehen, wo Leute wirklich sich echt wie die letzte Scheiße benehmen. Es gibt auch genug Leute, die Leute einfach so anschnauzen. Also ich kenne ein paar Leute, die gibt's immer. Ich meine nur im Durchschnitt. Und ich meine, du kannst mir nicht erzählen, dass es im echten Leben, sage ich mal, wenn wir 100 oder 1000 Diskussionsdinger nehmen aus dem Internet und 1000 Diskussionsdinger face-to-face, dann werden im Internet mehr Schimpfworte fallen als im echten Leben. Mit wem? Also ich glaube, es ist wirklich, wenn die Leute da irgendwie im Internet irgendwie einen anäffen, dann machen die das normalerweise auch. Mich würde das interessieren, wie das in Japan ist, weil da hast du ja eine Gesellschaft, die öffentliches Fehlverhalten überhaupt nicht toleriert im Endeffekt. Ich weiß nicht, Akem, vielleicht kannst du dazu was sagen. Gibt's dann sozusagen einen Backlash im japanischen anonymen Internet, dass die Leute sich auch richtig austoben? Also ich war in Japan nie so wirklich in dem Sinne jetzt online, um da großartig sozial zu interagieren, aber sagen wir es mal so, ich glaube, da ist auch ein ganz anderer Druck auf der Gesellschaft drauf, sich zu verhalten. Ne? Aber das wäre ja ein Modell, praktisch um zu gucken, was bewirkt denn der gesellschaftliche Druck, wenn jetzt wir auch versuchen, im Internet praktisch so eine japanische Stille herzustellen, wie sie in der Öffentlichkeit ist, dann muss die Waage ja auch sich woanders bewegen. Also, ja. Kennst du die Geschichte von den 14-Jährigen, die ihre Eltern abstechen und das Haus anzünden? Oder die hohe Selbstmordrate in Japan, weil die Leute natürlich, dass diese eben. Das ist so, dann die andere Konsequenz, die du halt hast, wenn du Leute zu sehr unter Druck setzt aus der Einrichtung, lassen die es woanders raus. Ja, eben. Ja, aber ich hätte noch einen Einwand hätte ich noch zu dem Thema, dass das Internet nie zu Gewalt geführt hat. Also die Christy Mack, das ist ein Pornostar aus den USA. Die hat so einen Arsch. Und die wurde von dem MMA-Fighter War Machine, also der hat sich offiziell in War Machine umbenennen lassen, der hat sie vergewaltigt und zusammengeschlagen. Also böse zusammengeschlagen, richtig übel. Und als das an die Öffentlichkeit gekommen ist, haben Leute von 4chan den War Machine getrollt, so heftig, dass er angefangen hat zu heulen und sich in einem Fotos gepostet hat auf Social Media, wie es sich selber ins Gesicht schlägt. Also es ist schon möglich, jemanden hart zu triggern über das Internet. Ich auch glaube, dass der Typ auch nicht so ganz bei sich ist generell. Ja, ist er auch nicht. Ich meine, theoretisch wäre das ein Beispiel, wo es funktioniert hat. Also, willst du sagen, es gibt keine Bad Tactics, sondern nur Bad Targets? Ja. Nein, ich meine, und das war ja nicht richtig. Ist dann gesellschaftlich akzeptierter, was wiederum durch einen Mangel an Empathie nochmal manifestiert wird. Hate Speech dient also zur Entmenschlichung der betroffenen Personen. Ist das jetzt Sololinsky-mäßig Taktik oder was? Ja, das heißt, gibt es da Bücher drüber? Ja, Mensch, Solanum, wir hassen halt Frauen. Da hast du es immer nicht gerallt. Ja, das habe ich ja mittlerweile internalisiert. Halt und aber wenn die sich äußern, dann, weil wir die ja nicht kennen und nicht sehen können und so, dann denken wir uns, und dann benutzen wir diese Taktik des Hate Speech. Und vor allem, das ist auch total, da hat sie auch total das Pferd von hinten aufgezäumt. Hate Speech dient der Entmenschlichung. Nee, ich glaube eher, es ist andersrum. Ich glaube, die Entmenschlichung findet statt und deswegen findet Hate Speech statt. Also ich nehme den anderen nicht als irgendwie, also entweder weil anonym oder weil die Entfernung, weil ich halt emotional diesen Menschen in meinem echten Leben praktisch nicht wahrnehme. Und deswegen gibt es halt eine Distanz. Aber das ist doch nicht, es ist doch nicht so rum, dass, hey, es gibt diesen Menschen, ich nehme den als Subjekt wahr mit Emotionen und das erkenne ich alles an. Aber ja, ich möchte das nicht mehr und deswegen mache ich jetzt Hate Speech, damit er kein Subjekt mehr ist. Komisch. Die Leute. Ja, also bei man hat ja mit funktionellen Magnetresonanzscannen schon untersucht, wie Psychopathen reagieren. Und da hat man ja festgestellt, dass quasi das Problem halt eben ist, dass die irgendwelche Reize halt nicht verbinden können mit Emotionen. Also wenn man den Leuten dann Bilder zeigt und man bei dem gleichen Bild einen Stromschlag auslöst, dann hat ein gesunder Mensch eine Angstreaktion, wenn er dieses Bild schon sieht, weil er halt weiß, so jetzt kommt der Stromschlag. Und bei Psychopathen fehlt das halt, also das ist was mit dem Angstempfinden kaputt. Ja. Und das ist halt eben der Grund, warum Psychopathen halt so handeln können, wie sie das können. Ein normaler Mensch könnte das halt gar nicht. Und die wollen das ja wieder so hinstellen, so, ja, keine Ahnung. Oder wahrscheinlich denken ja sowieso, dass alle Männer irgendwie Psychopathen sind, oder ich weiß es nicht. Aber das ist natürlich, ja, gut, Entmenschlichung Entmenschlichung ist ja schon eine Taktik, ne? Also bevor du Soldaten in den Krieg schickst oder so, musst du denen auch Bösartigkeiten vom Gegner erzählen, damit die auch schießen. So ja, klar, die müssen dann America's Army spielen, den Tötungssimulator. Aber von wem wird diese, das ist ja das, was ich meine, von wem wird diese Taktik gegen wen ausgeführt? Und deswegen glaube ich nicht, dass es eine Taktik ist, sondern einfach nur halt, das mehr oder weniger ist so. Ergibt sich einfach durch bestimmte Faktoren beim Internet, wie die Distanz. Ja, also speziell was Frauen angeht, es gibt keinen Krieg gegen Frauen im Internet. Und es gibt auch keine Leute, die da irgendwie sitzen und sich Taktiken überlegen, wie sie Frauen das, das ist richtig, ausgehen können. Ja. Was? Da bin ich hier falsch, Entschuldigung. Ja, tut mir leid, Arke. User left your call. Ja. Ein Begriff, der in der Debatte auftaucht und den ihr bestimmt auch alle kennt, ist der gute alte Shitstorm. Mittlerweile sogar definiert im Duden als, ich zitiere, Sturm der Entrüstung in einem Kommunikationsmedium des Internets, der zum Teil mit beleidigenden Äußerungen einhergeht. Ich finde dieses zum Teil immer sehr charmant. Nun steht dieser Begriff zwar schon im Duden, aber die allgemeine Verbreitung führt, dass der Begriff mittlerweile ja geradezu inflationär gebraucht wird. Also dass im Grunde bei drei negativen Artikeln zu irgendeinem Zeitungsartikel gleich von einem Shitstorm geredet wird. Also warte, Shitstorm, da muss ich einhaken. Also, wenn Ärzte ohne Grenzen sich darüber beschweren, dass die amerikanischen Streitkräfte ein Krankenhaus über eine Stunde lang bombardiert haben und Leute auf der Intensivstation dort in dem Krankenhaus verbrannt sind, dann ist das Hassrede, weil das Wut in der Bevölkerung hervorrufen und das ist nicht in Ordnung und damit sollte man solche Reporte untersagen. Also das wäre ein Shitstorm. Und man kann sich ja nicht diesen Militärangehörigen, die stehen ja dann unter Druck und die bekommen ja dann auch persönliche Beleidigungen ab. Und deswegen sollte man sowas gar nicht erst veröffentlichen. Das ist das, was ich von der Witzerek gerade erfahren habe. Ohne Spaß. Das ist auch so ein bisschen so wie das deutsche Konzept des Rechtsgut des öffentlichen Friedens. Ne? Da kannst du ja auch alles Mögliche drunter fallen lassen. Kannst du auch sagen, hier die Montagsdemonstrationen in der DDR hätten illegal sein sollen nach deutschem Recht, weil die ja da den öffentlichen Frieden gefährdet haben. Da war ja dann so viel Aufruhr. Das hätte man unterbinden müssen. Und das kannst du halt auch auf alle möglichen Sachen anwenden. Gezielte Hasskampagnen gegen einzelne Personen oder Personengruppen durch die Bezeichnung Shitstorm geradezu verharmlost. Ein Unternehmen auf Social-Media-Kanälen. Matt Taylor. Ja, wollte ich auch gerade sagen, ja. Tim Hunt, genau. Speziell gegen Frauen gerichtet. Für einen sexistischen Werbespot zu kritisieren, ist schließlich etwas anderes, als Aktivistinnen zu sagen, dass sie einfach mal wieder ordentlich durchgefickt gehören. Auch danach habe ich damals gesucht und nichts gefunden. Also, was ich gefunden habe, waren lauter Leute, die war hart, aber fair, als sie da war, irgendwie geschrieben haben, ich frage mich, wie viele Leute jetzt schon wieder sagen, dass in Edmars Hadir mal wieder richtig durchgefickt werden soll. Ja, null Leute sagen das. Und ihm bei nächster Gelegenheit mit dem Messer aufgelauert wird. Die Machtebene ist eine ganz andere. Wenn hier in der Regel auch ein Team hinter dem Unternehmensaccount steckt und Social-Media-Auftritte betreut, die Leute nicht mal persönlich in Erscheinung treten müssen und sie sich auch beim Krisenmanagement abwechseln können. Das hat dann im Übrigen auch nichts damit zu tun, dass Menschen an den Pranger gestellt werden, sondern hier wird lediglich Social Media genutzt, um öffentlich Kritik zu üben. Ne. Tim Hunt. Aufschrei und so ist alles. Shitstorm. Ja. Wir können es nochmal wiederholen, was wir eben gesagt haben. Wenn wir es machen, ist es gut. Wenn ihr es macht, ist es böse. So einfach. Beleidigungen, Diffamierung und Drohungen können natürlich auch innerhalb eines Shitstorms auftreten. Aber wenn Hasskommentare oder auch E-Mails zum Grundton des digitalen Alltags werden, bekommt das alles eine andere Dimension und wir müssen schließlich von Hasskampagnen sprechen. Kampagne. Vielleicht bist du auch einfach nur ein Arschloch und die Leute sagen dir das. Guck mal in dein komisches Comic da. Nein, das kann doch gar nicht sein. Nein, unmöglich. Das ist doch eine Frau. Also wirklich. Also ich habe gehört, dass der Erdogan, der leidet auch ziemlich stark unter Hasskampagnen, die international organisiert. Der arme Erdogan. Ja, und die Beatrix von Storch. Ja, ja genau. Ja. Immer mal ein weißer Mann. Die bekommt aber halt auch Torten, ne? Ja, das mit der Ordnung, das, schaut euch den auch Erdogan an. Der musste sogar den Anführer von der Opposition anklagen, weil er einfach mit der Hassrede und mit den Hasskampagnen gegenüber ihm nicht aufhört. Mhm. Und ich meine, selbst Nordkorea hat neulich, also was heißt neulich, vor 4 Wochen haben sie neue Hate-Speech-Gesetze verabschiedet. Also ich finde das die richtige gesellschaftliche Richtung, die Frau Wizerek hier einschlagen will. Ich finde das gut. Also wir müssen den Hass bekämpfen. Wir müssen uns an Westkorea ein Beispiel nehmen. Ja. Ein weiterer Begriff, der die Debatte prägt, aber leider auch schwierig ist, ist der des Trollens. Warum er nicht so geeignet ist? Nun, dazu vielleicht mal eine kleine Liste, auch noch nicht vollständig, was derzeit unter anderem alles unter Trollen verstanden wird. Das sind dann Beleidigungen, Verleumdungen, üble Nachrede, Stalking, Fälschung von Accounts und Verbreitung gefälschter Informationen, Verbreitung von Nacktbildern, das sogenannte Doxing, also wenn private Daten, wie jetzt zum Beispiel die Adresse einer Person im Netz veröffentlicht werden, wenn Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber kontaktiert werden, um die betreffenden Personen dort zu diffamieren. Ja. Ja. Also Crash Override Networks sind Trolle? Nee, das will ich nicht sagen. Nee, aber sie sagt ja auch nicht. Also sie sagt ja, dass das unter Trollen verstanden wird, aber sie kritisiert das ja, dass das unter Trollen verstanden wird. Weißt du, guck mal, wenn du solche Popkulturwörter konzeptionalisierst und ich schon das sehe mit Arbeitgeber. Guck mal, Arbeitgeber kontaktieren und zu diffamieren. Thunderfoot zum Beispiel. Weißt so. Es sind halt, oder teilweise, also mal ganz abgesehen davon, dass das total heuchlerisch ist, ja, weil die machen das ja genauso. Aber ich meine, Trollen, was ist das, wenn einer halt irgendwie in einer Konversation einfach nur die Leute provoziert? Durch ironische Sachen oder weißt du, wie ich meine? Aber ja, dieses Doxing, ne? Ja, aber was, Doxing ist doch nicht Trollen, so, hä? Ich frage mich, also was mich am meisten stört in dieser Liste ist halt so dieses Stalking, weil wenn man über Sachverhalte sprechen möchte, bin ich der Meinung, sollte man sich immer an so möglichst vielen Informationen bedienen, die man halt einfach hat. Und wenn halt eben Anne Wizorek oder wie die ganzen anderen Nasen halt eben was mitzureden haben und den gesellschaftlichen Diskurs bestimmen und mich interessiert das und ich möchte auch darüber reden, dann ist es natürlich auch in meinem Interesse, dass ich mir durchlese, was von denen kommt. Das ist nämlich dieser blöde Vorwurf, der mir auch immer gemacht wird. Ich möchte mich halt mit Leuten auseinandersetzen und das dann irgendwie verarbeiten zu irgendwas. Und das hat nichts mit Stalking zu tun. Das sind Leute, die stellen sich auch öffentlich ins Internet, haben einen Twitter-Account, der von jedem gesehen werden kann. Das hat nichts mit Stalking zu tun. Ja. Nö, hat ja, man das gemacht. Genau, wenn du Sachen öffentlich postest, sind die öffentlich, deswegen postest du sie ja. Ja, boah, das ist auf jeden Fall ein Troll. Auch so ein Trick, den die Leute machen, um sich da gegen Kritik zu immunisieren, dass sie halt meinen, so, ja, hier, der hat mich erwähnt, weil er gesagt hat, ja, hier, siehst du dies und das so und so wirklich oder ist das so und so? Ja, ich werde hier die ganze Zeit erwähnt und alle Leute stalken mich oder ich glaube, das war ja auch so ein Spruch von Susie Grime auch über die ganzen Leute, die alle Videos gemacht haben, dass sie da irgendwie ihr nachstellen würden oder so. Ja. Das ist halt auch so der Grund. Ich meine, am Anfang dieses Gesprächs ging es darum, ob man sich anonym präsentiert oder halt eben mit Cam präsentiert und so weiter und so fort. Und das ist so ein Punkt, wo ich auch sage, Informationen zu meinem Job, die haben im Internet auch nichts zu suchen. Also die Leute wissen, was ich mache, aber sie wissen nicht, wo ich das mache. Weil wenn ich jetzt mal für mich, ich bin 6 Jahre auf YouTube, so, und wenn ich jetzt durchgehe, was ich da alles schon erlebt habe von Leuten, die keine Trolle sind, da zählen Beleidigung, Verleumdung, üble Nachrede, Verbreitung gefälschter Informationen, da halt dazu. Ja. Also, ja, und sonst waren halt keine Trolle. Also ihr wisst ja Bescheid, das kommt halt auch von Journalisten teilweise, von Bloggern, von Leuten, die halt irgendwie auch den gesellschaftlichen Diskurs mitbestimmen oder über Videospiele sprechen und so weiter und so fort. Und das hat an der Stelle auch nichts mit Trollen zu tun. Ja, und es sagt auch niemand, dass das Trollen wäre. Sie versucht das jetzt gerade so hinzustellen, als ob es diese total ernsten Sachen, die da gerade stehen, gibt. Und als ob die Leute alle sagen so, ja, das ist doch nur Trollen. Ladidadida, lass dir ein dickeres Fell wachsen. Aber darüber sagt das ja keiner. Die Leute sagen, das ist nur Trollen, wenn die Leute ihr irgendwie sagen, hier, dein Buch ist doof oder so. Und sie sich darüber dann aufregen will und das ausbauen will zu einem gesellschaftlichen Problem, dann sagen die Leute ihr, ja, das ist doch nur Trollen. Wenn Gewalt angedroht wird, das natürlich nicht nur auf einzelne Personen bezogen, sondern auch auf deren näheres Umfeld, wie zum Beispiel die Familie, wenn mit Mord gedroht wird. Oh, natürlich. Ursprünglich stand es ja auch mal für ein bewusstes Stören von Kommunikation im Netz und Provokation von Gesprächsteilnehmerinnen. Ja, dafür steht das auch immer noch. Und es zweifelt auch keiner an. Aber wir ändern jetzt die Definition und jetzt soll es das und das heißen. Ja, sie hat auch nicht bewiesen, dass es irgendjemanden auch nur gibt, der das wirklich so sieht. Beweise sind Vergewaltigung. Also ganz gut sehen kann, wird da einiges in einen Topf geschmissen. Was kann man nicht sehen. kann man lesen, ja, was du da geschrieben hast, aber sehen kann man überhaupt nichts. Eigentlich eine differenziertere Auseinandersetzung verdient und durch diese Ich-mach-doch-nur-Spaß-Implikation des Trollbegriffs schlicht nicht ernst genug genommen wird. Außerdem wird beim Trollbegriff nicht unterschieden, ob es sich um Mitläufer und Mitläuferinnen handelt oder um Agitatoren, die maßgeblich dazu beitragen, dass die kritische Masse für eine Hasskampagne überhaupt erst erreicht wird. Wer mehr dazu erfahren möchte, sollte sich die Hater-Typologie von Jasmina Banaschuk anschauen. Die Nein. Ja. Eine erfolgreiche Hasskampagne zum Beispiel ist die einseitige Medienberichterstattung in Bezug auf Gamergate, die Medienkritik, die von den Leuten, die unter dem Hashtag aktiv sind, niemals ernst genommen haben oder selbst auch nur, wenn sie haltlos ist, einfach mal dargestellt haben und erklärt haben, warum sie haltlos ist. Da hat sich der amerikanische Presserat die Arbeit gemacht und bestätigt, dass es ethisches, nicht ethisches Verhalten von Journalisten durchaus ein Thema von Gamergate war. Und eine erfolgreiche Hasskampagne ist dann per Definition, wie ihr diesen Leuten ihre Stimme in der Gesellschaft verwehrt habt. Also das danke, Witzo. Das waren keine Journalisten, das waren glorified Bloggers, mehr nicht. Die in besagter Broschüre zu Hate Speech übrigens auch nochmal in ausgefeilter Form zu finden ist. Ja, genau. Das war halt dieses Ding, wo sie meint, das wäre alles rechts und an rechten Bewegungen merkt man auch die Führung. Die Führung ist da ein Beispiel für, so wie bei Gamergate, wo ja auch die Führung so ausgeprägt war. Wer war noch gleich nochmal der Anführer bei Gamergate? Ethan Ralph. Ralph Retard. Kann er schauen. Ralph Retard. Ich das wollte nicht. Zusätzlich haben wir ein Problem mit unserer Online-Kultur an sich, denn nicht nur der Begriff des Trollens, sondern auch das Don't Feed the Troll als Mantra hat sich etabliert. Das heißt, feindselige Kommentare. Ich bin ganz Ihrer Meinung. Ich finde, man sollte Don't Feed the Trolls nicht mehr als Mantra benutzen. Ich bin dafür, dass man die Trolle füttert, bis sie platzen und in aller Öffentlichkeit ihren Meltdown streamen. Ja, das Ganze sollte dann auch festgehalten werden, zum Beispiel auf Imageboards oder auf Enzyklopädie Dramatica. Ja, füttert die Trolle, bis sie platzen. Soll einfach keine Beachtung geschenkt werden, damit diejenigen Menschen das Interesse an ihrem Angriffsziel verlieren. Dies führt leider zu einer toxischen Online-Kultur, denn wer angegriffen wird... It's so toxic. I mean, it's so problematic. Toxic Anonymity. ...darf sich dadurch nicht mal mehr darüber beschweren, Denn spätestens dann ist die Person, wenn sie sich beschwert, eben selber schuld. Also, wenn es auch noch schlimmer wird. Man wird sich doch wohl noch mal beschweren dürfen. Ja, gell, das sagen doch immer so Rechte. Das darf also, man ja wohl noch sagen dürfen. Entitled Feminists hier. Solidarität mit den Betroffenen wird dadurch schier unmöglich, statt selbstverständlich zu sein. Alter, ihr hockt vor eurem Handy. Was für Solidarität labert ihr da? Ihr seid auf dem Scheißhaus, habt euer Handy in der Hand. Ja? Oh, Solidarität. So, was ist das? Solidarisches Mitscheißen. Weißt du, aber unmöglich. Die glorifizieren sich wie, keine Ahnung, Solidarność in den 80ern in Polen. Oder keine Ahnung, Prager Frühling, wenn die Kommunisten so gerade mit ihren Repetiergewehren so auf die zielen, die so, yeah, Solidarität, ja, und hocken auf dem Scheißhaus oder was weiß ich, bei der Fußmaniküre. Wie das überhaupt funktioniert. Also was wir jetzt gerade gehört haben ist, wenn Leute sagen, don't feed the Trolls, dann können sich Dritte nicht mehr mit den Ersten solidarisieren. Das geht dann nicht mehr. Also die können ja nicht mehr sagen, ich bin aber auf deren Seite und ich sehe das auch so. Geht dann nicht mehr. Aber es hat einer gesagt, don't feed the trolls. Und damit ist die Unterhaltung beendet. Ja, das Ding ist doch, dass du dadurch dann an wir und die etablieren tust. Und dann kannst du jemand anders als Troll bezeichnen. Wenn dann zum Beispiel der Finanzminister, Sozialminister sagt, wir haben kein Geld mehr. Und dann sagt der Sozialminister, don't feed this troll. Keine Ahnung, hört nicht auf den. Das ist doch, keine Ahnung, ist einfach nur so, ja komm, hört halt nicht drauf oder hört drauf. Oder weißt du, ist das, ich... Ja, dieser Trollbegriff taucht auf jeden Fall auch, also auch diese russischen Trollfabriken, die sogenannten, da habe ich ja hier auch schon ein paar Mal drüber gesagt, dass die alle naselang jetzt schon im politischen Diskurs auftauchen, dass jetzt jeder, der irgendwo irgendwie kritisiert wird oder wo irgendwie mal drei Kommentare mehr irgendwie unter einem Artikel dabei sind, die man sich nicht erklären kann, das sofort heißt, ja, das müssen diese russischen Trollfabriken gewesen sein. Auf jeden Fall. Hier zeigt sich schließlich auch das Ausmaß der Taktik von Hasskommentaren. Ausmaß, das schiere Ausmaß. Ja, das Ausmaß der Taktik, ja. Gerade marginalisierte, also an den Rand der Gesellschaft gedrängte Menschen, die sich im Netz die Möglichkeiten von Plattformen zunutze machen und eine Gegenöffentlichkeit für ihre Lebensperspektiven schaffen. So. Gegenöffentlichkeit. Weil die auch in der normalen Öffentlichkeit in Deutschland, also die deutsche die Gesellschaft hasst homosexuelle. Marginalisierte Bevölkerungsgruppen, also zum Beispiel die, die nicht mal einen Berufsabschluss hat und trotzdem arschvoll Geld verdient durch bla bla bla, dann gehört sie ja nicht zu einer marginalisierten Gruppe, ja. Doch, also die baut da auch so aber die Anführer solcher sogenannter progressiven Bewegungen waren noch nie wirklich irgendwie, hatten nie die Probleme, die ihre Subjekte sozusagen hatten. Also klar. Das waren immer Intelligenzia und Leute, die eigentlich abgesichert waren, aber halt damit auch irgendwie präsent blieben, dadurch, dass sie sich engagiert haben. Und ja, ist da genauso. Da gibt es einen geilen Artikel von diesem Slavoj Žižek, falls ihr den kennt, diesen slowenischen Philosophen. Und der hat auch so. Keine Ahnung von wem. Ja, genau. I'm not sure if. Aber der, ich meine jetzt hier in dem Beispiel, man nimmt sich immer so marginalisierte Gruppen oder Leute aus niedrigen Bevölkerungsschichten und so weiter. Und dann kommt hier auf einmal, jemand auf ein Einhorn und rettet die. Und der hat in einem geilen, ich glaube, in der Welt hat er einen Artikel veröffentlicht, da ging es um Leute im Westen, die Islamismus verteidigen. Und er meint einfach, das beruht einfach nur auf dieser Sache, dass viele im Westen schon so abgehoben sind und sich über, sage ich mal, marginalisierte Gruppen stellen oder Leute, die einfach asozial sind und die irgendwie in Schutz nehmen, nur weil sie sich damit dadurch besser fühlen. Versteht ihr, was ich meine? Ja, es ist positiver Rassismus or a racism of lowered expectation or lowered expectation. Nach dem Motto, so guck dir doch den Muselmann an, der kann doch gar nicht Demokratie haben oder so. Also da musst du den dann verteidigen, wenn er entscheidet. Weil wir so böse waren und wir haben das und das gemacht und wir sind so böse. Weißt du, das sind halt wie die Mönche, die sich halt im Kloster da selbst ausgepeitscht haben, weißt du? Wobei ich, um ehrlich zu sein, sagen muss, wenn ich dann einen Rassisten habe, mit einem positiven Rassisten, ist es, finde ich, spaßiger zu argumentieren, also die Argumente zu entkräften. Also, finde ich, aber das ist nur so eine subjektive Einschätzung. Also, wofür brauchen diese Leute eine Gegenöffentlichkeit? Es ist ja nicht so, dass in der normalen Öffentlichkeit die irgendwas zu befürchten hätten heutzutage. Also, Gegenöffentlichkeit nennt sich Echokammer. Ja, eben, genau. Oder Gegenöffentlichkeit ist das, wo ich meine Strohmänner bekämpfen kann. Ja, Jay, und das Einhorn ist das MacBook. Siehst du doch da auch schon im Bild. Sollen bewusst wieder aus dieser Öffentlichkeit verdrängt werden. Sie sollen zum Schweigen gebracht werden. Ach komm, Alter. Aber dann kommen so Sachen wie Hate Speech und das ist schlimm. Hä? Das macht doch gar keinen Sinn, was die gerade gesagt hat. Vor allem in einem Vortrag. Es geht bei Hate Speech also nicht um bloße Kritik, wie es dann gerne mal verschleiert dargestellt wird. Oh, jetzt redet sie über Verschleierung. Jetzt wird sie aber teilweise halt eben genau. Du kannst der Kritik ja keinen Strick draus drehen, dass sie sich gerne verschleiern will. Nein. Ja, also das ist ja auch schon wieder so ein Ding, ne, wo sie jetzt versucht, das so hinzudrehen, dass es diese Leute gibt, die da irgendwie ja nicht nur scheinbar Kritik üben, in Wahrheit tun sie das ja gar nicht, in Wahrheit ist das alles organisiert, Taktik, um die Leute irgendwie zum Schweigen zu bringen. Das ja, da sind wir dann beim Daily Grind of You're a Liar and You Suck, Anita Sarkeesian vor der UN, also diese ja. Kritik, wenn sie nur massiert genug auftritt und den Anschein hat, dass vielleicht mehr als 100 Leute irgendwas kritisieren, was ich gemacht habe, ist dann ruckzuck ist es Hass einfach durch die Masse. Anscheinend. Keine Ahnung. Ich meine, siehe Martha Dier, also Anne Wizorek, habe ich schon mal in einem Stream gesagt, es ist inzwischen ein Hobby von mir, wenn jemand was Sachliches als Frage formuliert an sie schreibt, ihm gleich zum Blog zu gratulieren und ihn zu den Weltraumaffen einzuladen. Weil das passiert so sicher wie das Amen in der Kirche. Ja. Hasskommentare sollen zermürben, Angst machen, isolieren und die betreffenden Menschen am Ende zum Schweigen bringen. Blocklisten sollen Angst machen, isolieren und die Menschen am Ende zum Schweigen bringen. Kenne ich. Auch wenn den Drohungen vielleicht keine physischen Übergriffe nachgehen, sind die Folgen für Betroffene von Hasskommentaren fatal. Die Worte haben bereits Gewalt. Jetzt kommt das Beste. Jetzt, das interessiert mich. Konsequenzen. Ausgeübt, sie haben bereits verletzt. Folgen sind unter anderem Selbstzensur, Schlafstörung, Essstörung, Hilflosigkeit, Angst, Scham, Verunsicherung. Kann ich aufhören zu essen? Emotionale Belastung. Das sind nur einige mögliche Resultate und die zeigen auch eindeutig, dass der psychische Stress auch immer in Verbindung mit körperlichen Beschwerden einhergeht. Das ist betroffene Menschen werden durch diesen entmenschlichen... Kann ich demnächst eine Wiedergutmachungsklage einreichen, wenn ich in einem Horrorfilm irgendwie Angst hatte oder was? Ich meine, das Leben ist kein Ponyhof, fuck off. Horrorfilme sind Taktiken, um die Leute zum Schweigen zu bringen. Ich war ein bisschen ruhig jetzt die ganze Zeit. Weil ich doch, wie ich am Anfang schon versucht habe zu sagen, das halt alles ein bisschen anders sehe. Weil ich halt einfach das, ich denke halt einfach, ihr alle, wie ihr im Internet publiziert, habt einfach jetzt die 1000 Abos geknackt, aber alle noch nie erlebt, wie es ist, wenn man wirklich am Tag Zehntausende von Kommentaren bekommt. Also, ihr könnt mir jetzt das natürlich stimmt. gerne sagen, okay, selbst schuld, du zeigst dich ja auch mit dem Gesicht. Das ist aber auch keine Taktik, Rainer. Das ist keine Taktik. Und so weiter und so fort. Nee, aber dieses grundsätzliche darüber lustig machen, dass schlechte Kommentare irgendwie keinen Impact auf einen hatten und dass man mit allem umgehen können muss und so weiter und so fort, das ist halt einfach überheblicher Quatsch. Also das nee, muss nee, ich jetzt einfach mal in der Ehrlichkeit sagen. Ja, du hast recht, aber ich glaube nicht, dass einer von uns propagiert, dass wenn wir ein paar mittlerweile sehe ich auch ein paar Scheiß-Kommentare und mich kotzt es an oder so. Aber wenn du das veranlasst als Grund sozusagen für deine ganzen Probleme, und ich glaube, das ist den Cut, den wir dann machen. Wir sagen ja nicht, dass es keine Auswirkungen hat. Wir sagen ja nur, ich rede jetzt nur stellvertretend oder halt nur für mich. Aber ich sage, oder ja, sorry. Aber das ist sehr, sehr gut. Keiner sagt, dass das keinen Einfluss hat. Ich glaube nur, dass, also meiner Meinung nach, musst du irgendwann mal einen Cut machen, weißt? Weil du kannst es nicht kontrollieren. Das ist wie Boogie damals gesagt hat, it's a death by 1000 paper cuts, weißt? Und ja, du musst halt damit lernen, damit umzugehen. Aber Boogie ist auch fucking erfolgreich in dem, was man macht. Ich kann das komplett nachvollziehen, weil ich hatte virale Videos. Ich war irgendwie auch mal 15 Minuten lang berühmt oder sowas 2011. Bin dann irgendwie in der Versenkung verschwunden, habe dann den Rocket Beans Kram gemacht. Also ich hatte schon so ein Auf und Ab. Und die Angriffsfläche von Beleidigungen oder von negativen Kommentaren hat immer so ein bisschen was mit der eigenen Befindlichkeit zu tun in dem Moment. Oh, ja. Und wenn Rocket Beans, wenn die mir eine Kolumne anbieten, dann scheint mir auch die Sonne aus dem Arsch. Und wenn dann ein Troll kommt und sagt, ja, du bist fett, hässlich, geh sterben, dann sage ich dem, was willst du denn von mir? Hallo, bei mir läuft's gerade und bei dir halt einfach nicht. Aber es gibt auch Momente im Leben, wo es halt einfach nicht so ist. Oder wenn man versucht, nicht zu machen. Dann geht es jetzt halt nicht in diesem, was sie hier macht. Das ist ja ein politischer Vortrag vor irgendwelchen Medienfuzis. Und sie versucht hier, das alles so hinzudrehen. Und das ist halt auch das Ding. Das ist mir auch bewusst. Es ist klar, dass das Anne Wizurek mutmaßlich einen allgemeingültigen Vortrag halten will. Wir das aber mit einer Brille sehen, weil wir eben Erfahrung haben, wie eben die Diskussionskultur wirklich abläuft. Und es geht ja gerade in diesem Podcast oder in diesem Hangout auch gerade darum, dass sie sich regelmäßig widerspricht. Ich möchte jetzt an der Stelle wirklich auch an der Stelle eben allgemein einfach mal reinkrätschen, um es halt einfach mal zu sagen. So, mehr will ich mal sagen. Ist doch okay, aber ich will nur einfach nur nochmal, also die Tatsache, dass wir uns hier so ein bisschen darüber amüsieren oder so, liegt natürlich auch daran, dass wir halt wissen, wie diese Leute auftreten und wie super die auch austeilen können, wenn sie wollen und so, ne, und wie das alles so hingedreht wird. Es ist jetzt nicht so, dass Anne Wizurek irgendwie eine Person ist, die uns gestern über den Weg gelaufen ist und irgendwie sagt, mir geht es irgendwie schlecht und die Leute sind gemein zu mir und wir sitzen, ne, oder so. Ne, ist also, schon klar, aber das kann auch Leute treffen, die einfach keine Arschlöcher sind. Ja, aber ja, dann würden wir ja da auch nicht drüber lachen. Also ja, da, aber guck mal, also... Da spreche ich jetzt einfach mal wirklich bei allen. Mein Problem anfängt, ist, wenn wir neue Gesetze bekommen, die auch beleidigende Meinungen im Internet einschränken. Nicht, weil ich nicht sehe, dass das einen tatsächlichen psychischen Schaden auch in Menschen anrichten kann und dass ich das allgemein als eine Lächerlichkeit abtue, sondern weil ich einfach der Meinung bin, dass über jegliche Initiativen, die man dort macht, um sowas zu bekämpfen, die allgemeine Redefreiheit einschränkt. Und damit meine ich nicht die beleidigenden Kommentare, sondern die allgemeine Redefreiheit, sich politisch Gehör zu verschaffen oder für Minderheiten einzusprechen, die wird dadurch definitiv eingeschränkt werden. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Also und so ein gewisses Maß an, man muss auf jeden Fall sich ein bisschen was trauen generell in der Gesellschaft, aber auch, also das ist ja so, wenn du die ganze Zeit Angst hast, vor allem irgendwie, was die Leute sagen können, dann bist du auch irgendwann nicht mehr lebensfähig und das ist im Internet halt eben auch so. Also so teilweise immer dann zu sagen, so ja, und die ganzen armen Leute, ich sag nur Renate Künast im Bundestag, wir müssen uns jetzt darum kümmern, dass hier was gegen Hasssprachen gemacht wird, weil, obwohl wir das ja hier aushalten können, so die normale Bevölkerung, die kommt damit ja nicht klar. Und deswegen müssen wir uns da irgendwie gegen richten und so. Wo ich mir denke, so, ey, das ist doch kein Problem von Otto-Normal-People, irgendwie 0815 Menschen hier irgendwo in Deutschland, dass sie irgendwie massenhaft irgendwelche dummen Kommentare abkriegen. Also beim besten Willen nicht. Da, ne, also. Und aber es ist auf jeden Fall so, dass ich mir bei, wenn ich jetzt einfach nur höre, dass irgendjemand, und ich kann mir das gut vorstellen, dass das ein komisches Gefühl ist. Also ich überlege mir schon alleine von den zwei, drei etwas heftigeren Twitter-Auseinandersetzungen, die ich irgendwie in meinem Leben schon hatte, die dann nach ein paar Stunden irgendwie vorbei waren, da war ich auch nicht jetzt so super cool mit, ne, und hat mir gedacht, das beeinflusst mich kein bisschen oder so, ne, da schläft man auch ein bisschen schlecht oder so. Also das ist eine ganz andere Nummer, aber wir reden ja halt von dieser Sache und diesen Leuten und jetzt kommt auch gleich noch ein super tolles Beispiel dafür, für diese ganzen armen Verfolgten, deswegen fahre ich jetzt hier nochmal ein bisschen weiter. Entmenschlichenden Akt der Hate Speech zu reinen Projektionsflächen. Wie sich das unter anderem anfühlt, hat dieses Selfie von Zoe Quinn auf, finde ich, sehr traurig schöne Weise eingefangen. Die Videospielentwicklerin Zoe Quinn war das erste Ziel von Gamergate und wird seit August 2014 belästigt und bedroht. Und das zwar täglich. August 2014. Ja, das ist ja dann auch wieder so eine Sache, die wir alle hier mitverfolgt haben. Und wo ich mir das auch gut vorstellen kann, dass die Frau sich nicht prima gefühlt hat, wenn ihr irgendwie über ein paar Tage da irgendwie ein paar hunderttausend Leute sagen, dass sie eine dumme Idiotin ist oder so. Aber auch da, ne, die haben das sofort instrumentalisiert, die haben das benutzt für allen möglichen Kram. Die komische Zoe Quinn rennt immer noch irgendwo hin und hält irgendwelche Vorträge das, irgendwo so das wie. Das Problem mit Gamergate ist, dass die Presse die Zoe Quinn als Schild benutzt hat, um Kritik am Journalismus abzuwälzen, die Leute hatten. Also die haben sozusagen der Journalismuskritik von den Gamern haben sie einen sexistischen Spin gegeben, weil sie sich nicht damit auseinandersetzen wollen, dass sie die Deutungshoheit verlieren. Über, ja, die Frau war auch wirklich nur Thema in den ersten paar Tagen. Und die drin ist so hin und sie auch wieder mit dem Spruch gerade eben das erste Ziel. Also die war das nullte Ziel, die war überhaupt gar kein Ziel. Von wem Ziel? Halt wieder von so einer Kampagne, was sie da meint, irgendwie die es gegeben hätte, die es aber nicht gegeben hat. Ich habe keine Kampagne gegen die Frau, um die irgendwo zu verdrängen. Die Leute haben sich darüber lustig gemacht, über so eine Boulevard-Story da irgendwie, wie man sich auch über Brangelina oder was da Diamond nicht was irgendwie lustig machen kann. Ich würde aber auch nochmal widersprechen. Zoe Quinn war schon immer wieder Thema bei Gamergate und zwar jedes Mal wieder, wenn in den Medien ein Artikel über Zoe Quinn war, wo halt einfach nur gelogen wurde. Und man darf auch nicht vergessen, dass dieses Selfie hier sehr gut ausgesucht ist, was sie zeigt. Und dass es auch so Selfies gab mit dem Pokal für die Vertreibung von Gamergate von 4chan oder diese Videoserie, wo sie Cola-Dosen, auf denen Gamer steht, kaputt hauen. Also das ist halt auch immer so das Ding. Man muss gucken, glaube ich demjenigen jetzt, dass er wirklich so schwer getroffen ist, wenn er gleichzeitig irgendwie Selfies aus einer Bar postet, glaube ich jemandem, der sagt, er musste sein Haus verlassen, wenn er Monate vor Gamer oder eine Woche vor Gamergate gepostet hat, er fährt für 3 Monate nach Europa am Ende des Jahres. Das ist halt so, glaube ich, die Schwierigkeit, die wir haben und wir machen uns ja hier auch über Anne lustig, was diese Einschläge angeht und bei Anne wissen wir ja nun mal aus ihrem eigenen Mund, dass sie 2 Leute hat, die ihr Twitter sortieren, damit sie die Sachen nicht lesen muss. Aber die wird sie sich auch nicht aus Jux und Dollerei geholt haben. Nee. Aber also da fehlt mir halt einfach dann die Glaubwürdigkeit, wenn ich weiß, also, da steht jemand und redet wieder über die Probleme von anderen Leuten. Ich bezweifle auch da, dass sie da Leute hat, die das vorsortieren für sie, weil, also ich habe sie im Bundestag erlebt, da hat sie auch ihren Kram selber gelesen. Und wie gesagt, ich zweifle das sowieso an, dass jetzt Anno Witzere. Ja gut, das hat sie gesagt. Ich zitiere da nur aus dem Interview mit ihr. Ja. Dass sie angeblich Leute hat, ich weiß es nicht. Auf der einen Seite können natürlich Frauen alle, das ist alles genauso gut wie die Männer und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite brauchst du dann Männer, um deinen Feed da irgendwie vorsortieren zu lassen oder so. Kein Plan. Also warum die dafür dann besser geeignet sein sollen, das irgendwie zu lesen, was sie da irgendwie bekommt. Ja gut, ich meine, also grundsätzlich ist jeder andere besser geeignet, Hass über dich zu lesen als du selbst, das verstehe ich schon. Und wie Rainer sagt, wenn du erstmal irgendwie 100.000 Messages am Tag kriegst, wenn du, was weiß ich, John Bain bist und die Leute wissen auch noch, dass du Krebs hast, ja, die Leute, die dich nicht mögen. Ich möchte nicht wissen, wie viel, also da würde ich mir auf jeden Fall jemanden suchen und das sollte auch nicht seine Frau machen, sondern jemand am besten, der ihn gar nicht kennt, ja. Ja, ist jemand irgendwo Witzig, in Indien. Bei Anne Witzig ist das nicht so. Also da bin ich ziemlich sicher, die kriegt eigentlich fast nur Liebe da ab. Also das ist halt auch wieder die Frage, wie viel Liebe kriegt derjenige dann halt für, also jeder Tweet hat ja 2 Echos dann im Zweifelsfall auch bei ihr. Ne? Einmal die sagen, yay, Martha, dir und die anderen, die sagen, du, das mit der Lohnlücke ist irgendwie anders. Du kannst deinen Twitter-Account auch auf geschützt stellen, dann kannst du dir aussuchen. Ja, aber das ist ja dann Silencing, weißt du ja. Und schau, da hast du das Gefühl, dass wir uns differenzierter damit auseinandersetzen oder haben wir an deinem Kritikpunkt vorbeigeredet? Ja, nee, was heißt jetzt hier Kritikpunkt? Ich wollte es einfach nochmal einwerfen, weil mein Problem ist halt einfach, dass ich grundsätzlich das Thema des Vortrages halt mega wichtig finde. Es ist halt einfach nur von einer Person, wird es halt vorgeführt, die damit halt überhaupt nichts zu tun hat und sich selbst daran beteiligt und sich halt ständig widerspricht. Aber das ändert ja nichts daran, dass es das Problem trotzdem gibt und dass jeder davon betroffen ist im Prinzip, der im Internet publiziert und das muss nicht unbedingt irgendwie immer politisches Gedöns sein. Also du hast ja vorhin den, das ist jetzt ganz weit vorneweg, da erinnern sich jetzt die meisten gar nicht mit dran, innerhalb dieses Hangouts von Amanda Todd gesprochen, dieser 15-Jährigen, die sich umgebracht hat und die so also dieses Paradebeispiel für Bullying geworden ist. Selbst nach ihrem Tod der Grundtenor der Kommentare war, dass sie sie ja selber schuld ist und dass sie es auch verdient hat, weil sie halt irgendwie ja da mit einem Typen rumgeknutscht hat, von dem sie nicht wusste, dass der schon eine Freundin hat. Also, ich finde halt schon, dass das Internet halt ein rauer Platz ist. Wie gesagt, ich finde das Thema halt wichtig. Ich wollte jetzt auch nicht hier irgendwie das jetzt in eine ganz andere Richtung lenken. Ich wollte es halt nur nochmal, wie gesagt haben. Ja, aber das... Ja, sag mal so, ich finde einfach, wie du sagst, das ist ein wichtiges Thema, über das man reden soll. Ich habe das auch selber gemerkt, als ich an der Schule war, so wie geht man im Internet um oder sowas, weißt du, gerade in so Computerunterricht und sowas. Das fängt erst gerade an. Das Problem ist halt nur, wie du auch schon gesagt hast, wenn es politisiert wird, so ein allgemeines Thema, dann ist es schon ein bisschen hart an der Grenze, weißt du? Ja, man sollte ist, einfach allgemein drüber. Man kann das auch ein bisschen größer sehen. Es ist mittlerweile so, dass dieser ganze Menschenrechtsbegriff eigentlich benutzt wird, um da alles Mögliche rein zu interpretieren. Also das sieht man auch an dieser Nein-heißt-Nein-Geschichte so ein bisschen, wo es dann irgendwie so heißt, so ja, aber jetzt müssen noch diese ganzen armen Opfer hier, die gehen alle, die erhalten ja alle keine Gerechtigkeit. Oder man sagt sich einfach, es gibt so und so viele Anzeigen wegen Vergewaltigung, aber nur so und so viele Verurteilungen. Mit anderen Worten, diese ganzen Täter kommen alle ungestraft davon und diese ganzen Opfer kriegen alle keine Gerechtigkeit. Oder ja, die ganzen Rechtsprobleme. 1,3 vergewaltigten Frauen pro Minute in den USA. Ja, ja, genau, solche Sachen. Ja, und da muss man dann einfach nochmal... Da muss man dann einfach, und das ist halt eben das, was diese Leute nicht zulassen wollen, unterbieten wollen, als Haschsprache irgendwie titulieren wollen, dass man sagt, nur weil ich sage, dass man nicht einfach jedem alles glauben kann und dass es auch andere leider halt eben so ist, dass die Menschen auch andere Beweggründe haben, um irgendjemanden auch wegen irgendwas zu bezichtigen oder so. Und das auch immer gemacht wird, das ist ja, halt das Ding. Genau, ich meine, in Gamergate gab es ja auch Leute, die wirklich einen Haufen Dreck abbekommen haben. Und damit will ich erstmal alle inkludieren, also auch Akkus und auch die liebe Zoe. Aber von den Leuten, die innerhalb von Gamergate sozusagen für ethischen Journalismus standen, zum Teil gab es da schon auch heftige Sachen. Also eine Frau, die sich für ethischen Journalismus eingesetzt hat, die hat Pläne von ihrem Haus geschickt bekommen mit relativ präzisen Anforderungen, was sie jetzt zu tun hat. Und sie hat dann aufgehört, sich an Gamergate zu beteiligen. Also um zu sagen, wir brauchen eine Presse, die objektiver schreibt. Das ist dann halt schon heftig und führt sozusagen über die Politisierung von dem Thema, also konnte man dann nicht über ihren Fall sprechen, was eigentlich schade ist. Das ist halt eben ziemlich, also klar, man kann sich natürlich darüber unterhalten und so, aber dieses, das überhaupt sozusagen, wir müssen jetzt alles irgendwie, also wir brauchen jetzt das lückenlose Strafrecht und alles muss jetzt irgendwie eine Initiative gegründet werden, die sich darum kümmert, dass alle Leute überall jederzeit irgendwie im fröhlichen Lalaland leben. Das führt halt in das genaue Gegenteil. Also dass dann irgendwie der Staat sich darum alles kümmert, das merkt man ja dann gerade wieder an solchen Vorträgen wie diesem hier, dass dann irgendwelche Leute da vorkommen, die dann da definieren wollen, wer es jetzt überhaupt verdient hat und wer die Arschlöcher sind, die man einfach nur die Tür zeigen muss und so. Und da sage ich dann, ich habe lieber 5 Arschlöcher irgendwie da und fühle mich mal einen Tag schlecht, weil mir die Leute irgendwas Blödes geschrieben haben oder so, als wenn ich dann hinterher so eine Frau Witzorek oder irgendwie kritisieren will und man mich dann da irgendwie so tituliert als so jemanden, der das nur vorhätte oder Teil von irgendeiner organisierten Kampagne oder so ein Kram, was sie da gerade alles erzählt und so ein Zeug. Deswegen, ja, obwohl es halt eben schon so ist, ja, dass es halt teilweise solche Probleme gibt. Also ja, das kann man sich bei vielen Dingen, oder es ist ja auch schon seit Jahren diese, also immer was mit Internet nichts zu tun hat, so diese ganze Fußball-Hooligan-Geschichte. Ne? Da gibt's ja auch so Sachen, wo sie dann irgendwie meinen, dass man da hart durchgreifen muss und dass da ja die Leute alle Stadionverbot kriegen müssen und so. Und dann kennst du dann irgendwie Leute, die mal irgendwie, weil sie keinen Bock hatten, zur Toilette zu gehen, irgendwo ins Stadion gepinkelt haben und dann ein Stadionverbot gekriegt haben für ein paar Jahre und so ein Zeug. Und das hat dann wieder nichts mit irgendwie Gewalt zu tun. Aber die landen in der gleichen Statistik wie irgendwelche anderen Leute, die sich prügeln oder so ein Kram. Ne? Und auch da dann wieder so mit dem Gedanken von, ja, es muss doch aber sicher sein und alle müssen doch da irgendwie eine gute Zeit haben und so. Und das kann doch nicht sein, dass wenn ich dann mit meinen Kindern irgendwie ins Fußballstadion gehe, dass dann die einer blöd anblöckt mit einer Bierfahne oder so. Und deswegen muss man dann den Alkohol da verbieten und so weiter und so fort. Und das ist auch wieder so ein Ding halt, ne, wo man sich dann mal überlegen kann, ja, muss das jetzt wirklich für alle sein oder reicht das nicht auch aus irgendwie, wenn das ein Nischending bleibt oder so. Das ist genauso wie mit dem Alkoholverbot in der Öffentlichkeit an öffentlichen Plätzen. Die Leute, die Alkoholiker sind und auf der Straße leben, die kümmern sich eh nicht um das Verbot und generell betrifft es dann nur die Mitte, die sich sowieso ordentlich verhalten würde. Also dann halt mit einem Bier am Marktplatz vorbeiläuft und einen Schluck nimmt und dann aber deswegen einen Platzverweis bekommt. Ja, oder dann gibt es vielleicht auch, wenn man der Kleinen dann irgendwie sagt, so ja, der Mann hat ein Problem oder so, wenn er die blöd anmeckert oder so ein Zeug. Ja. Na gut, ich fahre mal ein bisschen weiter ab, weil wir sind gerade erst bei der Hälfte. Oh Gott. Der Text auf dem Bild lautet: The light inside has broken, but I still work. Sie ist so tapfer, so unglaublich tapfer. In diesem Zusammenhang sind dann auch Äußerungen und Attitüden wie: Das sind doch nur so ein paar durchgedrehte Menschen im Internet und leg dir halt eine dickere Haut zu oder du brauchst dann eben auch gar nicht erst im Netz zu sein, mindestens zynisch zu nennen. Davon abgesehen, danke für den Tipp, meine Haut ist schon dick genug. Trotzdem wüsste ich nicht, wie die Tatsache, dass jeden Tag mit einer Vergewaltigungsdrohung irgendwie zu rechnen ist, als akzeptabler Netzalltag gewertet werden könnte. Die Beschimpfungen, Belästigung und Bedrohung sind real, nicht virtuell. Die damit einhergehenden Ängste sind es ebenso. Am Beispiel der Popkulturkritikerin Anita Sarkeesian sieht man auch ganz gut, wie sehr sie gerade darum kämpfen muss, weiterhin als Mensch betrachtet zu werden. Ach komm. Was steht über dem Artikel? Hier. The saint of the internet warriors that breaks down every type of troll. Danke für den Tipp, meine Haut ist schon dick genug. Trotzdem wüsste ich nicht, wie die Tatsache, dass jeden Tag mit einer Vergewaltigungsdrohung irgendwie zu rechnen ist, als akzeptabler Netzalltag gewertet werden könnte. Die Beschimpfungen, Belästigung und Bedrohung sind real, nicht virtuell. Die damit einhergehenden Ängste sind es ebenso. Am Beispiel der Popkulturkritikerin Anita Sarkeesian sieht man auch. The patron saint of internet warriors breaks down every type of troll. Da steht also, diese Frau ist mächtiger als die ganzen Trolle. Welche Message will sie uns senden? Das ist eine arme, traurige Frau, die ganz, ganz schlimme Probleme hat und oben drüber steht, sie ist der König, sie ist der Schutzpatron der Internetkrieger. Wie hieß der Typ in Amerika nochmal, der damals der Konservative, der immer so Gewalt in Videospielen? Jack Thompson. Ja, genau. Wo waren da die Schlagzeilen und so, als der beleidigt wurde, Morddrohungen und was weiß ich gekriegt hat? Naja, gut, die gab es schon. Also, ja, nee, ich meine ja nur. Aber die wurden nicht darauf bezogen, dass er ihm ein Zipfel zwischen den Beinen baumelt, sondern dass er ein Idiot ist. Wie das bei Anita Sarkeesian genauso nicht auf ihre Mumu bezogen ist, sondern darauf, dass sie Blödsinn redet und den auch noch provokant verpackt. Ganz gut, wie sehr sie gerade darum kämpfen muss, weiterhin als Mensch betrachtet zu werden. Und das im Übrigen als Heilige betrachtet. Nicht nur gegenüber den Leuten, die sie täglich angreifen, sondern auch gegenüber. Was sieht man hier in der Ecke? Marvel CEO might have something against female. Sicher nur. Ja, das ist, dass es keinen Black Widow Standalone gibt. Darum geht es, glaube ich, mit dem Bild. Ja, also man merkt es mal wieder so, es ist einfach Frauen sind auch da schließt sich halt der Kreis, wenn du ein Thema politisierst, dann weißt du, dann geht es nicht irgendwie um die Fakten und sowas, sondern nur, dass du irgendwie deine Agenda durchbringst. Ja. Weißt, wie in dem Fall, oh, ich bin das große Opfer, ich werde beleidigt und sowas, als ob nie jemand im Internet beleidigt wurde. Das ist genau das, was ich zum Beispiel kritisiere. Ach cool, bei Anita Sarkeesian. Alter, kann man Artikel über sich selbst schreiben? Wie geil ist das denn? Ja, und vor allem dann sich selber auch noch den Patron Saint of the Internet Warriors nennen. Ja, ich denke mal, diese Überschrift werden hier wahrscheinlich die Editors da verpasst haben, aber... Da wäre ich mir nicht so sicher. Ja, weiß ich nicht, das ist aber eigentlich üblich, aber ich denke mal, das ist auf jeden Fall, das wird sich ja schon aus dem Artikel ableiten. Also, ich finde, der gravierende Unterschied von Anita Sarkeesian und Zoe Quinn oder auch von Anne Witzorek ist, dass sie ja im Prinzip durch ihre YouTube-Videos eine feste Plattform hat und sie ist ja eigentlich keine, die großartig, also sie haut ja auch natürlich auch Hashtags raus und twittert ja auch, aber was mir bei Anita Sarkeesian sogar noch gefällt im Vergleich zu allen anderen, ist, dass sie ihre Informationen erstmal nimmt, ein Video draus macht und das erstmal ins Internet schmeißt und das ist ja erstmal auch nichts Schlimmes. Und dass dieses Video dann eigentlich einen Grundsatz bieten könnte, um darüber zu reden, was ein Tweet, der einfach hingerotzt wird oder irgendwie so eine Pseudostatistik über einen Hashtag halt eben nicht schafft. Und das halt einfach, das Problem halt einfach ist, dass die Kommentare deaktiviert sind und dass man halt einfach nicht Bezug darauf nehmen kann. Ich wette, und das habe ich auch schon in der Vergangenheit gesagt, hätte sie einfach mal die Kommentare und die Daumen einfach mal angelassen, sie muss es ja nicht lesen, hätte sie es einfach mal angelassen und hin und wieder mal ein Video rausgehauen, wie alle anderen YouTuber das auch machen, ich reagiere mal auf Kommentare, also einfach mal einen Dialog oder irgendwie sowas mal geboten hätte, wäre das alles halb so wild gewesen. Aber ja, oder auch einfach eine Veranstaltung, auf der sie mal nicht nur ihren Vortrag hält, sondern sich mal wirklich in eine Diskussion begibt, wo vielleicht auch Leute sitzen, die nicht ausgesucht sind, ihrer Meinung nach, sondern wo auch Kritiker sitzen. Aber das hat sie noch nie auf keiner Plattform getan. Das hat sie einmal so ein bisschen gemacht, da hat sie den Thunderfoot, die Kritik aufgenommen mit den Stripperinnen in Hitman. Kennt ihr das? Ja. Da hat ja Thunderfoot kritisiert, ich meine auch zu Recht, ja, sie geht zu den Stripperinnen Hitman und bringt die halt um und sie kriegt Minuspunkte dafür. Und dann hat sie in einer anderen Konferenz diese Kritik aufgenommen und dann auch so gesagt, ein 45-jähriger YouTuber, also sie hat den ja auch nicht beim Namen genannt. Und dann hat sie so gesagt, ja, man bringt die um, kriegt Minuspunkte, aber wenn man sie dann versteckt, dann kriegt man Pluspunkte wieder und dann ist es wieder ausgeglichen. Oh, weißt du, und dann denkst du so, hä, what the fuck? Und eine Sache zu dem, sie hat eine feste Plattform und das ist YouTube. Sie hat auf YouTube 200.000 Abonnenten, auf Twitter 700.000. Also ich würde mal sagen, dass ihre feste Plattform immer noch Twitter ist und nicht YouTube primär. Beste Plattformen sind die Millionen, nein, nicht Millionen, aber die Hunderttausende, die sie inzwischen eingenommen hat. Ja. Das ist ihre feste Plattform. Ich meine natürlich, ihre Arbeit ist auf ihrem YouTube-Kanal, weil es sind halt Videos, aber ich meine, die meisten Follower hat sie, ich meine, mehr als dreimal so viel auf Twitter. YouTube ist für die auch nur ein Content-Kanal. Das ist nicht wirklich, das bringt dir ja kein Geld. Das ist ja nicht monetarisiert oder irgendwas. Ich meinte doch das, worüber man hauptsächlich publiziert. Könnte ja auch den Blog. Also du kannst auch ihren Blog nehmen. Ist ja vollkommen wurscht. Also es geht ja letztendlich darum, Hate Speech von Kritik zu unterscheiden. Und es geht auch darum zu prüfen, wie diskutiert man eigentlich am besten. Und meiner Meinung nach ist es sowieso schon falsch, auf Twitter diskutieren zu wollen. Das ist ja schon Quatsch. Und deswegen habe ich gesagt, dass der Unterschied von Sarkeesian zu dem ganzen anderen Rest ist, dass sie halt eine feste Plattform hat, sie hat ihren Blog, das ist ja auch das, was ich auch total cool finde, sie steht da für sich im Prinzip, sie hat da ihren Blog, sie kann da ihren Kram veröffentlichen und andere können dann halt eben dazu Stellung beziehen. Und das ist so, wie ich mir eine Diskussion eigentlich vorstelle, wenn sie halt eben nicht sich dem verschließen würde. Also was ich bei der Anita ziemlich interessant finde, ist sozusagen, dass die gesamte Gaming-Community sich A, natürlich Zeit genommen hat, auf die Kritik einzugehen, also nicht die gesamte Community, aber ein großer Teil der Community, dass aber der Schluss, dass sie einen Dialog öffnen wollte mit der Gaming-Community, dass das aber ein Trugschluss ist. Ihre Audience, ihre Zuschauer, das sind andere Feministinnen. Also es geht nicht um Gamer, es geht um ein Gespräch eigentlich innerhalb des Feminismus. Und ja, also das ist, so nehme ich sie wahr. Also, und ich finde, sie ist eine gute Geschäftsfrau. Also das muss man auch erstmal schaffen, mit so dünnen Theorien so weit zu kommen. Also da ziehe ich meinen sprichwörtlichen Aluhut für sie. Fedora. Bei denen, die sie unterstützen. Sie wird förmlich zu einer unzerstörbaren Heldin inszeniert und verliert wiederum auf diese Art ihre Menschlichkeit. Gab es den Drachenlord eigentlich schon, als sie hier diesen Vortrag gemacht haben? Drachenlord, Drachenlord ist ewig. Ich verstehe den Hype um den Typen nicht. Nee, ich sag nur, er wäre ebenfalls eigentlich ein sehr gutes Beispiel gewesen in dem Kontext eigentlich. Mein Alter, der wird auch Videos über Computer. Was ist denn da los? Also bei dem ist es. Ja, gut, das ist doch Christian Weston Chandler auf Deutsch. Ist es der, der seine Stromrechnung nicht bezahlen konnte oder so? Ich habe das nicht verstanden. Die ganzen Sachen sind doch dem hier, dem Chandler, auch passiert. Mit seinem Sonny Chu Comic. Die Leute sind dahin gepilgert, die Leute haben sein Haus mit irgendwas beworfen und haben ihn gefilmt und ihm Nutten geschickt. Und alles, alles kommt hier mit ein bisschen Verspätung halt. Ja, oder halt Swatting generell. Also, ne, wir hatten es ja vorhin auch mit dem Unterschied, was passiert online, was passiert in Real Life. Mhm. Ja, das ist halt. Haben wir in Deutschland das Problem wirklich? Also gab es in Deutschland da schon Vorkommnisse? Dass mit Swatting? Ja, beim Drachenlord halt. Echt? Der ist der Erste in Deutschland, der geswattet wurde. Der Erste und der Letzte. Ja. Oh Mann. Der Erste und der Letzte? Wieso der Letzte? Ja, weiß ich nicht, ob es seitdem nochmal passiert ist. Ich wüsste jetzt nicht. Nicht der Letzte von aller Zeiten. Also ich glaube jedenfalls, dass dieses, um hier nochmal auf den, was wir gerade gucken, zurückzukommen, dieser Spruch jetzt gerade von der Anita Sarkeesian, der irgendwie so hoch stilisiert wird, das ist, glaube ich, Anne Witzurek, die gerade ihren Fans allen so ein bisschen sagt, dass die sie mal nicht ganz so geil finden sollten, bitte. So nach dem Motto, ja, hier Entmenschlichung, weil man die so hoch hypt und so. Findest du echt? Ja, so konkurrenzmäßig so. Ich wüsste nicht, warum sie das sonst bringen sollte. Und dafür sind die Parallelen dann, glaube ich, doch noch zu ähnlich, also zu zahlreich. Dieses Ganze von wegen, ja, und die kriegt Hass und ich krieg so viel Hass. Und also das ist schon ein bisschen so der deutsche Markt, da, den versucht halt Frau Witzurek so ein bisschen. Da tun die sich dann so gegenseitig battlen, so, ja, guck mal, ich krieg hier 4 Megatonnen Hass, du kriegst aber nur 3 und dann kommt da nie Megahass. Ich hab 8. Ich krieg 3 Megahass. Ja, weil nee, Hass für den Mega-Hitler. Du musst den Quotienten ausrechnen von Patreon zu Hass. Ja, das stimmt. Also die arme Witze, da kriegt viel Geld. Wie hoch die Marktkapitalisierung des Hasses ist. Also Hasskommentar pro Cent in Patreon. Genau. Und dann kriegst du sozusagen deinen FemSoc-Code. Das sind die viel besungenen CPM oder CPH. Genau. Klicks per Hate. Sind's per Hate. Das ist vor allem so schmerzhaft offensichtlich, halt, was sie hier macht, ne? Ja, die in Nagasaki haben zwar auch eine Atombombe abgekriegt, aber die hatte nur eine Sprengkraft von 13 Megatonnen. Bei uns ist eine mit 21 Megatonnen explodiert, wollte ich nur mal so sagen. Mhm. I'm not saying anything, I'm just saying. Also ich weiß noch nicht, ob Anne Witzurek mittlerweile einen Patreon hat, aber diese Jasmina Vanaschuk hat auf jeden Fall einen. Zu der Zeit, als ich das letzte Mal nachguckt hatte, war ihr einziger irgendwie ihr Freund, der was gespendet hat oder so. Das waren irgendwie 3 Leute. Mach weiter. Das ist ein mir sehr wichtiger Punkt, den ich immer wieder zu bedenken geben möchte. Wer unterstützen möchte, tut das auch nicht auf diese Art und Weise. Fakt ist, wer im Netz nicht nur konsumieren, sondern auch partizipieren möchte, insbesondere auf politischer Ebene, muss in einem gewissen Maß sichtbar werden und das macht wiederum angreifbar. Hier ist ein Heiko Maas. Das hat doch nichts mit Politisierung zu tun. Hä? Was labert ihr? Es gibt einen vorgeschriebenen Weg im Prinzip in Deutschland, wie wenn man politisch was machen will. Dafür gibt es politische Parteien. Da kann man eintreten, da kann man mitmachen, da kann man sich aufstellen für irgendwelche Sachen und da kann man politisch was mitbestimmen. Und dieses ganze, alle Journalisten sind jetzt irgendwie die neuen Politiker, aber ungewählt und alle NGO-Leute und irgendwelche Aktivisten sind jetzt irgendwie die hier Policy machen. das ist eigentlich auch nicht so gewollt und eine Unterwanderung eigentlich von dem normalen System. Ja, ja, aber außerparlamentarische Opposition, also Chris, also natürlich du hier in der FDP zu sagen, dass es keine außerparlamentarische Opposition gibt. Ja, ja, ja, du hier, so nicht. Ja, naja, auch außerparlamentarisch, ne? Dann kannst du trotzdem in eine Partei gehen. Also. Ja, ja. Studie des Pew Research Centers für Internet Science and Tech aus dem letzten Jahr bestätigt das Offensichtliche. Nämlich dass insbesondere junge Frauen Belästigungen im Netz ausgesetzt sind, vor allem durch Stalking, da sind es 26%, und sexuelle Belästigung. 25%. War das nicht die Studie, in der noch rausgekommen ist, dass der überwiegende Anteil der Leute stalkt und im Internet mobbt, Frauen unter 18 Jahren sind, wie andere Frauen unter 18 Jahren im Zickenkrieg miteinander auf Facebook anzetteln? War das nicht die Studie? Das ist eine andere Studie. Ja. Die Studie ist die Studie, die sagt, dass Männer häufiger Opfer von Online-Harassment sind, genauso häufig Opfer von den schweren Formen, wobei die halt mehr Gewaltbedrohungen abbekommen und Frauen halt mehr Stalking und so. Aber in schweren Dingen sind halt ist es halt gleich und Männer bekommen von dem Einfachen halt mehr ab. Und diese Folie wurde von dem Pew Research Center extra ausgewählt, weil die so besonders ist, weil das so vollkommen außerhalb des grundsätzlichen Trends ist. Also dass die jungen Frauen also die jungen Frauen in diesem Alter von 18 bis 24 sind besonders krass betroffen im Vergleich zu sonstigen Frauen. Aber wenn man das über alles sieht, sind Männer halt häufiger betroffen. Das ist halt nur so eine richtige Besonderheit, dass diese Gruppe besonders häufig von Dingens betroffen ist. Ja. Gut. Und ich will nur mal kurz vorlesen, weil das Bild, das sie rausgenommen hat, das ist ziemlich wichtig, witzig, weil drunter steht, overall, men are somewhat more likely than women to experience at least one of the elements of online harassment. Ja, steht dann sogar drunter, aber sie wählt natürlich die Statistik aus, die halt, sag ich mal, Frauen eher so als Opfer darstellt im großen Kontext, was ja, ich meine, Stalken und so ist ja an sich ein Problem, darüber muss man reden und dass Frauen das mehr abkriegen, ja, aber sie instrumentalisiert ja das Ganze, weißt, und da sehe ich halt das Problem. Ja, gerade bei sowas wie Stalking würde ich mir wünschen, dass zu dem Thema speziell jemand wie ein Psychologe referiert. Sie kann gerne auf das Problem aufmerksam machen, aber bitte, bitte, bitte, Leute, wenn ihr irgendwo einen Stalker habt, geht zu einem Psychologen und zur Polizei. Lasst euch nicht von irgendwelchen NGO-Advocacy, mein Arschgroups, irgendwas erzählen. Geht zur Polizei und sucht einen Psychologen auf. Ehrlich, das müsst ihr machen, wenn ihr gestalkt werdet, also richtig gestalkt werdet. Ja, aber ist das nicht ein grundsätzliches Republika-Problem, dass da ständig Leute über Themen reden, von denen sie nichts verstehen? Ja, also, weil sei denn, der Fischer ist da, ne? Ja, aber die Witzelig ist doch professionelle Frau, also die ist doch vom Fach. Ja, das stimmt. Stimmt. Ich fand es bei der Republika 2016, fand ich das auch so interessant, dass da gab es auch ein Panel, was nicht öffentlich war, wie man sich gegen Stalker wehrt. Und im Nachhinein wurde dann im selben Raum die Adresse von einem veröffentlicht, der wegen Volksverhetzung angezeigt worden ist, in auch einem nicht öffentlichen Panel. Und dann meinte jemand, ist das jetzt gerade nicht illegal? Und dann meinte der Referent, ja, aber wir sind ja hier alle, wir ziehen ja hier alle am gleichen Strang. Also da mache ich mir jetzt keinen Kopf. Das finde ich auch sehr interessant, um die Republika innerhalb von ein paar Sätzen exakt zu beschreiben, nach dem Motto, alles ist schlecht und wir müssen was gegen Stalking machen und Hasskommentare sind schlecht, solange es nicht die Leute betrifft, die innerhalb dieses Raumes sind, weil wir sind nämlich eine Clique und wir haben das unter Kontrolle. Also, ja. Ich frage mich auch gerade, was dieses BLN da eigentlich bedeutet. Blasen. Black Lives, irgendwas. Nigga. Wow. Ihr seid echt low heute. Ich distanziere mich. Wer war das? Wer hat das gesagt? Und sexuelle Belästigung. 25%. Hate Speech ist aber, wie gesagt, kein neues Problem. Aber mit den Weiterentwicklungen rund um die Plattformen wie Facebook oder eben auch Twitter und andere Plattformen werden diese mittlerweile gezielt für Hasskampagnen eingesetzt. Dazu kommt das Problem, dass diese Plattformen und natürlich die größten ihrer Art sowieso in der Regel von weißen Männern aufgebaut wurden. Eine Frechheit, sondergleichen. Das ist so dumm, dass man jeden Tag benutzt. Das ist das Problem, jetzt hat sie gerade gesagt. Mhm. Ja, dann bitte mal hier Cultural Appropriation stoppen von guck allen das, Leuten, die weißt du. Ich meine, guck mal, du siehst ja schon die Denke, wenn du dir das anguckst. Fehlende Diversity. Da wird einfach ein Aktivismusbegriff einfach aus den Staaten importiert. Weißt du, wie ich meine? Da siehst du doch schon einfach, dass es da gar nicht so drum geht, irgendwie, sage ich mal, konstruktiv an die Sache ranzugehen, sondern nur einfach seinen Aktivismus durchzuboxen, den man einfach importiert hat, weißt du? Mal abgesehen davon, dass Facebook ursprünglich gar nicht für alle gedacht war, sondern sich ja auf einige wenige Colleges oder sowas beschränkt hat. Auf Elite-Colleges. Auf Elite-Colleges. Oh Mann, aber ich finde es schon sehr, sehr nice, Sachen zu kritisieren, die man, ohne die man eigentlich gar nicht in der Form existieren könnte, beruflich und auch ideologisch. Ja, so das wie die Südafrikanerin so neulich in dem Video, die die Wissenschaft kritisiert hat. Und danach ihr Tablet. Ja, genau, und auf ihr Tablet so la la la la la la. Wahrscheinlich eine App, mit der sie irgendwelche Blitze heraufbeschwört hat. We must reinvent computers from the African perspective. Meine Frau, die meinte, dass sie das als Beleidigung empfinden würde, wenn sie wegen ihrer Hautfarbe eingestellt wird und nicht wegen ihren 2 Studienabschlüssen, die sie hat. Ja, deine Frau muss sich mal dekolonialisieren. Ja, sagt sie aber auch nur, weil sie weiß ist. Sie hat keine Studienabschlüsse. Die ist Asiatin. Die ist Asiatin. Nein, die ist Lebenslauf genauso gut wie weiß. Genauso, das ist praktisch weiß. Du meinst Falana, also außen gelb und innen weiß. Das ist genau, sozusagen genau. Deine Anschuldigung. Aha, Rassist. Nein. Bin eigentlich froh, dass ich mit einer Japanerin verheiratet bin. Ich bin froh, dass ich nicht verheiratet bin. Och. Ja, nee, aber das Ding ist halt, das ist halt beleidigend, wenn du dort ankommst, nicht weil du programmieren kannst oder nicht weil du irgendwas kannst, sondern einfach nur, guck mal, wir brauchen einen Token, komm mal her, mach mal. Das war ja der Witz. Weißt du, das ist aber, im Menschlichen. Es ist ja durchaus so, dass zum Beispiel geschlechtsgemischte Teams tatsächlich besser arbeiten, also erfolgreicher arbeiten. Von daher jetzt zu sagen, die Person ist nicht ganz so gut qualifiziert, um den Synergieeffekt zu erzielen, dann die Frau einzustellen, ne, halte ich für, ja, ist praktisch. Ja, auch da, also da weiß ich jetzt nicht, wie man das so richtig messen kann. Also zum Beispiel, es heißt ja auch immer häufig, dass gerade erfolgreiche Firmen eher mehr Frauen haben oder eine ausgeglichenere Quote. Und da denke ich mir auch, das ist dann eher wahrscheinlich so die weibliche Psychologie, dass man nicht so viel Bock hat. Also ich habe zum Beispiel eine Zeit lang in einer kleinen Firma gearbeitet, in einem Startup. Und da bist du dann auch mal, also da ist nicht so viel mit pünktlich Feierabend und so. Ne? Da haben Frauen einfach nicht so viel Bock drauf. Die setzen sich dann lieber ins gemachte Nest irgendwie, ne? In einen Laden, der schon erfolgreich ist. Und als das irgendwie da groß dran mitzuarbeiten. Ja, natürlich. Ich meine, im Startup ist es halt auch so, du machst Überstunden und dann kommt zu dir dein Chef und sagt, es tut mir leid, ich kann dir diesen Monat wieder dein Gehalt nicht zahlen, aber du bekommst bestimmt nächsten Monat deine 3 Gehälter, die noch ausstehen, plus du musst am Wochenende auch nochmal arbeiten. Danke, dass du hier bist und dich an unserem Traum beteiligst. Und dann fliegt er auf die Cayman-Inseln. Ja, und dann lass mal das Startup keinen Erfolg haben, was relativ häufig ist. Und dann weißt du auch, warum Leute, die in einem Startup reich geworden sind, also weil sie Aktienanteile bekommen haben, dass sie das halt irgendwo auch verdient haben, weil sie spekuliert haben, dass mit ihrer Fähigkeit, die sie jetzt hier zur Verfügung stellen, sich an den Rand von einem Burnout und an einem finanziellen Kollaps gearbeitet haben, dass diese Spekulationssumme sozusagen der Grund ist, warum sie dann an Aktien beteiligt werden und dann plötzlich halt 10 Millionen auf dem Konto haben. Also ja. Also das halte ich halt auch für sehr irreführend, so dieses von wegen so, ja, diese Leute sind erfolgreich und das ist, weil die so viele Frauen haben. Ich glaube, das ist so ein bisschen rückwärts gedacht. Das wollte ich damit nicht sagen. Ich wollte damit sagen, dass, ihr habt ja gerade darüber gesprochen, ich möchte nicht eingestellt werden, weil ich eine Frau bin, sondern wegen den zwei Abschlüssen, die ich habe und so. Klar, du musst die Qualifikation auch entsprechend bringen, aber um halt eine Synergie. Und dementsprechend beim Entwickeln der Produkte das Worst-Case-Szenario von Online-Attacken nicht einkalkuliert hat. Worst-Case-Szenario. Oh Gott. Ja, also die sind ja von dieser strukturellen Diskriminierung nicht betroffen, die weißen Männer. Und deswegen haben sie das Szenario mit der Online-Attacke nicht ein Blabla. Deswegen gibt es auch Report-Buttons. Das würde und, ja, warte mal, das also ist ja schon immer, weil die das systemisch, also da hat nie jemand an Missbrauch gedacht. Schon beim ersten Forum gab es einen Report-Button. Mann. Ja, vor allen Dingen strukturelle Diskriminierung, da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, über die ganzen Sachen, die es da so gibt, so wie das Deleuze-Modell und so, wo man wirklich von struktureller Diskriminierung sprechen kann. Aber irgendwie, wir wollen die Frauen im Internet raus haben, unsere Taktik, die es nicht gibt. Und es gibt auch keine strukturelle Diskriminierung, um irgendwelche Frauen davon abzuhalten, einen Blog zu haben oder so. Doch, auf jeden Diversity Fall. Was sagst du Reports da? Von Twitter, aber auch von Facebook. Ganz kurzer, ich meine, so einen bestimmten, wie soll man sagen, Ethnozentrismus gibt es schon, ja. Ich meine, wenn du aus einer reichen Familie kommst und sowas, dann fällt es im Durchschnitt den Leuten schwieriger, sich in Leute reinzuversetzen, die es halt nicht so geil hatten. Was aber nicht heißt, dass die das nicht können, ja. Und ich sehe in dem Video oder dem, was sie sagt, dass sie den schon im Vornherein abspricht, dass sie sich hineinversetzen können. Und das ist meiner Meinung nach totaler Blödsinn. Ja, das hat auch nichts mit Struktur zu tun. Manchmal kann es was mit Struktur zu tun haben, aber wenn die Person das nicht direkt benennt, wo die Struktur auftritt, dann ist es einfach nur Populismus, was die Person in dem Moment betreibt. Nichts anderes. Als Beispiel fallen halt auch entsprechend aus. Ja, hilft ja auch prima, ne? Ich meine, als Beispiel in den USA, wenn du in der Stadt ein großes Gefängnis hast, aus 5, 6, 7 anderen Städten Leute halt reinkommen, dann laufen mehr Steuergelder in die Stadt rein, die durch dieses Gefängnis einfach mehr Einwohner sozusagen haben und mehr Gelder nicht nur für das Gefängnis, sondern allgemein, was die Stadt dann ausgeben kann für irgendwelche Infrastrukturprojekte. Sowas wäre eine strukturelle Fehlplanung einfach, was nicht in Ordnung ist. Aber wenn man einfach nur sagt, das ist strukturell, dann ist es genauso, wie wenn jemand von der jüdischen Weltverschwörung spricht. Ja, die haben alles unter Kontrolle oder von die Kommunisten kommen oder von USA sind nur imperialistisch. Ein bisschen sind sie es auf jeden Fall, aber du kannst nicht so extrem verallgemeinern und pauschalisieren. Du tust damit den Rechtsstaat untergraben. Also sozusagen. Ja, das ist auch in diesen Beispielen, die wir jetzt hier gerade sehen, da geht es ja um Anschuldigungen. Und sie dreht das jetzt wieder so hin wie, ja, hier, da gibt es Leute, die sagen das, mit anderen Worten, das ist ein Problem. Und intern sieht es dann eben so aus. Wenn Plattformen aber auf freie Meinungsäußerung pochen und wiederum nicht bei den Nutzern und Nutzerinnen hart durchgreifen, die zum Beispiel Vergewaltigungsdrohungen an eine feministische Aktivistin schicken, dann ist das nicht neutral und sie haben sich damit bereits positioniert, und zwar auf der Seite der Belästigung. Das kannst du nicht filtern. Either you're with us or you are with the terrorists. Nur mal so aus eigenem Interesse, sage ich mal, also da poche ich jetzt meinen Aktivismus mehr oder weniger durch. Also ich von vielen Freunden und so, die ich so im Internet kenne und gerade so Atheisten, gerade so aus arabischen Ländern und so, denen ihre Facebook-Seiten werden gesperrt, weißt? Leuten in Saudi-Arabien oder was weiß ich, die in einer Theokratie leben. Weil dieser ganze, was die ja will, dass man diese ganzen Islamophoben sperren soll und so, was haben die Theokraten und was weiß ich gemacht? Das so hingestellt, als wenn Atheisten in Saudi-Arabien, ja, die Todesstrafe kriegen, nur wenn sie sich outen würden, ja, dass die gesperrt werden. Weißt du, wie ich meine? Das ist ja, das, einfach nur... Das ist das, was ich meine mit, ich sehe die Probleme, die freie Meinungsäußerung mit sich bringt, und ich sehe auch die Probleme, die Beleidigung mit sich bringt. Aber wenn du dann ein Programm schaffst, wie aus Facebook schneller Sachen rausgelöscht werden können, dann freut sich Saudi-Arabien an ein zweites Arschloch, weil sie damit dann ihre Bevölkerung besser stillhalten können. Und das ist das Problem, was ich halt sehe. Ich fände es sehr schön, wenn westliche Länder auf Firmen keinen Einfluss nehmen würden, wie man bessere Zensur zur Verfügung stellen kann. Ich meine, so Programme gibt es auch so, ohne dass es noch von der Politik schon gepusht wird, stellen das Firmen bereits zur Verfügung. Ich meine, Internetzensur in China, das macht Siemens. Also nur weißt, so. Ich finde es halt so geil. Ich glaube, das war nach dem Libyen-Krieg und kurz bevor der Syrien-Krieg angefangen hat oder kurz danach. Da hieß es dann auch irgendwie, oder nach Kuwait, ja, Siemens und was weiß ich, deutsche Firmen haben irgendwie Programme exportiert in autokratische Länder, um ihre Bevölkerung sozusagen auszuspionieren. Weißt du, ja. Und dann flennen halt alle rum. Aber wenn man dann selber sozusagen diese gleiche Technologie im gleichen Land benutzt, dann ist es wieder irgendwie für was Gutes. So, hä? Checkt ihr das eigentlich nicht, von was ihr da redet? Ja, aber es ist doch für die gute Sache. Es ist doch gegen die Falschen. Dann ist doch alles wieder richtig. Die Ressourcen, um Lösungen gegen Online-Belästigung zu entwickeln, sind allerdings auch schon jetzt vorhanden. Und es gibt bereits Rufe nach möglichen Industriestandards für Plattformen. Ich denke auch, das wäre ein ganz guter Ansatz. Letztendlich sind aber Gegenwehr und Schutz als Einzelperson. Okay, completely deregulated speech is neutral for the people who have power. It's not neutral for me. Was meint ihr mit neutral? Das verstehe ich nicht. Ja, dass halt eben die Leute, die die Macht haben, halt nicht von den negativen Aspekten betroffen sind. Ja. Also für sie hat es keine Auswirkung, ist demnach neutral. Also neutral ist quasi ein Privileg. Es ist halt so, es ist halt weder schlecht noch gut, es ist halt einfach freie Meinungsäußerung. Ja, und ganz ehrlich, wenn man amerikanische Zitate zur freien Meinungsäußerung einfach nur hier darstellt im europäischen Kontext, freie Meinungsäußerung wie in Amerika haben wir einfach nicht. Wir können hier nicht einfach Leute beleidigen und sowas, das geht nicht. Auch in den USA ist es auch so, dass Geld dir auch freie Rede erkaufen kann, um bei Politikern Einfluss zu üben. Und das Zitat kann halt auch aus dem Kontext stammen. Ja, durch die Super-PACs also, zum Beispiel. Ja, du kannst halt einen politischen Kandidaten durch die Super-PACs finanzieren mit Milliarden von Dollar. Und weil halt irgendwann mal das Gericht bei denen gesagt hat, das ist freie Meinungsäußerung. Wenn Firmen halt einpushen mit Milliarden von Dollar, weißt du? Und da kommt mein nächster Kritikpunkt. Man hat in jedem Land Eliten. Das sind politische Eliten, Wirtschaftseliten, Meinungsmacher-Eliten, also jemand, der sehr viele Follower hat, sozusagen auf Twitter viele Bücher verkauft, oder aber der eine Zeitung leitet, die einen gewissen Spin hat. Eliten gibt's in jedem Land. In dem Moment, wo wir Zensurwerkzeuge einführen, sind die neutral und nicht neutral für mich. Also neutral für die Elite, und die können damit ihr Narrativ besser beschützen, und die sind aber nicht neutral für mich. Das Einzige, was wir bekommen werden, ist eine weniger pluralistische Gesellschaft, die es einfacher macht, Kommentare zu kritisieren oder auszuschalten oder komplett auszublenden, die nicht deckungsgleich mit dem sind, was sich eine Elite als Idealvorstellung wünscht. Und das ist ein sehr großes Problem. Deswegen bin ich so absolut gegen jede Form von Einschränkung von Meinungsfreiheit, sei die Intention noch so gut. Personen gerade auch Luxus in Anbetracht der Zeit und mentalen Kapazitäten, die sie wiederum kosten. Und natürlich auch der technischen Kenntnisse, die mitunter immer noch erforderlich sind. Dabei sollte die Verantwortung für den Umgang mit Online-Bedrohungen nicht ausschließlich auf den Schultern der Menschen lasten, die diese Drohung erhalten haben. Dass dies derzeit so ist, wird natürlich auch bei den Angriffen einkalkuliert. Und machen wir uns nichts vor, auch Plattformen schlagen Kapital daraus, dass es Hassbewegungen wie zum Beispiel Gamergate gibt. Sie hat das G-Wort gesagt. Ja, die schlagen da alle wann kriegen wir eigentlich unser Geld überwiesen? Ich will da aber einen Anteil dran haben. Den ganzen Kapital. 2 Jahre Aktivismus und nicht 1 Cent habe ich gesehen, ey. Bezahlt habe ich noch an irgendwelche Kickstarter und GoFundMes. Warte kurz, Rainer Schauder. Ich wollte nur sagen, wie war das so, in einer Hassbewegung zu sein? Toll, ich habe sehr gute Freunde da gefunden. Ja, nicht cool. Also ist halt natürlich, ne? Ich will halt nicht da drin sein. So. Und ich möchte darüber reden. Ich habe ja auch mit euch geredet, ist ja alles kein Thema, aber ich selber wollte halt einfach nicht diesen Stempel haben. Und ich fand das halt damals kacke, dass man, oder neulich ja auch schon wieder irgendwie, dass es halt heißt, ich wäre da irgendwie Teil von. Das wird einfach so in die Welt rausgerotzt. Ich werde noch blockiert und kann halt nichts dazu sagen. Also, cooles Gefühl ist das halt nicht. Ja, du bist da wahrscheinlich auch so eher, du willst nicht zu einem Lager gehören, weil jedes Lager dann sozusagen bei deiner gegnerischen Diskussionspartner sozusagen, die würde dich gleich in eine Ecke stopfen, wo du eigentlich gar nicht sein willst. Ich glaube halt bei mir ist es halt, ne, da spreche ich jetzt halt nur für mich, das habe ich ja auch euch schon gesagt, für mich ist halt grundsätzlich, ich sehe halt einfach in Hashtags keine Diskussionsgrundlage. Also ich sehe da keinen Sinn drin, über Hashtags zu diskutieren. Ja, aber Rainer, wir sitzen ja wegen dem Hashtag jetzt hier. Also wenn man es ganz klein runterbricht, hat es doch was gebracht, dass wir diesen Hashtag hatten, uns darüber gefunden haben und jetzt sitzen wir hier und diskutieren wöchentlich über Themen, die sonst unserer Meinung nach zu kurz kommen. Tun was für uns dabei, tun was für, vielleicht auch für andere Leute dabei, ist doch super, was da draus kommt. Ja, das bringt euch was, also weil ihr euch dadurch organisiert habt, aber das Problem hat es letztendlich nicht gelöst, sondern es wurde adressierbar gemacht, nämlich von der Seite, die keinen Bock hatte, darüber zu reden. Das meine ich damit. Ich meine, im Endeffekt ist ja bei dir passiert, was eigentlich schon 1000 anderen, ich sag mal, Moderaten passiert ist, ja, die haben halt eben sich mit Gamergate unterhalten, das war schon mal falsch, bei Gamergate bietet man keine Plattform und dadurch wurdest du quasi von denen, die Gamergate scheiße fanden, positioniert und das hat eigentlich nichts mit dir zu tun, sondern liegt einfach nur an den Leuten, weißt du, die das gemacht haben. Ich meine, ganz ehrlich, ich habe ja ziemlich spät, sage ich mal, mich ein bisschen intensiv damit beschäftigt. Und da bin ich ja jetzt auch auf dich, also habe ich dich ja sozusagen entdeckt. Also den Schauder meine ich jetzt. Und so neutral wie du bist, ja, und wie du versuchst immer wie soll ich sagen, so normal mit den Leuten zu diskutieren, wie es nur geht und nicht in ein Lager reingesteckt wirst, du wirst halt trotzdem in das Lager gesteckt. Weißt du, wie ich meine? Das ist irgendwie... Ja, aber das ist ja nicht mein Problem. Aber das ist doch nicht mein Problem. Ja, ja, klar. Aber also ich krieg's letztendlich ab, aber niemand kann mich doch dazu zwingen irgendwie. Ja, nicht dazu zwingen, aber ja, klar, aber ich habe irgendwie so das Gefühl, selbst wenn man sich echt bemüht, einfach nur so eine Brücke zu sein, selbst dann wirst du irgendwie, keine Ahnung, gleich beschuldigt. Aber ich sehe das, also ich erkenne das Problem ja aus einer anderen Richtung auch und deswegen verstehe ich den Rainer da ein bisschen, weil ich war mein ganzes Leben Linker, das habe ich auch schon oft gesagt, bis kurz vor Gamergate, das mit der Ukraine so losging und ich wirklich auch gedacht habe, was macht die Linke da eigentlich, wovon redet die eigentlich gerade? Das ist ja auch sowas, ich habe weiterhin Ideen, die jeder wahrscheinlich sofort als links einsortieren würde, halt 99%, 1%, Umverteilung, viel zu viel Geld in sinnlosen Scheißdreck und so, das sind ja alles linke Standpunkte, aber ich möchte um Teufels Willen nicht, dass mich jemand mit der heutigen Linken eingruppiert. Also das muss man halt jedem zugestehen, wie weit er sich irgendwie ein Label aufklebt oder ja, nicht, das ist auf jeden Fall klar. Das ist aber auch eine Sache, die einfach an den Extremen liegt, die halt aktuell kursieren. Ich meine, nichts spricht gegen eine Linke, gegen eine linke Tendenz politisch. Also, ne, aber das, was daraus letztendlich geworden ist, ist halt das, wo man letztendlich keinen Stempel halt irgendwie haben möchte. So. Keine Ahnung. Ich verstehe das schon. Also ich sehe Gamergate halt grundsätzlich anders als du wahrscheinlich. Ich sehe es halt als eine Kraft für das Gute, wenn man es pathetisch ausdrücken will. Und ich sehe auch viele gute Dinge, die es bewirkt hat. Und das Problem, das wir haben, ist ja eigentlich nur, dass wir halt diesen Underdog-Status nie losgeworden sind, weil sich nie jemand außer Leuten wie dir und vielleicht Brad Glasgow oder so und die SPJ sich ja auch niemand an das Thema rangetraut hat, weil es von vornherein schon so vergiftet worden ist. Turtle Biscuit. Ja. Und durch viel Verleumdung auch. Ne? Das und darf viel, auch nicht ja, vergessen. Und viele, und du hast, guck mal, du sitzt hier mit einem Haufen Leuten, die Gamergate in Deutschland von Anfang an oder seit längerem begleiten. Und du musst doch den Frauen und hassenden, Morddrohungen versendenden Gewalttäter noch suchen, wenn keiner von uns ein Doppelleben führt, ein komplettes. Aber das wäre ein bisschen hohl, sich mit seiner politischen Überzeugung halt jeden Sonntag hinzustellen und irgendwie über Gesellschaftspolitik zu reden und gleichzeitig bin ich daheim dann hier der Vater von Kyle und schreibe irgendwelche Hassmails. Nee. Also, ja, also ich hoffe immer noch, dass Gamergate irgendwann rehabilitiert wird, so naiv bin ich. Ja, und man sieht halt eben auch an diesen Sachen und an diesen ganzen Broschüren, die jetzt rausgekommen sind, wo das ja auch überall erwähnt wird, also von der Landesmedienstelle Nordrhein-Westfalen über diesen Europarat und so, da wird ja auch überall Gamergate erwähnt. Das ist das einzige Beispiel, was die bringen für irgendwas Konkretes, genau wie in diesem Vortrag hier. Ja, aber für den Europarat kommt es doch wie gerufen. Man hat die mediale Interpretation in Sache in Ukraine-Konflikt verloren und man möchte einen besseren Weg finden, wie man die eigene Narrative in die Köpfe der Menschen tragen kann. Das hat Merkel bei der Münchner Sicherheitskonferenz selber gesagt. Deswegen applaudiert jeder in den Medien auch so ungeheuer, wenn sie hören, ha, Hate Speech und ha, Gamergate und ha, da können wir eine Kampagne bilden, weil im Grunde genommen ist sozusagen das, was unsere Elite als Pläne hat, dass das auch auf jeden Fall mit der Gesellschaft mitgetragen wird. Das ist sozusagen die Grundintention, die gerade in den höheren Rängen abläuft. Und ja, gut, das ist aber immer so. Das musst du aber auch in dem friedlichsten demokratischen Land haben, dass die Leute. Ja, natürlich. Also das ist nicht, dass sie das so sehen, wie wir das sehen. Ja, also das soll nicht so in die Tinfoil-Richtung gehen. Ha, die böse Elite, die plant irgendwas. Die meisten Ideen, die sie haben, sind nicht schlecht und so. Also ich will gar nicht so irgendwie sagen, ah, die da oben oder so. Ich meine einfach ja, nur, dass Gamergate wie gerufen kommt, sozusagen einfach ein bisschen die pluralistischen Meinungen ein bisschen wieder unter Kontrolle zu bekommen. Ja. Also im politischen und der Traffic dann schön am Laufen gehalten wird. Mhm. Wir haben gesehen, erst wenn die PR dauerhaft schlecht ausfällt, bewegt sich bei den Unternehmen etwas. Das zeigt wiederum ein grundlegendes Problem, dass Profitmaximierung über das Wohlergehen der Nutzerinnen und Nutzer geht. Aha, die hat was Ein weiterer gesagt. Punkt, der natürlich eine... Ja, jetzt haben wir eine Taskforce und jetzt passiert was. ...eine Rolle spielt in der ganzen Debatte, ist die Rechtsordnung. Hier gibt es in Bezug auf Hate Speech zwar den Volksverhetzungsparagrafen, Paragraf 130 Strafgesetzbuch und auch allgemeine Gesetze, die vor Beleidigung schützen. Doch Hate Speech zeigt sich oft in vermeintlich rationalen Aussagen, die wiederum eindeutig außerhalb des diablen Bereichs liegen. Ja, vermeintlich rational. Vermeintlich rational, eindeutig außerhalb des juristischen Bereichs liegen, ist auch ein geiler Spruch. An den kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Der ist ja überhaupt auch toll. Eindeutig außerhalb des juristischen Bereichs liegen. Mit anderen Worten, komplett legal sind. Aber es ist trotzdem. Es ist eindeutig nicht strafbar, aber ich mag es trotzdem nicht. Nee. Verbiet das doch endlich mal einer. Das kann doch nicht sein. Und trotzdem problematisch sind, weil sie zum Beispiel mit falschen Fakten rechter Propaganda in die Hände spielen. Ja, dass sie dann auch wieder definieren, was rechte was Propaganda sind falsche. So viel Feministen-Pimmelbingo wieder hier. So viel Wörter. Heidee, Scheißen. Und bitte, und vergesst nicht immer die Assoziierung mit rechts. Ja. Immer. Immer. Ja. Ich hasse, also ganz von mir persönlich aus, ich würde nie CDU und alles, was rechts davon ist, wählen in meinem Leben nicht, ja. Aber diese Assoziierung, dass es das Grundübel für alles Mögliche ist, ist auch einfach nur totaler Bullshit. Ja, komm, das siehst du doch jetzt an dieser Reichsbürger-Diskussion, wie das aufgeblasen wird. Auf einmal. Da wird ein Mann, also das könnte auch ein waffennahen Rocker, wie sie sie so verniedlichend nennen, oder sonst wer gewesen sein. Da kommen die Cops von allen Seiten und du hast ein Waffenarsenal zu Hause. und du bist eh bekloppt und dann ballerst du. Und jetzt wird erzählt, dass wir bräuchten einen Begriff wie Domestic Terrorism und wir müssen die besser durchleuchten und wie sind die Verbindungen zur AfD nach den Brandanschlägen und so in Berlin und der Rieger Straße hat auch keiner gefragt. Oh, wir müssen die Antifa näher beleuchten und wie sind die Verbindungen zu Grünen und SPD? Ja, ganz einfach, weil diese postmodernistische Denke in den Leuten so vertieft ist, dass man irgendwie sich selber kritisieren muss, weißt? Weil man so selber so schlimm ist und weil rechts, sage ich mal, das Schlimmste ist, was es gibt, weißt? Deswegen, ich meine, guck mal, wie viele Leute... Diese dummen Antideutschen, die gegen Nationalismus kämpfen, indem sie gegen eine Nation sind, so. Wie jetzt? Bei den Linken gibt es einen Abgeordneten im Bundestag, der in seinem Büro jemanden eingestellt hat, der in der Verbindung zu den RAF-Morden jemanden erschossen hat. Der Bader ist das. Nee, ja. Nicht der Bader, der, ach, wie heißt der? Klar. Der Klar, ja, genau. Ist das. Von der Badermann-Gruppe, also das ist ein ehemaliger Terrorist, der hat aber seine, da muss man auch wieder sagen, der hat nach unserem Gesetz seine Strafe abgesessen. Genau. Wo der jetzt arbeitet, okay. Also lass ihn wegen mir, was weiß ich, wo arbeiten, solange er nicht Polizist ist. Lass es ein Reichsbürger sein, der jemanden erschossen hat, seine Strafe abgesetzt hat und jetzt bei der AfD oder bei der CSU oder CDU, keine Ahnung, aber lass es ein Reichsbürger sein, der seine Strafe ordentlich abgegolten hat. Und ob das genauso hingenommen werden würde. Ohne jetzt dem viel vorwegnehmen zu wollen, worüber wir morgen reden, aber ich hatte zumindest gelesen, dass dieser Typ wohl diese ganzen Waffen, die er da gekauft hat, hat er nicht illegal erworben, sondern er hatte eine Waffenbesitzkarte und diesen ganzen Kram. Das haben sie ihm aber alles aberkannt, als irgendwie rausgekommen ist, welche politische Einstellung der Mann hat. Ich glaube, da kann ich vielleicht ein bisschen was mehr dazu sagen, als Waffenbesitzkartenbesitzer. Es ist so, für eine Waffen... Ja... Ich bin aber kein Reichsbürger, ich bin Reichsbürger. ich mag Reis. Nein, die Sache ist die, für eine Waffenbesitzkarte musst du unter anderem auch eine sozusagen psychologische Eignung zum Waffenbesitz haben. Die musst du nachweisen, unter anderem auch durch ein polizeiliches Führungszeugnis. Wenn dir diese Eignung aberkannt wird, und das kann das ist unter anderem auch jedes Verkehrsdelikt oder ähnliches, jede Art von Straftat nimmt dir die Eignung, die psychologische Eignung, Waffen zu besitzen. Egal unter welchem Grund du die besitzt. Und dann musst du deine Waffen auch wirklich, dann kommen die und cashen die ein. Das ist so. Das ist deutsches Recht. Ja. Das hätte der aber auch wissen müssen. Ja, wahrscheinlich wüsste er das auch, aber wollte es halt nicht haben. Was halt daran nervt, ist die Gleichstellung mit Terrorismus, weil Terrorismus ist aktiv rausgehen und Terror verbreiten. Und Terrorismus ist nicht Widerstand gegen eine Hausdurchsuchung, Festnahme etc. mit Gewalt oder Waffengewalt sogar. Ja, natürlich ist es das nicht, aber das spielt halt immer wieder in dieses Liebe, wir blasen alles auf bis zum geht nicht mehr. Mhm. Ja? Hey, Reichsbürger, das sind so Leute, wie der Stoll und Mario-Heinz Kiesel und so. Das sind Witzfiguren. Das sind Leute, die in einer anderen Realität leben. Genau. Und kurze Frage, wer hier im Saal wüsste sofort, was zu tun ist, wenn auf Twitter eine Morddrohung eingeht? Oder macht der Blick? Nur ich. Also wer hier nicht an High Five gedacht hat, ist ein Nazi. Ich habe mich schon immer gefragt, was das ist da am Kinn, wenn man so das hochzieht, warum da so Dellen sind. Das nennt man Grübchen. Okay. Weißt du, was man da macht? Ich bin Migrantenkind, ich kenne das nicht. Da muss sogar die andere. Wer würde sich sicher dabei fühlen, mit dieser Morddrohung zur nächsten Polizeiwache zu gehen und auch das Gefühl haben, dass die wissen, was Twitter ist? Ich. Also in meinem Dorf wüsste das die Polizei nicht, aber da ich das weiß, dass das die Polizei in meinem Dorf nicht weiß, gehe ich nicht zur Polizei in meinem Dorf, weil ich nicht infantil und kindlich bin, sondern weil ich ein Gehirn habe. Als Hesse kann ich mich an die hessische Online-Polizeiwache wenden und die nehmen das dann auf und sagen mir dann, wo ich mich hinwenden muss. Genau. Exakt. Genau, an diesem Problem zeigt sich sehr gut, dass der sogenannte Digital Divide auch im Bereich der Strafverfolgung sehr, sehr groß ist. In einem Bereich, wo meistens die Dienst-E-Mails noch alle ausgedruckt werden. Zur Beweissicherung. Analogies. Ja. Und vor allen Dingen sind wir jetzt gerade innerhalb von einer knappen Minute von Gamergate auf Rechtsextremismus, auf rechtlich zulässige Straftaten. Morddrohung. Und dann zurück auf Morddrohung. Aber ich meine, aber ganz... Vor allen Dingen, offensichtlich ist das auch ein Zeichen dafür, dass nicht viele in diesem Saal schon eine Morddrohung bekommen haben, wenn es keiner weiß. Aber ich meine, das ist ja auch jetzt nicht so weit hergeholt, weil Glatze und altdeutsche Schrift. Das kommt, den bringt noch sogar ich nicht mehr. Das ist auch so ein Ding. Also so sehr das zum Running Gag geworden ist, da haben mich Leute wirklich auch privat noch angeschrieben, dass sie das unter aller Sau fanden. Aber ich glaube, das habe ich schon mal gesagt. Aber der hat deutsche Schrift benutzt. Auch der Abel ist letztens, der hat ja normal sein Bild von sich selber auch hier im Chat. Und der hat ja auch nicht so viele Haare und der ist auch letztens unter dem Video gleich angeflaumt worden. Man würde ja schon sehen, wohin die Reise bei ihm geht. Also, was? Alter, eine Klasse. Ja, aber der hat mir auch eine Morddrohung geschickt. Er meinte doch, dass man mich jetzt... Ja, das Beste, was man mit euch machen kann, ist euch alle töten oder sowas. Ja, genau. Ja, wow. Ich schenke Alpecin zu Weihnachten. Ganz im Ernst. Das ist aber jemand, vor dem man keine Angst haben muss, Leute. Das war ein Antifaschist. Ach, das war der Troll. Ja, also ich habe übrigens auch eine Glatze. Also. Ja, aber du hast so eine FDP-Glatze, da wirkt das kompetent. Ja, was soll denn das? Natürlich, wenn wir über das Thema Gesetze reden und überhaupt Rechtsmöglichkeiten, dass der Hass, die Verleumdung im Netz dokumentiert bleiben. Sie sind nicht ausgesprochen, sie sind immer noch da. Und sie prägen damit auch den digitalen Fußabdruck derjenigen, die davon betroffen sind. Das kann dann Auswirkungen haben. Auch der Täter. Und das heißt, man kann das prima zurückverfolgen, wenn du wirklich was Ernsthaftes hast mit jemandem, der dich stalkt oder dich bedroht. Das aber jetzt geht es halt eben darum, und ich glaube, das wird sie auch gleich irgendwie sagen. Ich fahre noch ein bisschen. Wenn dann zum Beispiel beim nächsten Jobgespräch plötzlich auf einen Blogpost angesprochen wird, der eben in den Suchergebnissen leider eher weiter oben landet. Das ist ein Problem, das normale Menschen nicht haben, aber eine Witzerik garantiert. Oh, tut mir leid, dass die Leute dir Geld geben, weil sie dein Zeug anklicken. Oh mein Gott. Nee, so, ich meine jetzt eher viel mehr halt eben, also sie redet ja jetzt von Blogs, die andere Leute über sie schreiben. Also so Leute wie wir wahrscheinlich, ne, die jetzt darüber reden, was sie hier alles so sagt, oder mal googeln, ob sie überhaupt irgendwelche Meldungen, also irgendwelche Nachrichten da kriegt. Bei Twitter und so ein Zeug. Das ist Stalking. Und dann halt eben. du musst halt den Opfern glauben. Stalking und dann halt eben darüber dann die Verleumdung machen, also dann aufschreiben, dass sie da halt nichts gefunden haben und das dann halt eben in den Google-Suchergebnissen irgendwo erscheint. Andere Leute das dann sehen können. Und das ist dann, glaube ich, jetzt so die Verleumdung, von der sie hier redet. Wenn man natürlich das Glück hatte, überhaupt erst zum Jobgespräch eingeladen zu werden. Ja. Naja, zweiter Teil. Kennst du nicht. Also es hätte mich gefreut. Sagt sie so, ey, die Expertin für keine Ahnung, Vagina-Probleme. Und das war jetzt sehr sexistisch, oder? Weil die Vagina-Probleme. Ich bin Vagina-Doktor. Expertin für Rehaugen. Die Geschichte der Menstruation ist eine Geschichte voller Missverständnisse. Aber wir haben zum Glück eine Witzurek, die klärt uns jetzt alle auf. Weißt du, so kommt mir das immer vor. Manuelle Therapie nach Dr. Spitzvogel. Los. Manuelle Vagina-Therapie. Das klingt interessant. Ja, google mal Dr. Spitzvogel. Der klingt schon so wie einer, weißt du? Spitzvogel. Ey, sorry, ich meine, ganz ehrlich. Wenn sie einfach nur Aktivistin wäre und sich für, was weiß ich, Sachen einsetzt, okay. Aber was hat, weißt du, wenn sie dann so Sachen schreibt, wenn sie halt nach der Silvesternacht in Köln sowas schreibt wie mit, was weiß ich, Oktoberfest, um das zu relativieren. Nein, sie hat geschrieben, die toxische Maskulinität gab es schon immer in Deutschland. Also nach dem Motto Rape Culture gab es schon immer in Deutschland, ja. Und dass da was passiert ist, das wäre halt eben, das hat sie relativiert. Ja, genau, die haben es auch nur gemacht, weil die in Deutschland waren. Weil Deutschland die Rape Culture so fördert. Um ehrlich zu sein. Sind sie aber auch hierher gekommen. Deutschland ist international dafür bekannt, dass man sowas hier machen darf. Genau. Ich meine, um ehrlich zu sein, ich mag die Witzurek eigentlich. Ich habe früher gerne Comics gelesen, wo ich lachen musste. Und ich gucke mir heutzutage jemanden wie Witzurek an, wenn ich Realsatire sehen möchte. Was mich nur immer ein bisschen unglücklich stimmt, ist sozusagen die mangelnde Reflexion, die Journalisten mittlerweile haben, wenn sie über bestimmte Sachen berichten. Da ist so dieses logische Nachdenken, Auseinandernehmen von so Publikationen wie die Republika einfach nicht mehr gegeben. Und ich habe auch ein Verständnis dafür, dass wir in Deutschland sowas wie Fox News und MSNBC haben wollen, so absolutes Infotainment, was eigentlich nur noch Entertainment ist. Dafür habe ich auch ein Verständnis. Aber ich habe immer mehr das Gefühl, dass einfach der überwiegende Teil der Journalisten nicht in der Lage ist, ihr sachlich zu erklären, wie unglaublich dumm diese Frau ist. Oder ihre Argumente natürlich, nicht sie als Person. Aber weißt du, sie darf gerne das machen, was sie will. Ich will meine Realsatire behalten. Aber wenn sie dann politischen Einfluss hat mit ihren wirren Geschichten, dann bin ich traurig. Hört der Spaß auf. Ja, dann hört der Spaß traurig. Auf. Ja. Dann bin ich ein trauriges Wanderäffchen. Das Problem im gesetzlichen Bereich ist wiederum... Das Problem. Oh Mann, ey. Das Problem im gesetzlichen Bereich. Jetzt kommt die Frau und erzählt uns was vom Problem im gesetzlichen Bereich. Dass es als Einzelperson, gerade wenn es eine Dauerattacke gibt, schon kaum möglich ist, diese alleine zu bewältigen. Deswegen hat der Herr Gott die Polizei auf den Genuss. Wenn es denn wirklich eine massierte Attacke gegen dich gibt, die auch wirklich eine Attacke ist, dann eine massierte. Ja, und außerdem, also ich bin mir schon sicher, dass die ja dann sagen, ja, dann machen sie mal 2-3 Tage den Kram nicht mehr an, dann ja. Nervt sie nicht mehr so. Und das ist ja dann wieder sowas, wo sie dann sagen würde, oh, ich werde hier gesilenced oder so. Aber ganz im Ernst, was sollen wir da anderes machen? Das Verfassungsgericht, ich glaube, das ging sogar bis ins Verfassungsgericht in Amerika. Die haben gesagt, dass so online Drohungen erstmal nicht ernst genommen werden können, wegen ihrer Online-Natur, ja. Und da haben sich auch Leute jahrelang dahin gehockt und geguckt, gibt es da einen Unterschied? Und die sind dann zu dem Schluss gekommen, dass Online-Bedrohungen nicht das gleiche sind wie reelle Bedrohungen. Natürlich kannst du die subjektiv genauso empfinden, aber die Frage ist dann, ist da das Problem eher am Subjekt oder an den Außenstehenden, weißt? Also, und das checkt die halt nicht ganz, Opfer. Alle einzeln prüfen und dann noch gegebenenfalls anzeigen. Das ist eine Realität, die bisher noch nicht in den Gesetzen, die wir haben, abgebildet sind. Insofern brauchen unsere Gesetze diesbezüglich ein schlichtes Update. Und die Einführung eines Straftatbestandes Cybermobbing, wie ihn die Juristin Dagmar Freudenberg vom Deutschen Juristinnenbund fordert, könnte hier auch weiterhin. Der Deutsche Juristinnenbund war auch an dieser ganzen 9-1-9-Geschichte beteiligt. Ich glaube sogar, das könnte sogar diese Opferanwältin gewesen sein, wo sich der Fischer so drüber aufgeregt hat, dass sie sich überall Opferanwältin nennt. Helfen. Bis es dergleichen geben wird, werden aber voraussichtlich noch so einige Status-Updates gepostet werden. Und natürlich muss auch klar sein, Gesetze können nicht alles lösen, erst recht, wenn die Mühlen entsprechend langsam mahlen und dann noch im Verhältnis zur Internetzeit. Natürlich müssen wir auch zusätzlich immer noch lernen, und verstehen, was die Kommunikation über Bildschirme mit uns überhaupt macht. Dass unsere Gehirne so verdrahtet sind. Erst wird uns das Recht erklärt, jetzt lernen wir auch noch, wie unsere Gehirne verdrahtet sind. Also wenn das mal nicht Servicecharakter hier heute ist. Ich will nur mal sagen, die Dagmar Freudenberg, die sie gerade genannt hat, die Juristin, der wurde mit einer einstweiligen Verfügung verboten, dass die Ex-Freundin von Jörg Kachelmann, dass sie die als Opfer Kachelmanns bezeichnet. Ja, also in die Richtung geht es schon. Das zitiert sie halt, weißt du. Dass sie Botschaften, die uns online erreichen, in einem Bereich verarbeiten, der unsere ureigenen Instinkte anspricht und damit erstmal auf einen Verteidigungsmodus schaltet, weil uns schlicht Mimik, Gestik und Tonfall fehlen. Hinzu kommt natürlich auch die gefühlte Anonymität und Straffreiheit, auch als Online-Disinhibition-Effekt bekannt, also eine Enthemmung des Verhaltens. Disinhibition, du nur. Im Bereich der Mitläuferinnen und Mitläufer bei Hasskampagnen ist dies sehr relevant. Ja, das war ja auch mal so ein Spruch von wegen, weil die ganzen Leute in GEMA geht, die vernünftig sind, die wissen, die merken einfach nicht, was da los ist und das sind halt so Mitläufer dann. Alter, guck mal, ich finde es total witzig, nur im Kontext, was Gaming angeht. Gerade so Entwickler und sowas, weißt du, was die sich dauernd anhören müssen? Ja, selbst der, wie heißt er nochmal von No Man's Sky, der Chefentwickler, selbst dann kam Morddrohung, weißt, weil er gesagt hat, wir verschieben den Release-Termin. Weißt, dann kriegst du schon eine Morddrohung, weißt, wie ich meine? Also, warum ist das ein Gender-Team? Sie sagt doch gerade selber, Online-Disinhibition-Effekt, das, was ich vorhin gemeint habe. Warum ist das jetzt total bezogen auf ihr Frauenscheiß da? Weil es sich besser verkaufen lässt. Na, du kennst Hate Speech ist in der Debattenkultur ein Problem, dem wir begegnen. Diese Fake-Schlagzeile von wegen Erdbeben, Frauen schlimmer betroffen? Begegnen müssen. Und Medienkompetenz kann nur mit Zivilcourage und einer eindeutigen Positionierung gegen Hate Speech funktionieren. Unter diesem Punkt der Medienkompetenz sehe ich übrigens auch die Verantwortung und Kompetenz journalistischer Medien gefordert. Diese sich natürlich auch durch ihre eigenen Kommentarspalten leiten lassen und das dortige aggressive Klima entsprechend moderieren müssen, damit erstens sich überhaupt Leute beteiligen und nicht der Eindruck entsteht, das wäre die Meinung der Masse. So. Das wäre die Meinung der Masse. Was sie sagt, das Klima, weißt du, als wenn sich das überall durchziehen würde. Als wenn ich jetzt auf, keine Ahnung, was weiß ich, Robbenbaby in Schleswig-Holstein Zoo geboren und drunter schreiben alle Ausländer raus oder so eine Scheiße. Was ist denn das für ein überhaupt Deutsch? Ich glaube, die benutzt eine Menstruationstasse. Ich finde das immer komisch, wenn ich einen Artikel lese und ich dazu einen Kommentar schreiben will, dann schreibe ich einen Kommentar, da ist mir doch völlig egal, was andere Leute da schon vorher zu geschrieben haben oder so. Also ich, ja. Das genau, Klima also, ist mir doch völlig egal, mich interessiert der Artikel, wieder, den kommentiere ich. Das ist auch schon wieder so ein Problem, was die da darauf beschwören, was es, glaube ich, in der Realität nicht so wirklich gibt. Also sicherlich mag es auch Sachen geben, wo sich ein paar Leute dann irgendwie auskotzen, aber dieses Ganze, was sie dann meinen, was das für eine Tragweite hätte oder wie viele Leute das gut finden, ist auch meistens völlig, völlig überzogen. Also ich sag mal nur dieses Beispiel mit dieser EM-Kommentatorin da, was auch immer wieder gebracht wird, zum Beispiel auch hier wieder bei diesem Ding in Hannover von den Grünen, da haben die auch wieder von geredet, da das ist ja so ein Beispiel ist dafür, wie frauenfeindlich die Gesellschaft ist und so ein Zeug, wenn da irgendwie, keine Ahnung, 20 Leute irgendwie schreiben, wie blöd sie das finden. Ja. Und dass in jedem von diesen Kommentaren dann noch irgendwie drei Leute liken. Also. Ja, ja, genau, das, weil die ein EM-Spiel kommentiert hat, gell? Ich habe da nämlich recherchiert, weil das stand ja auch bei dieser No-Hate-Speech-Kampagne dran als Beispiel für Sexismus. Und ich gucke nach und dann hat der Antisexismus, die Kommentare, die haben tausende Likes gekriegt und diese ganzen sexistischen Kommentare, was weiß ich, glaube das mit den höchsten waren 50 oder so. Weißt du, wie ich meine? Grassierender Sexismus, ein Klassenzimmer wird schon gefüllt mit Sexisten. Das ist ein Problem, gegen das wir kämpfen müssen. Online-Debatten sind meinungsbildend und wenn dort eine hasserfüllte Einstellung dominiert, kann das schlicht andere beeinflussen. Online-Debatten sind meinungsbildend und die müssen genauso geführt werden, wie Frau Witzorek sich das vorstellt. Oft passiert das schon beim ersten Kommentar, der dann den weiteren Verlauf der Diskussion bestimmt. Weiterhin sehe ich bei Medien die Verantwortung, dass sie die Gewalterfahrung der Betroffenen von Online-Attacken nicht als Clickbait benutzen, um ihre Sensationsgier zu stillen. Pause mal kurz. Gewalterfahrung. Rainer? Ja? Du hast das ja erfahren. Würdest du jetzt, was weiß ich, wenn du jetzt eine Drohung gekriegt hast, würdest du das als Gewalt bezeichnen? Du meinst jetzt eine richtige Drohung, so ich komme zu dir nach Hause und bla bla bla. Ja. Rasiert dir den Schädel. Das jetzt nicht. Da sind wirklich irgendwie Äußerungen über mein Äußeres oder sowas, finde ich dann schon ein bisschen schlimmer. Okay. Aber würdest du die als Gewalt bezeichnen? Generell findest du den Gewaltbegriff hier an? Sprache ist, wahrscheinlich generell. Ich weiß, ich, keine Ahnung, da müsste ich jetzt selber irgendwie gucken, wie man den Gewaltbegriff definiert oder sowas, also keine Ahnung. Reicht nicht, diese Beiträge zu machen und zu sagen, oh, schlimm, was der passiert ist. Betroffene sind auch immer Expertinnen und Experten ihrer Situation und müssen auch als diese gehört werden. Mit anderen Worten, ihr müsst die immer einkaufen und sie fragen, wie sie das sehen. Und ihr dürft ja niemand anders fragen, weil das sind die Betroffenen, das sind die Experten. Und von denen müsst ihr euch genau sagen lassen, wie alles passiert ist. Listen and believe. Genau. Die Sache ist halt auch, dass du halt als, meinetwegen kann man ja auch sagen, dass das Experten sind, aber die sind auch nur Experten ihres Erlebens mit den Gefühlen, die sie dabei hatten und so weiter. Ja, das sind auch nur Leute, erstmal die andere Leute beschuldigen, irgendwas gemacht zu haben. Richtig. Und ja, aber nicht den Court of Public Opinion, sondern da muss man dann entweder das gerichtlich klären lassen oder halt eben. Du brauchst halt jemanden, der auch objektiv von außen drauf guckt, das wollte ich sagen. Ja. Weil anders, sonst hast du halt wirklich, Und vor allen Dingen musst du auch mal beide Seiten natürlich gleichberechtigt irgendwie zu Wort kommen lassen. Genau. Das war mein Punkt. Davon abgesehen, kleiner Hinweis, für Shitstorms zu schreiben, ist kein Journalismus. Aber das Positive. Für Shitstorms zu schreiben, ist kein Journalismus, sagt die Initiatorin von Aufschrei und Ausnahmslos und wer weiß, was noch alles kommt. Sie ist auch nicht dafür geschrieben, hat sie initiiert. Na gut, ich habe sie noch nicht sich selbst eine Journalistin nennen sehen. Nö, mal, was hat die? Für diese Hashtags wurden ja jede Menge Beiträge geschrieben. Was hat die vorhin gesagt? Man soll sich nicht als Opfer inszenieren? Oder wie war das nochmal? Nee, das oder? Hat die bestimmt nicht gesagt. Okay. Gegenteil. Nee, nee, andere sollen nicht. Das ist ja ihre Karriere. Alles sind Opfer. Punkt. Nein, keine Ahnung. Ich habe bei einem Tagesschau-Artikel, wo sie meint, die Anita Sarkeesian hat Drogen bekommen und dass sie deswegen ein Opfer von Gamergate war, da habe ich den Autoren darauf hingewiesen, dass ich von einem SWAT-Team aus einem Raum rausgeführt worden bin, der sich die Debatte um Gamergate herum genauer angeschaut hat. Und das war dann nicht sozusagen nicht in der Berichtsschwelle, was dann dem Kommentar mehr Kontext geben würde, dass sozusagen auf verschiedenen Seiten sozusagen sowas auftritt. Sowas ist dann, ich bin nicht das richtige Opfer. Also ist keine Ahnung, ich weiß nicht. Auch aus der Not heraus bilden sich gerade neue Netzwerke, Initiativen. Crash Override. Oh also, Gott, was? Das konnte sie nicht wissen. Wie alt, wann hat sie das gemacht? Im November letztes Jahr. Mai 2015. Ja, ich glaube sogar kurz nach der Ankündigung von Crash Override, weißt du, da lief der Countdown noch zum ersten Mal. Ja, also das war halt diese Nummer da, was die Zoe Quinn ins Leben gerufen hat mit ihrem Lebensgefährten, wo es angeblich irgendwie irgendwelchen Leuten helfen sollte, auf Arten, die man nicht näher definiert hat, gegen Belästigung vorzugehen. Und da hatten wir einen Stream dazu, die Conleaks, die alten Anti-Gamergate-Narrativmacher, weil die hatten einen Leak, wo sich herausgestellt hat, dass die organisierte Belästigungskampagnen selber betrieben haben und dass sie jemanden hatten, der innerhalb von ihrem Team die Frauen belästigt hat und dass sie sich darum gekümmert haben, wie man sozusagen das Leben von Leuten ruinieren kann, die sich für ethischen Videospieljournalismus einsetzen. Nur nicht mal mehr jetzt wirklich ein Troll, der tatsächlich die Zoe irgendwie attackiert oder so, sondern die Leute, die sagen, hey, wir haben in den Medien, in der Videospielpresse, da sollten wir nach was schauen, da gibt es Probleme, dass auch die einfach sozusagen über Belästigung von dem Crash Override Network dazu gebracht werden sollten, zu schweigen. Dass es unter der Hashtag Conleaks die alten Anti-Gamer-Gate-Narrativ machen. Ja. Und die haben doch auch, wenn ich mich nicht ganz täusche, haben die doch auch darüber nachgedacht, hier Arbeitgeber zu kontaktieren oder so, ne? Ja, habe ich dann auch richtig im Kopf, ja, ne? Nicht nachgedacht, die haben das gemacht. Ja, oder, ja, so. Also nicht nachgedacht, die haben das gemacht. Also, die hatten auch einen Troll, der ein ehemaliger Veteran ist in den USA, der schon der ein längeres Vorstrafenregister hat, weil er Leute belästigt und stalkt. Das war einer von ihren Verbündeten. Also, die haben es schon drauf. Also, die hatten auch diesen Typen, der da Admin bei Wikipedia war. Und, ja, den Zulong. Ja, der wurde ja dann auch rausgehauen. Ja, da hatten ja auch diverse Journalistinnen in Deutschland darüber berichtet, dass ja Wikipedia jetzt irgendwelche Gamergate-Kritiker da entfernt. Sowas Böses. Und, wie das, Kritik ruhig gerne, macht alle und so, aber es gibt einen Unterschied zwischen Einseitigkeit und Kritik. Also weißt du. Ja, also dieser Wikipedia-Artikel von GEMA geht wirklich das allerletzte. Ja. Scratch Override Network, wie die Online Abuse Prevention. Nachhinein ist. Und Hardmob, das war ja dieses ja. Ding, wo sich da irgendwie anmelden kann und. Also sie ruft auch öffentlich dazu auf, dass man das finanziell unterstützt, oder wie? Ja. Oder ist das jetzt was anderes? Wie das ist auch die, das ist also jetzt nicht gut, das Hardmob ist schon was anderes als die Con-Geschichte. Aber ja, dieses Scratch Override Network, das wird ja auch von Prime Minister Frequency mit zugeschossen. Aber Con ja auch. Aber davor war ja auch noch die Online Abuse Prevention Initiative, deren CEO und wahrscheinlich einziger Mitarbeiter Randy Harper ist. Das auch aus auch der Not heraus bilden sich gerade neue Netzwerke, Initiativen wie das Crash Override Network. Das ist Randy Harpers eigene Online Abuse Firma, die weiß ich nicht, was die genau macht. Sie ist auf jeden Fall der CEO. Und sie ist ja auch eine Freundin von oder persönliche Bekannte von Martha Deer zumindest. Gibt es ja auch Bilder, die war letztens hier in Deutschland und hat mit Martha Deer einen getrunken. Der Grund, warum die in Deutschland war, kann man auch noch mal kurz erklären. Die war bei Microsoft. Microsoft hat so eine Veranstaltung gemacht, wo es um Web-Annotation-Systeme ging. Und diese Systeme sind quasi so ein Plugin für einen Browser, den man sich holt. Und damit kann man dann auf jeder beliebigen Internetseite diese Seite mit Bemerkungen versehen. Also irgendwelche Texte markieren und dazu was schreiben. Und die anderen Leute, die dann auch dieses Netzwerk benutzen, dieses Annotation-Netzwerk, können dann halt diese Texte dann sehen, wenn sie die Seite öffnen. So was hatte ich überlegt, mal zu benutzen, um auf Seiten, die keine Kommentarsektionen zu haben, so wie zum Beispiel manche deutsche Publikationen Kommentarsektionen haben. Das ist genau der Grund, warum diese Leute um Frau Harper dagegen quasi geredet haben. Man solle ja den Consent nicht vernachlässigen und wenn die Leute das aber nicht wollen, dass auf ihren Seiten solche Kommentare veröffentlicht werden, dann müsste man das ja unterbinden, weil du natürlich damit auch auf so eine Seite gehen kannst, von irgendwie Frau Witzereck oder so und den ganzen Dingen, die da stehen, halt eben dazu schreiben kannst, was da dran halt eben nicht stimmt, was sie da so erzählen oder deine eigene Sicht der Dinge dann dazu schreiben kannst und das ist natürlich nicht erwünscht von diesen Herrschaften. Die Online Abuse Prevention wie Hardmob, das gerade noch gefördert wird und wenn ihr ein bisschen Geld übrig habt, könnt ihr den Kickstarter gerne besuchen. Dies sind in der Regel Initiativen von Betroffenen, die einfach gemerkt haben, dass es nicht mehr anders geht, dass sie das selber in die Hand nehmen müssen, dass die Plattformen, die sie gerne mögen und eigentlich benutzen möchten für ihre Arbeit, nicht den Job machen, den sie eigentlich machen sollen. Arbeit. Ja, Arbeit. Und wir müssen uns bei diesen Initiativen immer wieder vor Augen führen, das sind Leute, die das in der Regel ehrenamtlich tun oder zumindest mit kleinem Budget. Und sich gerade auf einem, letztendlich Pionierenarbeit leisten. Insofern, finde ich, sollten wir das unterstützen an jedem möglichen Ecke, wo es geht. Um das zusammenzufassen, ich sehe hier also ein eindeutiges Zusammenspiel aus verschiedenen Ebenen. Eben den Plattformen, der Rechtsordnung, der Medienkompetenz und auch einem Kulturwandel. Kulturrevolution ist auch noch alles muss. Was ich damit meine, wenn es um Hate Speech geht, habe ich angeschnitten, wenn es um tatsächliche Kritik geht, wie gesagt, Hate Speech, nicht Kritik. Ja, das ist festgestellt. Brauchen wir wiederum ein Wertesystem, das mit den Gegebenheiten des Netzes umgehen kann und ebenso respektvollen Umgang miteinander in den Mittelpunkt rückt. Ein Wertesystem, das auf Empathie basiert und auch Raum fürs Fehler machen lässt und uns daran wachsen lässt. Und ganz kurz, das ist genau das, was mich stört, diese übertrieben dogmatische Empathie-Scheiße. Das sehe ich immer bei Veganern zum Beispiel. Ja? Ich meine das nicht böse. Warte mal kurz. Ich meine das nicht böse. Aber viele Veganer, die sind einfach so krass drauf getrieben, Empathie zu empfinden, dass sie sagen, ja, okay, bei Tieren empfinde ich jetzt auch Empathie, deswegen bin ich der bessere Mensch. Und die suggerieren ja, dass sie intrinsisch noch mehr Empathie haben, weil alles Böse muss weg, weil sonst ist es Hate Speech. Weißt du, wie ich meine? Das ist genau die gleiche Denkweise. Du meinst das Moralisieren? Auch, ja. Aber sie hat ja selber so gesagt, Empathie empfinden. Weißt, also muss ich Empathie empfinden, wenn sich ein konservativer Moslem beleidigt fühlt, wenn irgendein Zeichner in Dänemark oder in Frankreich, der tausende Kilometer weg wohnt, ein Bild von seinem Propheten zeichnet. Ja. Weißt, da denke ich ja, mir auch so. Weil das hast du ja auch gerade gehört. Es geht ja halt darum, welche Leute das betrifft, ne? Welcher marginalisierten Gruppe oder so. Ja, okay, dann ist das ihr ganzer Vortrag Hate Speech eigentlich, den sie da macht. Das ist jetzt politisch, ne? Das ist halt politisch, ist das total wichtig, dass du weißt, mit welchen Leuten du Empathie zu haben hast und mit welchen Leuten du nicht Empathie zu haben hast. Ich finde die Burkini super. Weißt du, brauchen wir einen Kulturwandel, um das politisch auch so hinzukriegen. Auch in Ideen wie Entschuldigung, aber auch Verzeihen im Social Media Zeitalter funktionieren können. Das Internet ist ein Lebensraum, eine Entwicklung, die eindeutig zunimmt und nicht ab. Allein schon durch die weiter steigende mobile Nutzung des Netzes. Das hat auch nichts mit Digital Natives zu tun, sondern schlicht damit, dass das Netz immer weiter in unseren Alltag integriert wird. Die bislang immer noch strenge Aufteilung in Online und Offline sollte daher dem allgemeinen Verständnis weichen, dass Online und Offline stets verschränkt miteinander sind. Intersektionell. Ja, stets verschränkt miteinander. So ist auch Gewalt im Netz ein Abbild der strukturellen Diskriminierung, die unsere Gesellschaft abseits der Bildschirme durchdringen und immer noch prägen. Nein. Insofern ist es auch wichtig, dass Veranstaltungen wie diese hier nicht nur einen Code of... Was hat die da eingeblendet? Online und Offline. ...die unsere Gesellschaft abseits der Bildschirme durchdringen und immer noch prägen. Was sagt die da eigentlich gerade? Ich höre nur bla, bla, online, Gesellschaft, bla. Ich will Geld, damit ich euch sagen kann, was ihr nicht hören dürft. Was ihr nicht schreiben dürft, was ihr nicht denken dürft. Insofern ist es auch wichtig, dass Veranstaltungen wie diese hier nicht nur einen Code of Conduct einführen, sondern diesen auch einsetzen und damit die Community stärken. Einen Unrechtsstaat erkennt man daran, dass zu viele Sachen reguliert werden. Code of Conduct. Gibt es nicht ein Gesetz, wo man... Hatten wir auch schon mal reingeguckt in den Code of Conduct von der Republika und das ist quasi so ACSM-Plus-mäßig irgendwie. Ja. Absichtlich. Also so, sie sind noch nicht zu verrückt, um da irgendwie reinzuschreiben, wie man sich verhalten soll, wenn einer irgendwie Amok läuft oder so. Also, war es jetzt noch nicht, aber abgesehen davon. Ich meine ernsthaft, was soll denn da drinnen stehen? Ja, fass bitte Leuten, die du nicht kennst, nicht direkt in den Schritt. Ist das nicht auch irgendwie per Gesetz nicht okay? Also Code of Conduct, hallo? Das Einzige, was man machen kann, ist Sachen, die nicht bereits strafbar sind, weiter an. Also zum Beispiel zu sagen, also wenn man keine Pronouns nennt oder so, aber einfach nur irgendwelche Regeln machen und dann sagen, oh, schauen Sie mal, die Organisationen haben das schon, deswegen brauchen wir mehr Gesetze. Zieht bitte nicht die Vorhaut zurück von männlichen Teilnehmern. Ja. Was da ja quasi drinsteht, ist, wenn sich die Leute unsicher fühlen, dann schmeißen wir dich raus, so nach dem Motto. Ja. Und das läuft dann auch wieder darauf hinaus, wie, oh, du hast eine böse Frage gestellt oder so, guck mal in unseren Code of Conduct. Das ist quasi genauso wie diese Südafrika, wir müssen die Wissenschaft abschaffen Sache, wo der eine da irgendwie reinruft, it's not true, und dann erstmal belehrt wird, dass es ja ein sacred space ist, wo man sich an die Regeln halten muss und so. Ja, das ist halt so, ich glaube, das ist mehr so eine, ich weiß nicht, ich glaube, man driftet so ein bisschen in diese ideologische Ecke ab, aber letztendlich ist es für die einfach ein Instrument, irgendwie durchgreifen zu können. Weil natürlich kannst du dann sagen, ich hole die Polizei, aber dann muss die halt erstmal kommen und bla bla bla. Und so haben die sozusagen Mittel zu sagen, hier verpiss dich, weil du hast gegen diese Regeln von uns verstoßen. Ich finde das eine interessante Parallele zu einem Argument, die immer in der Religionsdiskussion, Diskussion vorkommt, wo nämlich gesagt wird, Menschen können nicht moralisch sein ohne Religion. Und das finde ich hier ähnlich. Das ist praktisch, die Menschen, die können sich nicht richtig verhalten, wenn wir ihnen nicht den Code of Conduct vorschreiben. Weil sonst machen die das alles falsch. Dass die ganzen Communities, wie zum Beispiel, ein RPG-Forum, wo ich ab und zu vorbeischaue, dass die selbst Code of Conduct haben, wo die einfach sagen, ja, hier so und so und keine Beleidigung und alles gut. Dass sie das selbst können, wird vollkommen das, das reicht nicht, wenn die das selbst machen. Wir müssen das vorschreiben. Die Religion bringt die Moral. Auch das signalisiert das Wissen um die Verknüpfung von Online und Offline. Hasskommentare werden immer noch zu oft als Meinungsfreiheit verteidigt, während nicht auf die Menschen geschaut wird, deren Meinungsfreiheit dadurch beschnitten wird. Nicht auf die Menschen geschaut, ja, welcher Gruppe die angehören und so weiter und so fort. Dass Hasskommentare im Netz einfach hingenommen werden und wie sich das wiederum für das Leben offline auswirkt. Diese Probleme anzugehen, ist Netzpolitik und gehört damit ebenso auf die Agenda, wo jetzt der Überwachungsskandal zu finden ist. Tja. Also ich bin ja immer noch davon überzeugt, dass wenn sie das irgendwann mal so machen wie bei 1984 und jeder so einen Teleschirm in sein Schlafzimmer kriegt, dann wird es auch heißen irgendwie, ja, denk doch mal an die Frauen und so viel Vergewaltigungen werden in der Ehe und dein Partner ist irgendwie das Gefährlichste und so weiter und so fort. Und deswegen, wir bringen hier nur so einen Schirm an und da sitzt dann eine qualifizierte Feministin davor und guckt dann, ob da irgendwas passiert, was da irgendwie Vergewaltigung ist. Auch wenn ihr das dann nicht merkt, wir merken das, wir sind da trainiert und wir zeigen dann entsprechend an. Wenn wir über Meinungsfreiheit sprechen und das Recht, nicht überwacht zu werden, müssen wir uns auch anschauen, wem die Äußerung der eigenen Meinung im Netz derzeit überhaupt am problemlosesten möglich ist. Und wer dagegen vielleicht sogar ganz davon abgeschreckt wird, sich überhaupt einzubringen. Ja, der AfD. Ja, AfDler. Wird am meisten abgeschreckt. Das Internet ist unser Arbeitsplatz. Der Ort, wo wir Freundinnen und Freunde kennenlernen, sie regelmäßig treffen. Der Ort, wo wir uns verlieben und wieder entlieben, wo wir Abschied nehmen und genauso neue Menschen in der Welt willkommen heißen. Wo unsere Gedanken und Ideen eine Plattform finden, wo wir mit unserer Familie in Kontakt sind und uns an Katzenbildern erfreuen können, ohne einen allergischen Schnupfenanfall zu kommen. Wir Hasssprache, Katzenbilder. Alter, ich hatte wirklich Professoren, Professorinnen, da bist du fast eingeschlafen, ohne Witz. Aber wenn ich, die kann nicht reden, sorry, die kann das nicht, die guckt dauernd nach unten. Wie solltest du einen mit einbeziehen? Das fällt mir halt nur irgendwie gerade so auf. Die liest ja alles ab die ganze Zeit, voll langweilig. In meinem Fall. Der Ort, wo wir großartige Dinge zusammen auf die Beine stellen, wie diese hier. Unabhängig von Ort und Zeit. Die Dinge, die wir im Netz tun und erleben, haben immer Konsequenzen auf uns als Personen vor dem Bildschirm und andersrum. Können uns die Umstände außerhalb des Internets erst recht zu diesem bringen. Was ist ein Netz dagegen wert, in dem es selbstverständlich ist, dass Hasskommentare nicht nur zu erwarten sind, sondern auch ausgehalten werden sollten? Ein Geh doch woanders hin, wenn es dir nicht passt, ist schon lange keine Alternative mehr und ist es auch noch nie gewesen. Moment, aber dieser Comic, der am Anfang war, da stand doch Geh woanders hin. Geh raus. Ja, genau. Andere Leute können dir die Tür zeigen, dass du rausgehen sollst. Genau. Du bist hier nicht willkommen. Du bist ja, das ist eben der Unterschied. Geh woanders hin und du bist hier nicht willkommen. Das sind, ja. Das hat nichts mit allem zu tun, ja. Und du bist hier willkommen, aber du spielst Solana um dein scheiß Mikrofon. Sorry. Einmal mit Profis. Dass die Antwort auf die Frage, wie gehst du mit Hasskommentaren um, direkt liefert. Weil es sie nicht gibt. Dieses Netz brauchen wir für uns alle. Vielen Dank. Nichts zu danken. Nee. Ich will das Klatschen gemacht. Wollt ihr das totale Internet? Ja! Jedem das Seine! Ja. Internet los. Die hat nicht einmal von der Flasche was draus getrunken. Das ist, weil sie ein Echsenmensch ist. Das ist bei dir hängen geblieben, oder was? Ja, ich habe immer drauf. Die hat doch schon genug Kool-Aid vorher. Ey, keine Ahnung. Wir sind die Flasche von weißen Männern erfunden. Wir sind hier seit 3,5 Stunden und ich habe mich immer gefragt, ist die Flasche voll oder hat sie die leer getrunken? Und ich habe immer darauf gewartet, dass sie draus was trinkt, damit ich sehe, wie leer die ist. Ja. Aber die hat nicht einmal draus getrunken. Nur die wichtigen Sachen auf dem. Also, ja, aber damit zeigst du ja nur wieder, dass du ein Shitlord bist, dass du dir keine Gedanken machst, dass du keine Empathie hast und so. Du, das ist eine Flasche Viva con Aqua, ja. Das ist eine aktivistische Wassermarke für irgendwelche Projekte in der dritten Welt für Brunnenbau und irgendwie. Ja, okay. Es ist das Ben und Jerry's des Wassers, alles genau, klar. Genau, ihr seid schlechte Menschen, ihr seid so schlechte Menschen. Also ich möchte die Republika nicht pauschalisieren, aber ich war auf der Republika 2016 und als ich die Menschen dort gesehen habe, wie sie ihre Vorträge halten, wie sie sich miteinander unterhalten, wie ich mich mit ihnen unterhalte und wie viele Buzzwords auf Vorträgen sozusagen gefallen sind, habe ich sozusagen einen Teil Vergangenheitsbewältigung machen können, weil ich habe verstanden, wie sowas wie die nationalsozialistische Bewegung große Anhängerschaft finden kann, weil einfach keinerlei kritikfähiges Denken vorhanden ist, jeder sich seinem politischen Konzept super zugehörig fühlt und jeder nur mit Signalwörtern zeigen möchte, dass man auch derselben Ideologie anhängt, die man selber so wunderbar toll findet. Und ich möchte damit Lebensraum nicht auf dieselbe Stufe stellen mit sozusagen der NS-Vergangenheit. Das will ich gar nicht machen. Ich meine nur, dass sozusagen dieser psychologische Aspekt, wie du Menschen beibringen kannst, Sachen zu glauben, die rational nicht ergründbar sind, dass mir das irgendwie deutlich geworden ist, als ich auf der Republik herumgelaufen bin. Weil es einfach nur Lebensraum im Internet, wo es keine Hasskommentare gibt. Das war so denn. Sag noch mal, du hast ja damals was Schönes gesagt, kannst du es nochmal sagen? Darüber, über die Anfänge? Nee. Die Anfänge? Du hast gesagt, du warst auf der Republika und als du die Leute gesehen hast, da wurde dir plötzlich klar, wie das mit dem Dritten Reich anfangen konnte. Ja. Ja, wortwörtlich. Das war mein Gedanke. Also ich war am Abend auch mega gepisst und frustriert. Ich habe einen Kumpel angerufen, der in Berlin wohnt. Ich habe dann mit ihm eine halbe Flasche Whisky getrunken, weil ich war wortwörtlich getriggert. Also das war für mich so, ja, ich verstehe es, wie irgendwie sonst ich einfach so eine richtig schlechte Idee massenhaft verbreiten kann. Also das ist mir da klar geworden auf so einer subjektiven psychologischen Ebene. Also ich hatte ein Gefühl dafür, wie du das schaffst, dass du Menschen indoktrinieren kannst aufgrund von einem politischen Pamphlet, was einfach an der Realität vorbeigeht, aber einfach nichts mit der Realität zu tun hat. Also so ja. Rainer Schauder, was jetzt das Fazit, was du aus der Rede jetzt ziehst, deine Meinung? Ja, nach wie vor ist es halt einfach, ich finde es nach wie vor ein wichtiges Thema, grundsätzlich, aber es ist ja schon klar, dass diese Seite der Diskussionskultur halt komplett schädlich ist und total einseitig ist und selber die Werkzeuge verwendet, die angeprangert werden und ja, und ich, ganz im Ernst, man kann den Begriff jetzt irgendwie doof finden oder theatralisch finden, aber ich sehe mich da ganz klar als Opfer davon und bin das immer noch regelmäßig, wenn ich Videos mache zu diesen Themen. Also und das ist eigentlich, ich weiß gar nicht, also ich finde es eigentlich echt traurig und mir, also ich habe erst neulich ja nochmal ein Video rausgehauen zum Thema Filterbubble und verzerrte Realitäten und so weiter und so fort und habe da auch klar gesagt, dass mir das halt auch Angst macht, weil man sieht es an den Staaten, wo das hinlaufen kann. Ja, das läuft halt auf eine extreme Polarisierung. Du tust die Gesellschaft spalten, du tust Polare in die Welt setzen, damit du innerhalb der Gesellschaft Angst hast, damit du dein Produkt oder deine Ideologie oder deine Partei besser verkaufen kannst. Darum geht es letztendlich. Also. Und das, was ich noch mitnehme auf jeden Fall, was ich mir auch merken werde, war dieser, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer von euch das gesagt hat, dass das ungewählte Politiker sind. Also das ist eigentlich super gut formuliert, wie man das betiteln kann. Also weil genauso geht das. Also Leute, die man eigentlich, die mit ihren Interessen vollpumpen, um die man eigentlich nicht gebeten hat, dessen man sich auch überhaupt nicht bewusst war, wo es erst Überzeugungsarbeit braucht, um überhaupt zu wissen, dass es das gibt. Das ist heftig. Das ist wirklich, wirklich heftig. Und dazu gibt es ja auch Artikel 20 des Grundgesetzes. Jeder, der daran arbeitet, die diese demokratische Ordnung in Deutschland zu unterhöhlen und zu beseitigen, der darf auch, falls nichts anderes möglich ist, mit aktivem Widerstand belegt werden. So wehrhaft ist unsere Verfassung. Naja, also ich kann einfach nur vom Papier, aber ich kann einfach nur vom Wählen der Grünen und der SPD im Moment so ein bisschen abraten. Ja. Ja. Rot-Rot-Grün, dass wir alle dich wählen. Bürgerkrieg, das will ich nicht erleben nächstes Jahr, das möchte ich echt nicht erleben. Genauso wenig wie AfD, CDU, also ich möchte eigentlich am liebsten weg, ganz ehrlich. Bevor wir nächstes Jahr hier die Return of the Election Shit Show haben. Also ja. Ich befürchte ja nach wie vor, dass es auf Schwarz-Grün hinausläuft. Alles, was Grün dabei hat, macht mir irgendwie Angst. Also die ganzen CDUler, die jetzt im Alnatura einkaufen. Ja, genau. Und außerdem, also es ist ja auch ein Trugschluss, dass es da so viel Unterschied gibt zwischen der CDU und den Grünen. Also die Grünen sind ja auch sehr christlich geprägt, die sind ja aus der Ostermarschbewegung hervorgegangen. Und es gibt ja schon diverse Landtage, wo das schon so praktiziert wird, von daher. Also nicht nur Landtage, auch irgendwelche Stadtparlamente und so. Naja, in Hessen sind wir ja Opfer davon. Ja, ich krieg gleich Besuch, deswegen würde ich mich so langsam mal verabschieden, denke ich. Ja, ich werde mich da wahrscheinlich anschließen. Meine Frau schaut mich auch schon ganz kritisch an. Naja, also 3,5 Stunden ist auch mal wieder, ne? Ja, außerdem sind wir morgen auch schon wieder für euch da, von daher. Herr Rainer, danke, dass du reingeschaut hast. Ja. Sehr gerne. Ja. Kein Thema. War ganz nice, genau. Ich hatte ein bisschen mehr Blut gerechnet, aber ansonsten, ja. Ja, Rhubarb war halt nicht da. Das war viel zu harmonisch hier. Das war keine Ahnung. Nicht da war. Den hätte ich gerne hier gehabt. Der hat sich ja kurz im Chat für 2 Zeilen blicken lassen, um nochmal das Glatze-Lutschen-Meme anzusprechen, aber hat sich dann wieder verdrückt, nachdem man Downvote gelassen hat. Ja, der kommt zum Downvote und dann geht er wieder. Da kann man sich drauf verlassen, der ist halt so. Ja, ja, ist ja auch nicht schlimm. Nee. Nur schade. Ja. Ja, und auch all die anderen, die heute nicht da waren, die wir schon hier hatten. Ich habe gesehen, hier unser Kollege von der Jungen Alternative vom letzten Mal war auch wieder unterwegs im Chat. Also, ja. Das ist auch fand ich echt klasse, wie viel Diskussion das Thema irgendwie verursacht hat. Ist es jetzt so, wo wir jetzt nochmal unseren gefallenen Kameraden denken oder was hier? Also, ich meine, bei der ganzen Reichsposterei hier im Chat, ja. Ja, der wie heißt das nochmal? Die Statue des unbekannten Trolls. Ja. Die Statue des unbekannten Pepes. Ja, doch. Ich meine, wenn man mal überlegt jetzt hier, weißt du, 1000 Abonnenten, das Ganze hat ja damals angefangen mit Gamergate Deutsch, da hatten wir noch so den Smart Cookie, das war ein User, der dabei war und ja, ist auf einmal verschwunden, weg war der. Arkham hat dann irgendwann angefangen mit dem Captain Andy zu Livestream-Spiele zu streamen und so. Und hat sein Ding dann einfach gemacht. Occurrence übrigens. Genau, Freak Occurrence. Genau. Chillen, genau, alle sofort abonnieren, Gaming-Kanal Freak Occurrence, ja. Einfach googeln. Finde da. Übrigens, also ich mache das nicht, weil ich den Arkham kenne und ihm noch was schuldig bin und er mir eine Waffe an den Kopf hält oder so. Das ist wirklich lustig, ihr müsst euch das mal angucken. Ich habe die auch im Abo. Ja, es ist halt. Aber Livestream seid ihr geiler als Konserve auf YouTube. Ja, das Problem ist halt, Livestream, wenn du 2 Zuschauer hast. Ja. Dann machst du lieber die Konserve draußen. So hat der Rainer auch mal angefangen und guck an, wo er jetzt ist. Mhm. Ja. Ich glaube, den Rainer müssen wir nicht schillen. Ja, der schillt höchstens uns. Aber aus persönlicher Empfehlung, das neueste Video Filterbubble, sehr, sehr gut. Also die im Chat sind, schaut euch das Video Filterbubble von Rainer Schauder an. Man erkennt sich sogar in manchen Sachen selbst. Ah, das Dark Souls 3 Livestream war geil. Bin ich selber zum Monster geworden. Bin ich, was ich bekämpfe. Den Dark Souls 3 Livestream habe ich mir auch angeguckt, das war auch sehr schön. Und gestern hat er, glaube ich, einen Controller auf den Boden geworfen. Das fand ich geil. Nein, ich habe den auf den Tisch geworfen. Ach so. Ich wollte einen Mic-Drop machen, aber einen Controller-Drop. Das fand ich geil. seht ihr, da ist mein Konsum. Oh, schnell weg, Ich komme, um deine Waffen wegzunehmen. Kriminalpolizei, machen Sie sofort die Tür auf.